Tür an Tür. Neues Bauen für städtische Massen. Es gab einen sozialen Bereich, in dem war es völlig egal, ob irgendwo ein Stück Stuck lebte oder welcher Geist den Stuhl geflochten hatte. In ihm war man froh, wenn man überhaupt ein Dach über dem Kopf hatte. In den armen Vierteln der Städte hauste man so eng aufeinander, dass Viren und Bakterien leichtes Spiel hatten. Feucht und schmutzig war es, und nicht selten teilten sich zwei fremde Menschen nacheinander ein Bett. Ging man aus dem Haus, kehrte in vielen Fällen ein Schlafbursche ein und schlüpfte verabredungsgemäß unter die noch warme Decke, um wieder zu verschwinden, wenn man zurückkam. Ebenso hielt man es mit der Badewanne, sofern man überhaupt eine hatte. Die Füllung eines Kübels musste für die ganze Verwandtschaft reichen. Der letzte stieg in kaltes und schmutziges Wasser. In vielen Wohnungen der besonders heruntergekommenen Mietskasernen herrschte ein unbeschreibliches Chaos. Eine Berliner Ortskrankenkasse führte zwischen 1901 und 1920 Untersuchungen zur Wohnsituation in Berliner Arbeitervierteln durch und dokumentierte sie in 175 Fotos, die einen erschütternden Einblick in die Räume gaben, in denen viele Menschen leben mussten. Voller Gerümpel, feucht, krankmachend. Weil das Geld für Schränke fehlte, lag der Hausrat überall verstreut herum. Die Kleider hingen an Nägeln an den Zimmerwänden, die Wäsche trocknete an Leinen, die quer durch die Räume gespannt waren. Am einzig vorhandenen Tisch saß die Mutter und nähte in Heimarbeit Säcke. Genügend Stühle für die Bewohner gab es nicht. Man lungerte auf Matratzen herum und ging sich beträchtlich auf die Nerven. In jedem dritten Berliner Haus gab es eine Kneipe, wo viele im Suff ihre Ruhe suchten. Allerdings nur die Männer. In der proletarischen Kneipe hatten Frauen, im Gegensatz zu den Gasthäusern der bürgerlichen Viertel, Seltenheitswert. Überall wurde gehustet, gekeucht, gefiebert. Die Schlafkrankheit, die Tuberkulose und vor allem die spanische Grippe mit ihren Millionen Toten hatten die Menschen das Fürchten vor den modernen Spielarten der Pestilenz gelehrt. Heinrich Zilles Einsicht, dass man einen Menschen nicht nur mit einer Axt, sondern auch mit einer Wohnung töten könne, galt gleich doppelt. Denn auch die Kriminalität war in diesen Vierteln viral. Die Enge erzeugte zwar auch Zusammenhalt, aber mehr noch Gewalt. Diese sorgte in der Weimarer Republik für beträchtliche Angst. Anschaulich beschrieb der liberale Philosoph und Schriftsteller Theodor Lessing 1925 in einem halbdokumentarischen Essay über den Massenmörder Fritz Haarmann eine solche Stätte sozialen Sichtums. Haarmann, der Kannibale, der 24 Jungen und junge Männer auf bestialische Weise umgebracht und zerstückelt hatte, wohnte in einem heruntergekommenen Teil der Altstadt Hannovers, einer Brutstätte lichtloser, armutgelber, in Verfall und Moder atmender, zum Unglück verfluchter Geschlechter. Überall in den größeren Städten waren Teile ihrer mittelalterlichen Zentren verwahrlost und boten nun in ihren allenfalls von Ferne noch pittoresk anmutenden Gebäuden den Ärmsten der Armen Unterschlupf. Abends, wenn der Mond hing über den morschen Dächern und grauen Schloten und den gespenstigen schwarzen Fluss versilberte, kam die schwere, dürre, zermürbte, zerarbeitete Leidensmenschheit aus ihren alten Kästen hervor und hing und hockte über der stinkenden Lagune. So Theodor Lessing, nicht über Paris im Mittelalter, sondern über Hannover 1924. Nicht das Alter dieser Viertel war problematisch, sondern ihre Überfüllung. Ob die Häuser 4 Jahrzehnte alt waren oder aus dem 15. Jahrhundert stammten, der Effekt war derselbe, wenn sie vom Elend geflutet wurden. Eine 500.000 Menschen hatte sogar überhaupt kein Dach über dem Kopf. Und der Druck auf die Städte wuchs. Immer mehr kehrten dem Land den Rücken und suchten in den überfüllten Metropolen ihr Glück. Lösen ließ sich das Problem nicht, aber lindern. Es musste gebaut werden, und zwar in einem Umfang, der von privaten Bauherren nicht zu bewältigen war. In den ersten Nachkriegsjahren stagnierte der Wohnungsbau noch, aber mit der Einführung der Hauszinssteuer 1925 schuf sich der Staat ein Instrument für aktive Baupolitik. Damit wurde der Altbaubesitz versteuert und die Einnahmen für die Errichtung von Neubauten verwendet. Überall im Land wurden nun gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften gegründet, die riesige Bauprojekte in Angriff nahmen. Die Hälfte aller Wohnungen wurden nach 1924 von den Gemeinnützigen gebaut. In Frankfurt waren es sogar über 90%. Es begann ein Boom des sozialen Wohnungsbaus und der Trabantenstädte. Es musste buchstäblich geklotzt werden, wollten die Städte die untersten Einkommensschichten nicht im Elend ersticken lassen. Geklotzt hieß billig, in Massen und in kürzester Zeit. Aufgereiht in rigider Zeilenform, geplant in die grüne Wiese hinein, gebaut mit seriell vorgefertigten Bauelementen, wurden unter Hochdruck Abertausende von Wohnungen hergestellt. Eine immense Leistung des Staates, die umso bemerkenswerter ist, als der heutige den wiederum katastrophalen Wohnungsmangel nicht in den Griff bekommt. Allein in Berlin gelang es zwischen 1925 und 1931, 146.000 Wohnungen herzustellen. Zum Vergleich, in den ebenfalls 6 Jahren zwischen 2013 und 2019 konnten hier, trotz ähnlich hohem Bedarf, gerade mal 91.140 Wohnungen gebaut werden. In Frankfurt war es der Architekt und Siedlungsdezernent Ernst May, unter dessen Regie von 1925 bis 1930 12.000 neue Wohnungen gebaut wurden. Winzig waren sie, aber zweckmäßig, oft mit einem Gärtchen davor zur Selbstversorgung. Das Preisdiktat erzwang eine Monotonie, der, wenn es gut ging, einige Originalität abgeluchst werden konnte. So ordnete May in Zickzackhausen an der Frankfurter Bruchfeldstraße 2 Dutzend vierstöckige Kuben sägezahnartig versetzt an, statt sie öde in simpler Reihe aufzustellen. Das Ganze wirkte, als hätte ein Gott zwar nicht gewürfelt, aber seine Klötzchen sortiert. Leider hatte er nur die eine Sorte. Das wirkte eintönig, aber allmächtig. Mit der atemberaubenden Größe und Monotonie dieser Neubauareale hatte sich der Staat ein eindrucksvolles Gesicht geschaffen. Tatsächlich ein Ornament der Masse. Die Geometrie der Moderne hatte sich der kleinen Leute bemächtigt. Kleinhaus an Kleinhaus reihte sich aneinander wie beim Appell. Kein Chaos mehr, kein charmantes Wirrwarr, wie es kleinteiliger Privatbesitz über Jahrhunderte hinweg in den alten Stadtzentren hervorgebracht hatte, prägte das neue Frankfurt, sondern eine fast erschreckende Übersichtlichkeit. Die Trabantenstadt trumpfte mit einer rigiden Ordnung auf, in die sich ihre Bewohner hineinzusortieren hatten. Ganz neu war solch strikte Geometrie im Städtebau natürlich nicht, auch in den Neubauvierteln des Barock oder im wilhelminischen Mietskasernenbau wurde seriell gestapelt, aber so nackt und bloß, so hemmungslos nüchtern wie unter dem Bauherrn Weimarer Republik, war das Wohnen noch nie in Serie gegangen. Es erstaunt nicht, dass Ernst Mays Talent für bezahlbaren Wohnraum gerade in der Sowjetunion viel beachtet wurde. 1930 warb sie ihn ab. Mit 20 deutschen Kollegen ging May nach Russland, arbeitete dort eine Zeit lang sogar als Chefingenieur der Vereinigung für den Bau von Standardstädten in der UdSSR. May selbst, nun Herr über 800 Mitarbeiter, sah darin die vielleicht größte Aufgabe, die je einem Architekten gestellt wurde. Für einen Großplaner wie ihn war ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, für Millionen von Menschen neue Städte nach ein und demselben Muster aus dem Nichts zu schaffen. Am Ural sollte Ernst May eine neue Industriestadt in kürzester Zeit aus der Steppe stampfen, nach dem dortigen magnetischen Berg, Magnitogorsk genannt. Nach 3 Jahren fiel May jedoch in Ungnade. Neben den üblichen Funktionärskerelen war der sowjetischen Führung Mays Bauen plötzlich nicht mehr propagandistisch genug. Das stalinistische Repräsentationsbedürfnis haderte mit dem funktionalistischen Zeilenbau. Man wünschte sich mehr Prachtentfaltung durch Dekor, mehr geschlossene Quartiere und mehr Sichtachsen auf prunkvolle Monumente. Im Totalitarismus machte die Moderne Pause. May wurde den Sowjets schlicht zu ungemütlich. Unerwünscht auch im nationalsozialistischen Deutschland, ging er später nach Kenia und wurde Kaffeepflanzer. An Produktivität übertroffen wurde der Frankfurter Main nur von seinem Berliner Kollegen Martin Wagner. Dieser war Baudirektor einer Stadt, deren Wohnungselend noch viel bedrückender war. Aber Wagner hatte mehr Platz als May in Frankfurt. Er musste die neuen Großsiedlungen nicht ganz nach außen verlegen, sondern konnte sie zwischen die vielen kleinen Zentren legen, die 1920 zu Groß-Berlin zusammengefasst worden waren. Seinen kongenialen künstlerischen Partner fand Stadtplaner Wagner in Bruno Taut, inzwischen Chefarchitekt der Berliner GHAG, der gemeinnützigen Heimstätten-, Spar- und Bauaktiengesellschaft, die im modernen Großsiedlungsbau führend war. Taut dachte fast genauso großräumig wie May, verstand sich aber mehr darauf, den Serienbau mit einer Vielzahl individueller Elemente aufzulockern. In vielem dem Bauhaus verwandt, war er doch weniger asketisch und dogmatisch. Er scheute nicht einmal davor zurück, eine simple Tür durch eine großflächige Umrandung mit einem goldenen Waffelmuster auf blauem Grund aufzuhübschen, ganz so, als habe er einen romantischen Schwächeanfall erlitten oder aber einen postmodernen Geistesblitz antizipiert. Taut errichtete Wohnviertel, die bis heute vorbildlich sind für ein demokratisches Bauen auf hohem Niveau. Seine Wohnstadt Karl Legien zeigt, dass auch sozialer Wohnungsbau anmutig sein kann. Mit den vorgebauten Loggien kehrt der Bau seine Logik nach außen. Gekurvte Eckbalkone erinnern an die Eleganz eines Luxusdampfers. Übers Eck verlaufende Fenster setzen jahrhundertealte Bauzwänge außer Kraft. Beispielhaft für die Methoden des neuen Bauens waren die Küchen. Sie schrumpften auf die Größe einer Liegebatterie. Ihre Enge begründeten die Architekten damit, die vielen unnötigen Wege gemessen zu haben, die beim Kochen in einer herkömmlichen Küche zurückgelegt werden mussten. Der damals grassierende Taylorismus, die wissenschaftliche Analyse der Arbeitsprozesse zum Zwecke ihrer Rentabilitätssteigerung, habe ergeben, dass die Hausfrau, der Hausmann war ja noch in weiter Ferne, einen Großteil ihrer Energie durch unnütze Wege verlor. Um diese zu verkürzen, erhob man die Küchen in den Speisewagen der Reichsbahn zum Vorbild und machte aus deren Raumnot eine Tugend. Die Frankfurter Küche, die die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky 1926 für die Bauten Ernst Mays entworfen hatte, war nur 6,5 Quadratmeter groß. Trotz einer Breite von nur 1,87 Meter bot sie angeblich perfekte Arbeitsbedingungen. Mit Ober- und Unterschränken bildete sie den Prototyp der heutigen Einbauküche. In der Küche hantierte man wie im Cockpit einer engen Maschine. Benötigte man eine Tischfläche, klappte man einfach ein Brett zwischen die gegenüberliegenden Unterschränke. Praktisch war das sicher, und dass die Frau darin geradezu weggesperrt war, störte die Küchengestalter nicht. Im Gegenteil. Die Separierung des als schmutzig empfundenen Bereichs der Essenszubereitung vom sauberen Raum des Verzehrs entsprach den paranoiden Vorstellungen sozialer Hygiene, denen das Reformwohnen damals folgte. Die moderne Frau hatte die demokratisch wegrationalisierte Rolle der kochenden Magd nun selbst zu übernehmen, die Rolle eines dienstbaren Geistes, der besser unsichtbar blieb, bis die Mahlzeit fertig war. Das Kochen war in einen Raum verbannt, dem die Frau erst entkam, wenn sie das fertige Essen auftrug. Am besten, sie hatte sich vorher noch flugs umgezogen. Gebauter Rausch, Art Deco. Wer abends ausging, zum Tanzen oder ins Kino, der verließ die Domäne der Bauhausästhetik. In den glitzernden Tanzpalästen und Vergnügungstempeln herrschte ein anderer architektonischer Geist. Ein nie gekannter Glamour katapultierte die Gäste aus den Mühen der Ebene hinauf in künstliche, glitzernde Paradiese. Am elegantesten konnte sich fühlen, wer ins Berliner Haus Gourmenia zum Essen und Tanzen ging. Hintereinander lagen 5 ganz verschiedene Lokale, die sich teils über 3 Etagen erstreckten. Man saß in 2 Galeriestockwerken übereinander und schaute auf das Parkett hinunter oder auf den gegenüberliegenden Balkon. Architekt Leo Nachtlicht hatte den 1929 neu eröffneten Gourmenia-Palast so anordnen wollen, dass möglichst viele Menschen sich sehen, denn die Freude an der Betrachtung im Menschen ist groß. 5 Jahre nach Einführung der neuen Reichsmark erblickte man die Gesellschaft nun in einer Art Idealgewand. Nachtlicht hatte mit den ineinander übergehenden Etablissements, dem Café Berlin, dem Weinrestaurant Traube, der Bierstube Stadt Pilsen, dem American Buffet und dem englischen Teesalon ein Gesamtkunstwerk geschaffen, zentriert durch einen Wintergarten mit verzweigten Wasserläufen, hohen Palmen und exotischen Gewächsen, durchstreift von Schildkröten und erfüllt vom Krächzen der Papageien und vom treibenden Rhythmus des Jazz. Lichtbäume aus Milchglasröhren reichten über die 3 Etagen hinweg. Ganz oben die Tanzdiele, noch darüber der Dachgarten, auf dem 650 Menschen zwischen farbig angestrahlten Wasserspielen und Unmengen von Blumen Platz fanden. Bei Regen schob sich ein elektrisch gesteuertes Glasdach über die Besucher. Kam das Glasdach nach dem Gewitter wieder weg, wird in vollen Zügen die gereinigte Luft aufgenommen und mit erhöhter Freude empfindet man die technische Entwicklung als Retterin eines vergnüglich begonnenen Tages, so die Werbebroschüre des Gomenia. Das gute Raumklima lag den Betreibern besonders am Herzen. Durch den Wasmut-Wetterfertiger sei man in der Lage, sein eigenes Wetter zu machen, versprach die Werbung. Das Haus Gomenia setzte in allen Details auf eine fehlerlose und störungsfreie Kunstwelt. Der Raum sei ein ideales Folio für schöne Frauen und elegante Männer, die inmitten einer dienstbaren Welt Lust wandeln. Wie abgeschossene Pfeile hatten die Kellner herumzusausen. Alles geht hier am laufenden Band, alles geht wie am Schnürchen, alles ist wie aufgezogen, alles wie elektrisch geladen. Da muss irgendein Giganter auf den Knopf gedrückt haben, dass alles so läuft, so eilt und jagt, ohne Unterlass, ohne Atempause. Damit der Schwung nicht erlahme, werde die Musik nie schweigen, hieß es. Die besten Kapellen sind gerade gut genug, um sich fortgesetzt abzulösen. 5 solcher ausgesuchten Orchester konzertieren im Gomenia-Palast. Agenten aus aller Herren Länder sind beauftragt, in New York und in London, in Paris und in Rom, in Wien und in Budapest, selbst in Buenos Aires und in Rio de Janeiro Kapellen ausfindig zu machen, die dazu beitragen, den Dienst am Kunden zu vervollständigen. Das glamouröse Stilphänomen, das Bauten wie das Gomenia prägte, wurde erst später Art Deco genannt. In den 20er Jahren gab es den Begriff gar nicht. Der Art Deco blieb zunächst namenlos. Erst als einer späteren Generation die Gemeinsamkeiten ganz verschiedener Bravourstücke dieses dekorativen Ehrgeizes ins Auge sprangen, bekam die glanzvolle Seite der Moderne ihren eigenen Namen. Im Rückgriff auf eine große Ausstellung, die 1925 in Paris gezeigt worden war, die Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Das Berliner Renaissance-Theater zum Beispiel, das heute als letztes erhaltenes europäisches Art-Déco-Theater gilt, sah man in den 20er Jahren als Zeugnis eines expressionistischen Rokoko an. Dass der Art Deco erst zu spät einen eigenen Namen bekam und meist unter Neue Sachlichkeit rubriziert wurde, lag, neben dem Fehlen wortmächtiger Theoretiker, an einer entscheidenden Gemeinsamkeit. Der Art Deco brach genauso entschlossen mit der Tradition wie die Funktionalisten des neuen Bauens. Er setzte aber nicht auf Minimalismus, sondern auf Überfluss. Während sich die Neusachlichen auf das Wenige konzentrierten, was man unbedingt für ein gutes Leben brauchte, zumindest taten sie so, hielten die Vertreter des Art Deco gerade das Überflüssige für eine höchst notwendige Angelegenheit. Sie wollten die Welt nicht von Grund auf neu gestalten, sondern glamouröser machen, viel glamouröser. Zacken und Bogen, aufgefächerte Winkel und aerodynamische Kurven sollten jedem Gegenstand seinen großen Auftritt geben. Edle Materialien wie glattes Leder, Spiegel, Chrom, Messing, poliertes Elfenbein und glänzendes Mahagoniholz sollten schlichten Formen wuchtige Pracht verleihen. Die Domänen des Art Deco waren Mode, und Schmuck, die Innenraumgestaltung und die Tempel der modernen Zerstreuung. Tanzpaläste, Kinos, Edelboutiquen, Kaufhäuser, Hotels. Luxuriöse Orte, die für die rauschhaften Momente der Roaring Twenties konstitutiv waren. In Deutschland gehörte etwa das Kaufhaus Karstadt am Berliner Hermannplatz dazu, ein Stück Chicago, das wie ein amerikanischer Traum mit zwei hohen Ecktürmen aus dem Neuköllner Mietskasernen einerlei herausragte. Heute streiten Senat und Bezirk über den Plan, das himmelwärts strebende Kaufhaus unter Leitung des Architekturbüros Chipperfield wieder aufzubauen, um in seiner mesopotamischen Metropolis-Architektur erneut über den Kiez zu triumphieren. Zum Art Deco zählt auch das Universum-Kino von Erich Mendelssohn, heute Schaubühne am Leniner Platz, das sich mit seinem eleganten runden Bug und seinen kantigen Aufbauten wie ein Luxusdampfer in Richtung Kurfürstendamm schiebt. Oder das Leipziger Grassi-Museum mit seiner Pfeilerhalle, die so aussieht, als hätte Kleopatra sie für ihre Hochzeit mit Albert Einstein erbauen lassen. Überhaupt Kleopatra. Sie war, wie das alte Ägypten insgesamt, unglaublich hip in den 20ern. 1922 hatte die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun die Fantasie der Designer entzündet, genau wie später das Ishtar-Tor, das 1930 im neu eröffneten Berliner Pergamonmuseum gezeigt wurde. Waren nicht die Pharaonen auf ihre Art auch Bauhäusler, die Pyramiden ein Manifest erhabener Reduktion? Die 1924 öffentlich präsentierte Büste der Nofretete hatte die Betrachter erschüttert und das Verständnis zeitloser Schönheit erweitert. Man empfand eine kulturelle Verwandtschaft zwischen Nofretete und Greta Garbo, machte Nofretete und ihren Gemahl Echnaton zum Werbeträger für Bier, Zigaretten und Kaffee. Der letzte Schrei waren Charleston-Kleider im Pharaonenstil. Heute vergessene Bühnenstars wie Ida Roland oder Margot Lyon schritten verkleidet als Nofretete umher. Große Auftritte wie die ihren verlangten nach einem passenden Rahmen und fanden ihn in der Grandezza des Art Deco. Palastartige Innenarchitekturen wie das Café Uhland mit gleißender Goldkeramik an den Wänden, muschelartig sich auffächernden Decken, Lichtsäulen aus Messing und Milchglas und Handläufen aus poliertem Bubinga-Holz oder Palisander machten aus jedem Besucher einen Star, einen Pharao des 20. Jahrhunderts. Der Art Deco war ein Look der Globalisierung. Nicht zufällig blühte er im Zusammenhang mit internationalen Schifffahrtslinien, Flugreisen und Reisebüros besonders auf. Einflüsse des Jugendstils, der Wiener Werkstätten und des Bauhauses mischten sich mit französischen Vorbildern, aber auch mit dem amerikanischen Schick der Wolkenkratzer-Fantasien. Daraus entstand ein internationaler Metropolenstil, der bald so erdumspannend verbreitet war wie der Charleston, die Bob-Frisur oder Coca-Cola. Die dunkle Limo kam 1929 auf den deutschen Markt, in eben jener geriffelten, bauchigen Flasche, die bis heute nur geringfügig verändert wurde. Schon 1915 entworfen, stellt die Coca-Cola-Flasche heute das geläufigste und unverwüstlichste Produkt des Art Deco dar, ein Coup des Verpackungsdesigns. Sie war ein kleines Stück aus der Welt des großen Gatsby, erschwinglich für jedermann. Wie das Bauhaus wollte Art Deco radikal neu sein, betonte aber mehr das Dynamische. Es war sinnenfroh, dekadent und berauschend, fast orgiastisch, wie der Architekt Le Corbusier tadelte. Der Art Deco liebäugelte mit der Welt des Opiums und Kokains, trat auf wie eine gebaute Droge. Dass der Rausch in Stein auf Skepsis und Gegenwehr stieß, ist wenig überraschend. Im Art Deco hatte die Moderne für viele Menschen ein zersetzendes, aber auch triumphierendes Gesicht bekommen und wirkte auf sie genauso unbehaglich wie der strenge Puritanismus des Bauhauses. Die rabiate Erneuerung des Bauens wurde ihnen zum sichtbaren Indiz eines Verlustgefühls, das sie in zaghaften Momenten immer wieder beschlich. Stück für Stück sahen nicht wenige ihre Heimat verloren gehen. Die neuen Sitten, die schlanken, selbstbewussten jungen Frauen, die verdrehte Musik, die naseweisen Chefs, der Preisdruck im Handwerk und Einzelhandel. Und dann diese Häuser, die aussahen wie aus Afrika. Die Alternative trug einen bezeichnenden Namen: Heimatschutzstil. Das Flachdach als Gewissensfrage. Der Heimatschutzstil. In Ullsteins geistreicher illustrierten Uhu lieferten sich 1926 der sozialdemokratisch denkende Bauhauschef Walter Gropius und der rechtsradikale Architekt Paul Schulze Naumburg ein Pro und Contra zum Thema Baukunst der Gegenwart. Der 57-jährige Schulze Naumburg baute vorwiegend Landhäuser für eine betuchte Kundschaft. Am bekanntesten ist wohl das Schloss Cäcilienhof in Potsdam, das er 1917 für Kronprinz Wilhelm im Tudor-Stil errichtet hatte. In Schulze Naumburgs Haus in Saaleck im sachsen-anhaltinischen Naumburg, ein Mann wie Schulze trug die Heimat gern als Schmuck im Namen, traf sich häufig eine illustre Runde konservativer Intellektueller und Künstler, wie zum Beispiel der Architekt Werner March, der Schriftsteller Böris von Münchhausen, der Maler Ludwig von Hofmann oder der liberalere Städteplaner Werner Hegemann. Ab Mitte der 20er Jahre waren aber auch Nationalsozialisten wie Adolf Hitler oder Josef Goebbels gern gesehene Gäste in Saaleck. Während Gropius in seinem Uhu-Beitrag forderte, man müsse mit der Zeit gehen und aus fortgeschrittener Technik auch fortgeschrittene Bauten entwickeln, plädierte Schulze Naumburg für eine Orientierung an den ländlichen Bauformen vorbürgerlicher Zeit. Damals seien klare, äußerst einprägsame Formen entstanden, die zum gewachsenen Erbe des nordischen Kulturkreises gehörten. Sie hätten Häuser hervorgebracht, die wie eine Ansammlung von prachtvoll rassigen Charakterköpfen kerniger Bauern, männlicher Handwerker, feinsinniger Gelehrter und ritterlicher Edelleute anmuteten. Nachdem Imitationen aus fremden Kulturen die bauliche Identität Deutschlands bis zur Unkenntlichkeit überlagert hätten, müsse man zum überlieferten Formenvokabular aus Spitzdächern, Dachgauben, Erkern und Fensterläden zurückkehren, um wieder Häuser zu bauen, die sich deutlich zum nordischen Kulturkreis bekennen. Schulze Naumburg war ein Vertreter des Heimatstils, ein Begriff, der schon seit der Jahrhundertwende im Schwange war. Er stand für eine Rückbesinnung auf schlichte, traditionelle Formen, die das Bauen in harmonischen Einklang mit dem regionalen Erbe bringen wollten. Nicht alle Vertreter des Heimatstils, der im Zuge verschärfter Auseinandersetzungen bald Heimatschutzstil genannt wurde, waren radikale Nationalisten. Auch viele noble Architekten wie Hermann Muthesius gehörten dazu. Oft orientierte sich der Heimatstil, auch Reformarchitektur genannt, an anderen Regionen, vor allem an Großbritannien. In Anlehnung an englische Gartenstädte schuf er vielerorts Reihenhaussiedlungen in einem schnörkellosen ländlichen Stil von hohem ästhetischen Reiz. Heute würde man sagen Landhausstil, neu interpretiert. Oder er griff weit zurück. Der Flensburger Burghof, eine 1909 erbaute fünfstöckige Mietwohnanlage mit zwei Innenhöfen, wies sogar Anklänge ans Mittelalter auf. Der Heimatschutzstil wollte ähnlich von Grund auf neu beginnen wie das neue Bauen. Beide Strömungen setzten es sich zum Ziel, aus der epochalen Bauverwilderung durch Konzentration und Reduktion herauszuführen. Das Bauhaus wollte ganz auf die elementaren geometrischen Grundformen des Bauens setzen, die Heimatschützer zurück zu einem reduzierten, vorindustriellen Bauvokabular. Vielen schwebte eine Art Urhaus vor Augen. Das Neue im Archetypischen finden zu wollen, war eine Sehnsucht, die beide Seiten prägte. Interessanter noch als die offensichtlichen Unterschiede sind deshalb die Übereinstimmungen, die sich zwischen Walter Gropius und Paul Schulze Naumburg im Uhu ergaben. Der rechtsradikale Baumeister, der 1930 der NSDAP beitreten wird, lehnte den Historismus genauso vehement ab wie der Modernist Gropius. Beiden war die Ornamentik der Gründerzeit ein Greuel. Unecht die Materialien, unecht die Stile, die wie fadenscheinige Maskenkleider über eine schäbige und schmutzige Unterkleidung geworfen sind. Schulze-Naumburg sah in der wilhelminischen Fassade nichts als Verrat am Echten und Wahren, in seinen Augen am Deutschen. Lässt man das Deutsche weg, erkennt man bei Gropius eine fast identische Argumentation. Auch er empfindet die wilhelminische Dekorationsarchitektur als dekadent. In bauhaustypischer Kleinschreibung fordert er ein vitaleres Bauen. Die Kunst des Bauens versank in den vergangenen Generationen in einer schwächlich-sentimentalen Auffassung, die ihr Ziel in formalistischer Verwendung von Motiven, Ornamenten und Profilen erblickte, die die Baukörper bedeckten. Der Bau wurde ein träger, äußerlicher, toter Schmuckformen, anstatt ein lebendiger Organismus zu sein. Schwächlich und äußerlich tot, das ist nicht weit weg von Schulze-Naumburgs fadenscheinigen Maskenkleidern, die wiederum ganz ähnlich klingen wie beim eingangs zitierten Bruno Taut, der 1920 gegen die Wichtigtuerei der vierstöckigen Trödel- und Schacherbuden wetterte. Links und rechts trafen sich in einem Aufrichtigkeitskult, der jedem Radikalismus innewohnt, wie der Philosoph Helmut Plessner damals bemerkte. Der Abscheu gegenüber dem verlogenen Dekor nahm im Verlauf der Weimarer Republik über die Lager hinweg zu. Selbst ein so vornehmer Genießer wie der Schriftsteller Franz Hessel empfand beim Herumspazieren Aversionen gegen die Gründerzeit wie ein bilderstürmender Avantgardist. Die Geschwürhäuser verleideten ihm das Flanieren auf dem Kurfürstendamm, wo von der schlimmsten Zeit des Privatbaus noch viel gräulich Getürmtes, schaurig Ausladendes und Überkrochenes stehen geblieben ist. Nicht lange dauerte es, da wurden aus Worten Taten. Gerade in den vornehmsten Vierteln der Städte, in Berlin zum Beispiel am Wittenbergplatz, begann man den Stuck von den Häusern abzuschlagen, um den Gründerzeitbauten die angesagte Nüchternheit zu verpassen. Das anti-ornamentale Geschmacksdiktat wurde zum Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Die offiziell Entstucken genannte Barbarei war eine abstruse ästhetische Praxis mit dem Ziel, Geschichte loszuwerden. Nur ein neuer Mensch in einem neuen Ambiente schien fähig, es mit der Zukunft aufnehmen zu können. Mit den Worten des Historikers Martin H. Geier: Nur wer vergessen konnte oder mental nicht an die Vergangenheit gebunden war, schien sich in der neuen Zeit behaupten zu können. Architekten wie Le Corbusier oder Theo van Doesburg träumten davon, die Städte mit schwerem Gerät auszukämmen und ihnen ihre romantischen Sünden auszutreiben, ihren Wirrwarr und ihre chaotische Vielfalt. Der sozialistische Architekt Ludwig Hilbersheimer, Dozent am Bauhaus, legte Pläne zum großflächigen Abriss der Berliner Friedrichstadt vor. Er wollte hinter dem Gendarmenmarkt ganze Quartiere abreißen, um 18 gewaltigen Hochhausscheiben Platz zu machen, die sich über jeweils 600 Meter Länge erstrecken sollten. Ein totalitärer Albtraum, der zum Glück Fantasie blieb. Hilbersheimer selbst bezeichnete Jahrzehnte später seine Planungen als unmenschlich in jeder Hinsicht. Der Rigorismus solcher Stadterneuerer machte es den Radikalkonservativen leicht, sich als Bewahrer der Heimat aufzuspielen, auch wenn in Wahrheit sie es waren, die deren Untergang bereits vorbereiteten. In Krisen wird dem Wohnen häufig eine gesteigerte Aufmerksamkeit zugewandt. Das galt für die Modernisierungsstrudel der Weimarer Republik in besonderem Maße. Es war nicht zufällig, das schützende Dach, an dem sich besonders erbitterte Auseinandersetzungen entzündeten. Die Wahl seiner Gestaltung, ob flach oder spitz, wurde zum Fanal und Bekenntnis. Das Flachdach stamme aus Nordafrika und sei zutiefst undeutsch, behaupteten die Bauhausgegner. Andere unter ihnen, so auch Schulze-Naumburg, empfanden es als indianisch. Wieder andere behaupteten, das Flachdach habe etwas Jüdisches. So mokierte sich der konservative Architekt Paul Bonatz 1927 im schwäbischen Merkur, die soeben fertiggestellte Weißenhof-Siedlung, eine unter Leitung von Mies van der Rohe errichtete Leistungsschau des neuen Bauens, erinnere ihn eher an eine Vorstadt Jerusalems als an Wohnungen für Stuttgart. Und die NSDAP druckte Postkarten, auf der Palmen und Turban tragende Beduinen in die Siedlung hineinmontiert waren, um sie als Araberdorf darzustellen. Umgekehrt begnügten sich auch die Befürworter des Flachdachs nicht mit einer nüchternen Darstellung seiner praktischen Vorteile, sondern stilisierten es zu einer erlösenden, heilbringenden Bedachung. Das Flachdach bedeute, dass das Gewissen endlich wach geworden sei, schrieb Adolf Behne, ein Propagandist des neuen Bauens, allen Ernstes. Es beende das nur vermeintlich romantische Dachwirrwarr, das in den Städten gegen den Himmel zappele. Der Berliner Architekturkritiker Karl Schöffler bemerkte genervt, dass nicht länger die Qualität eines Daches ausschlaggebend sei, sondern die darin zum Ausdruck gebrachte Weltanschauung. Wenn heute ein Architekt ein hohes, spitzes, breit bergendes Dach baut, so gilt das als ein Wahrzeichen deutschnationaler Gesinnung. Wenn er das Dach abflacht, so entsteht etwas wie ein demokratisches Haus. Macht er das Dach aber ganz platt, so bekundet er damit radikal kommunistische Gesinnung. Das Dach wird zum Ausdruck politischer Einstellung. Als die Stuttgarter Weißenhofsiedlung schließlich eröffnet wurde, war eine Sensation zu besichtigen, ein gebauter Traum. Sie sah aus wie eine Flotte von Lustschiffen. Mochte hier ein Gang zu schmal, dort die Anordnung der Türen unpraktisch sein, im Ganzen war die Fantasie, die die neue Sachlichkeit freigesetzt hatte, betörend. Zauberhaft eigensinnig die verspielte Villa von Hans Scharoun, meditativ der Bau von Le Corbusier, ein sinnliches Abenteuer die Reihenhäuser von Jacobus Uth. Langweilig war hier nichts, und entsprechend laut und vielstimmig war das Echo auf die 21 Häuser. Es reichte von überschwänglichem Lob bis zu der aggressiven Drohung, den Schöpfern stundenlang in die Fresse zu hauen. Die große Publizität der Weißenhofsiedlung war den Rechten ein Dorn im Auge. Nur 2 Kilometer entfernt errichteten Architekten der konservativen Stuttgarter Schule ihre Antwort auf die neusachliche Herausforderung. Unter Leitung von Paul Bonatz und Paul Schmidtenner wurde unter Einhaltung strikter Satteldachpflicht binnen weniger Monate die Kochenhofsiedlung errichtet und mit großem Tamtam als Zeugnis urdeutscher Baukunst eingeweiht. Dabei waren die Häuser ganz unspektakulär, recht schön und durchaus gelungen, aber warum man sie als eine Wiederbelebung des alten städtischen Bürgerhauses feiern und sogar Anklänge an Goethes Gartenhaus in Weimar entdecken musste, erklärt sich nur aus dem erhitzten Kulturkampf. 3 Generationen später hat das Dach seine ideologische Aufladung verloren und die Kochenhofsiedlung gilt heute als gelungenes Beispiel regionalen, nachhaltigen Bauens. Weit entfernt von der spektakulären Originalität der Weißenhofsiedlung bezieht sie ihren Charme aus einer angenehm zurückhaltenden Verwirklichung traditioneller Ideale. Viel langweiliger zwar als die modernen Bauten nebenan, aber alles andere als ein tumbes Nazi-Spektakel. Die widerliche Hybris des nationalsozialistischen Monumentalstils sollte erst noch kommen. Heute passt die Kochenhofsiedlung bestens zu den ökologisch gesinnten Stuttgarter Mittelschichtsfamilien, die hier ihre liberale Bürgerlichkeit pflegen und eine weltoffene Gesinnung mit einem Interesse an der Erhaltung regionaler Traditionen verbinden. Ein Walmdach mit Fledermausgaube ist weder links noch rechts, man kann unter ihm durchaus kosmopolitische Gedanken hegen. Auch unter Architekturkritikern hat die Siedlung an Reputation gewonnen, den Vorwurf, den Geist des Nationalsozialismus zu verkörpern, ist sie weitgehend losgeworden. Die unschuldigen Häuser wirken heute wie stumme Zeugen eines historischen Moments, in dem selbst die Wahl der Dachgestaltung zu einer hitzigen politischen Botschaft geworden war, und Grund und Boden der öffentlichen Debatte von Rigorismus und Rechthaberei ausgehöhlt worden waren, wie ein Deich von Wühlmäusen. Kapitel 4: Schicksale hinter Schreibmaschinen. Die Trägerschicht der neuen Zeit. Büro, Zuhause, Arbeit, Liebe. Wie hat sie das früher nur vereint? Irmgard Keun. Gilgi. Eine von uns. Morgens um 8 bevölkern seltsame Wesen die Straßen. Wer 1920 telefonieren wollte, nahm den Hörer von der Gabel und kurbelte. 2, 3 Drehungen genügten und der so erzeugte Strom ließ im nächstgelegenen Fernmeldeamt eine kleine Signalklappe am sogenannten Klappenschrank fallen. Zu jedem Teilnehmer gehörte dort eine bestimmte Klappe. Daneben befand sich das Ende seiner Leitung. Die Telefonistin erkannte am Fallen der Klappe, dass auf der Leitung jemand sprechen wollte. Sie steckte das Kabel ihres Hörzeugs, eines schwergewichtigen Headsets, das ihr um den Hals hing, in die entsprechende Buchse und sagte: »Guten Tag, Sie wünschen?« Oder auch: »Hier Amt, was beliebt?« Der Teilnehmer gab ihr die Nummer, die er sprechen wollte, woraufhin die Telefonistin beide Leitungen mit einem Kabel verband und verstöpselte. Bis zu 100 Mal in der Stunde verband das Fräulein vom Amt auf diese Weise jeweils 2 Menschen. Sie war eine unablässig tätige Netzsynapse, ein lebendes Verbindungskabel. Viele Dutzende Telefonistinnen, oft sogar Hunderte, saßen nebeneinander an gewaltigen Reihen von Klappenschränken, sprachen und stöpselten. Sie bildeten die menschlichen Knoten des Telefonnetzes, sie kündlich seine Verknüpfungen ändernd. Die gewünschte Nummer erfragen, stöpseln. Nummer erfragen, stöpseln. So ging das 8 Stunden am Tag. Der Zeitdruck wurde groß, sobald mehrere Klappen gleichzeitig fielen. Dann mussten die Teilnehmer ein paar Sekunden warten, schimpften nervös drauf los und verlangten nach den Vorgesetzten. Auch wenn immer neue Telefonistinnen eingestellt wurden, die Hektik in den Fernmeldeämtern nahm zu, weil die Zahl der Anschlüsse ungleich schneller wuchs. Überwacht wurden die Frauen von Männern, den sogenannten Aufsichtsherren, die in der Mitte der riesigen Säle an ausladenden Pulten thronten und aufpassten, dass die Frauen die Nerven behielten. Im Laufe der 20er Jahre setzte zögernd der Selbstwählverkehr ein. Man konnte nun, zunächst nur innerhalb einiger Ortsnetze, mit der Wählscheibe die gewünschte Nummer ansteuern. Der Strom bahnte sich seinen Weg automatisch durch die Netzknoten. Als sich diese Technik immer mehr durchsetzte, wurden viele Fernsprechbeamtinnen entlassen, fanden aber rasch wieder eine Anstellung in den boomenden Büros und Kontoren. Denn je mehr die Leute telefonierten, umso mehr Arbeit machten sie andernorts. Je häufiger und schneller man miteinander kommunizierte, desto mehr Verwaltungsprozesse wurden in Gang gesetzt, desto mehr musste notiert, rubriziert, faktoriert, kontrolliert und abgeheftet werden. Die Signatur der Epoche war nicht länger die rauchende Fabrik, sondern der scheinbar emissionslose Verwaltungspalast, der wie ein Bienenstock Büros und Kontore als seine Waben barg. Es waren mächtige, Achtung erheischende Steingebirge, in denen die Angestellten tagsüber verschwanden. Weithin sichtbar verkündeten diese Bauwerke, wo die Macht sitzt: am Schreibtisch. Wahre Kunstwerke waren darunter, wie das zwischen 1922 und 1924 errichtete Schielehaus in Hamburg. Ein wundersamer Bau aus gebrannten Klinkern, spitz zulaufend und aufragend wie ein gigantischer Schiffsbug. Eine steingewordene Apotheose des Fernhandels, seine optischen Zutaten von weit her holend, aus einer unbestimmten, exotischen Ferne. 1922 wurde das erste Hochhaus Berlins fertiggestellt, ein von expressionistischem Elan beseeltes Bürogebäude. Der 65 Meter hohe Borsigturm trug ein gezacktes Dachgeschoss, das wie eine gotische Riesenlaterne weithin das Licht der Verwaltung verströmte, die Bürokratie als Heilsbringer. Alles in den Schatten stellte jedoch der Geltungsanspruch, den das Verwaltungsgebäude der IG Farben in Frankfurt verkörperte. Der 250 Meter lange, riesenhafte Bau wirkte, als sei er bloß der Eingang zu etwas noch viel Größerem, das sich dahinter verbarg. Das IG Farbenhaus ist wohl mit Fug und Recht kafkaesk zu nennen. In der Fantasie konnte es sich leicht zu einer endlosen Folge von Verwaltungstrakten fortsetzen, in der Verirren unausweichlich schien und jede Eingabe für immer verloren zu gehen drohte. Das Kafkaeske ist bekanntlich eine gesteigerte Erscheinungsform der Bürokratie, und Kafkas Werk, so singulär es auch sein mag, ohne dessen Verwaltungserfahrung gar nicht vorstellbar. Franz Kafka, bis 1922 Obersekretär der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag, hatte das Leben aus der Perspektive der Risikobewertung schätzen und fürchten gelernt. Als ein Buchhalter der Sorge, gegen die ihn sein Schreiben nur unzureichend versicherte, war er gerade in seiner existenziellen Überforderung ein durch und durch moderner Charakter, dessen posthumer Ruhm auf dem fruchtbaren Boden einer von Millionen geteilten Erfahrung wachsen konnte. Martin Kessel, der Autor des wohl bedeutendsten Büroromans der 20er Jahre, nannte diese kollektive Erfahrung die geknickte oder sitzende Lebensweise, die Existenzform des modernen Angestellten. Zwischen 1914 und 1933 sollte sich die Zahl der Angestellten in Deutschland von 2 auf über 4 Millionen verdoppeln. Überproportional groß war dabei der Anstieg der weiblichen Angestellten. 65% der 1925 angestellten 1,2 Millionen Frauen waren jünger als 25 Jahre. In absoluten Zahlen mochten es verglichen mit den Arbeitern gar nicht mal so viele gewesen sein, aber sie erschienen neu auf der Bühne der Straßen und prägten damit zur Überraschung vieler Zeitgenossen nicht nur die Physiognomie der Städte, sondern auch die der Zukunft. Mit einem Schlag schienen die Büroangestellten zur Masse geworden zu sein, hatten sich von einer überschaubaren Größe zu einer schwer fasslichen Dimension entwickelt, eine Schicht voller Rätsel. Hunderttausende von Angestellten bevölkern täglich die Straßen Berlins. Und doch ist ihr Leben unbekannter als das der primitiven Völkerstämme, deren Sitten die Angestellten in den Filmen bewundern. Mit diesem häufig zitierten Satz leitete der Feuilletonist Siegfried Krakauer seine soziologische Studie »Die Angestellten« ein, die den bezeichnenden Untertitel »Aus dem neuesten Deutschland« trug und mit der er Licht ins Dunkel dieser unbekannten Spezies bringen wollte. Mit seiner Neugier stand Krakauer keineswegs allein. Die Angestelltenschaft, vor allem die weibliche, wurde in den Medien der Weimarer Republik zum Gegenstand wachsenden Interesses. Sekretärinnen und Stenotypistinnen waren die Sirenen der neuen Zeit, Objekte soziologischen Forschens, ebenso wie Protagonistinnen einer überbordenden, frivolen Fantasie. Filmtitel wie »Die Warenhausprinzessin« 1926, »Die kleine Stenotypistin« 1922, »Die kleine aus der Konfektion« 1925 etc. sprechen für sich. Anders dagegen, »Ich geh aus und du bleibst da« 1931, nach dem gleichnamigen Roman eines Mannequins von Wilhelm Speyer, der die selbstbewusste Einzelhandelsangestellte Gabi in den Mittelpunkt stellte. In der James-Klein-Revue »Das lachende Berlin« kam das Büro 1925 auf die Bühne. Die Kulisse bestand aus einer riesigen Schreibmaschine, in der sich die Tänzerinnen als Typenhebel positionierten. Auf dem Kopf schwarze Buchstabenkreise tragend, bildeten sie in der Grundposition die Querz-Tastatur, bevor sie die Beine schwangen und dabei immer mehr Kleider verloren. Dass Frauen Berufen nachgingen, war nicht neu. Es gab mit Emilie Winkelmann die erste Architektin, mit Marie Munk die erste Richterin, mit Lise Meitner die erste Physikprofessorin und mit Elli Blar seit 1929 die erste Taxifahrerin Deutschlands. Aber das waren noch immer Ausnahmen, wenn auch bezeichnend für eine nicht mehr aufzuhaltende Entwicklung. Bei Stenotypistinnen und Bürogehilfinnen aber war es anders. Sie waren ein Massenphänomen. Ihr Hedonismus, ihre Lebenslust, ihr zur Schau getragenes Selbstbewusstsein, ihr Hang in Gruppen aufzutreten, schienen den öffentlichen Raum neu zu durchlüften. Frauen waren nicht länger nur die Begleiterinnen von Männern und sie huschten nicht nach der Arbeit auf schnellstem Weg nach Hause. Sie bummelten herum, bevölkerten die Cafés, inspizierten die Schaufenster. Noch nie hatten so viele Frauen so viel eigenes Geld, trafen eigene Entscheidungen, zogen fort, kündigten, machten eigene Pläne. Ihr Geschmack bestimmte nun mit über Erfolg und Misserfolg von Filmen und Zeitschriften. Ihr Blick taxierte Männer nun so, wie diese bislang Frauen taxiert hatten. Ihre Intelligenz entschied mit über die Effizienz eines Büros. Und sie bildeten als Kundinnen eine nicht zu überschätzende Kaufkraft. In nie zuvor gekannter Weise wurde die Geschäftswelt von Frauen abhängig, aber die Frauen auch von dieser. Sie entschieden, welche Schallplatte gekauft, welche Kinokarte gelöst wurde. Für die boomende Unterhaltungsindustrie wurden sie zur entscheidenden Zielgruppe. Hyperaktiv, tags berufstätig, abends tanzbereit, ständig wurde die moderne Städterin neu definiert und vermessen. Fleißig, schöne Beine und die nötige Mischung von Zuverlässigkeit und Leichtsinn, von Verschwommenheit und Umriss, von Güte und Kühle. So schwadronierte sich die deutsche Vogue 1929 die Frau von heute zurecht. Unzählige Zeitschriftenartikel, etliche Filme und zahlreiche Romane widmeten sich der Sekretärin. Gilgi, eine von uns, 1931, von Irmgard Keun. Das Mädchen an der Orga privat, 1930, von Rudolf Braune. Schicksale hinter Schreibmaschinen, 1930, von Christa Anita Brück. Und Herrn Brechers Fiasko, 1932, von Martin Kessel, stellten Sekretärinnen ins Zentrum. Dass deren Arbeitsstellen keineswegs reine Trophäen der Emanzipation waren, sondern dass es sich um dienende, schlecht bezahlte, untergeordnete Jobs handelte, minderte das Interesse nicht. Es war gerade diese Ambivalenz, das Schillern zwischen Abhängigkeit und Selbstständigkeit, das die Neugier der Medien entfachte und die kollektive Fantasie anstachelte. Illustrierte wie Das Leben oder Uhu schickten ihre Reporter und Fotografen in die Büros, um das neue soziale Terrain zu erkunden, das sich in den schicken Büropalästen gebildet hatte. Das trendige, in Leipzig erscheinende Magazin Das Leben brachte im Sommer 1929 eine mehrseitige Zoologie der Stenotypistin in Wort und Bild. Vorgestellt wurde eine ganze Reihe weiblicher Bürotypen, die man so oder kaum anders in allen Büros fände. Die Brave, die Anfängerin, das Faktotum, die Intellektuelle, die Verliebte, das Luder, die Gefräßige, der Trampel und schließlich die Dame, die sich aus gewissen Gründen alles erlauben darf. Die aber käme, so räumte das Blatt ein, fast nur in Filmen vor. Auch Kurt Tucholsky erkundete die Welt der Angestellten, machte sich zum Beispiel für den Uhu so seine Gedanken, wie eine gute Privatsekretärin zu sein habe. Sie sei es, die den Chef erst zu dem mache, was er in der Welt darstelle, indem sie ihn hege und pflege und ihn so sanft durch die Akten und Bürogänge buxiere, dass er glatt glaube, er sei der Souverän. Merke, schrieb er unter seinem Pseudonym Peter Panther, eine gute PS ist unsichtbar, unhörbar und nur wahrnehmbar, wenn sie einmal nicht da ist. Die wechselseitigen Abhängigkeiten im Herrschaftssystem des Büros waren es, die die neuen Angestellten zu eigenartigen Gestalten des sozialen Seins werden ließen, zu einer schwer einschätzbaren, politisch unzuverlässigen Schicht. So ausgebeutet die Angestellten auch sein mochten, als etwas Besseres fühlten sie sich im Vergleich zum Proletarier allemal, hatten sie doch, wie minimal auch immer, Anteil an Leitungs-, zumindest an Verwaltungsfunktionen. Mochte sich der Arbeiter als Urelement der Werterzeugung verstehen, ohne dessen starke Arme alle Räder stillstünden, sie, die Angestellten waren es, die seine Arbeit einteilten, seine Effizienz berechneten, seinen Ertrag verteilten und ihn schließlich entlohnten. So monoton die Angestellten-Tätigkeit auch sein mochte, sie war dem Schmutz der Produktion enthoben und nahm Teil an der Sphäre der Betriebslenkung. Allein dadurch hatten die meist aus proletarischen Verhältnissen stammenden jungen Frauen einen enormen Aufschwung erlebt. Sie partizipierten an der Moderne, verstanden ihre Techniken und Codes, kannten sich aus in der Mode, selbst wenn sie sich nicht viel davon leisten konnten. Zu Hause waren sie es, die den Eltern Behördenbriefe vorlasen und erläutern mussten. Sie kannten die Umgangsformen der Gebildeten, schnappten ihre Redewendungen im Büro auf, schauten zu, wie man sich bei Tisch benahm. Sie löffelten ihre Suppe nicht aus dem Henkelmann, wie ihre proletarischen Brüder, sondern speisten mit den Kolleginnen in den großen Kantinen oder gar in den Speisegaststätten im Abonnement. Sie lebten in einer aufregenden Welt, der sie zugleich nur wie von außen zuschauten. Auch im Sitzen schnell, die stillen Dramen des Büros. Die Maschinensäle der Bürokratie waren die modernen Galeeren des Warenverkehrs. Die unteren Räume gehörten den großen Tabellier- und Lochkartenmaschinen, die technikgeschichtlich den Beginn der modernen Datenerfassung und Verarbeitung markieren. An ihnen arbeiteten Locherinnen und Sortiererinnen, an deren Ausbildung nur geringe Anforderungen gestellt wurden. Der Job der Locherinnen gehörte zu den schlecht angesehensten und härtesten der modernen Verwaltungsberufe. Angestellte, die vorher Bürotätigkeiten ausgeübt haben, gewöhnen sich schlecht an die neue Arbeit. Das Prestigeattribut des Schreibtisches fällt weg und die an die Disziplin gestellten Anforderungen werden noch größer, analysierte die moderne Organisationslehre und empfahl, als Lochmädchen nur Arbeitskräfte einzustellen, die nichts Besseres gewohnt seien. Weiter oben saß die etwas besser gestellte Angestelltenschicht an ihren Schreibtischen und erledigte die Korrespondenz für die Herren, deren Zimmer rings um die Schreibbüros verteilt waren. Hier entwickelte sich eine spitzzüngige Konversation, die typisch werden sollte für das Soziotop-Büro. Ein spezieller Angestelltenwitz, der zwischen Distanz und Intimität balancierte und als kommunikativer Schmierstoff in dem Getriebe aus Konkurrenzneid, Abhängigkeit, Anziehung und Überdruss bitter benötigt wurde. In Martin Kessels Büroroman »Herrn Brechers Fiasko« grassiert eine alberne Bürosprache, mit der die Sekretärinnen der Langeweile des Jobs und den Zumutungen ihrer Chefs trotzen. Jeder Satz wird dabei mit einem affektierten »Ü« beendet. Man sagte nicht mehr »Haben Sie einen Bleistift?«, sondern man sagte »Ave en Blei«, oder man sagte zu einer Sache, die eilig war »Ette, ette, ette, Ü«. Seinen männlichen Lesern wird die Ü-Sprache auch deshalb eingeleuchtet haben, weil sie dem gängigen Vorurteil entsprach, die einst ehrwürdigen, nämlich männlich geführten Kontore seien von Scharen gackernder Frauen überrannt und entprofessionalisiert worden. Mit den Frauen hatte sich die Büro- und Verwaltungssprache geändert. Ursächlich dafür aber waren nicht sie, sondern die Schreibmaschine. Erst mit ihr zog die Umgangssprache in die Buchhaltung ein und löste die alten Fachbegriffe und Kürzel ab, mit denen die klassischen Buchhalter handschriftlich für Kürze und Exaktheit gesorgt hatten. Denn die Schreibmaschine eröffnete den Kaufleuten die Möglichkeit, den Schreibkram zu delegieren und machte ihre alten, professionellen Codes obsolet. Mit dem Eindringen der weiblichen Schreibkraft in das Büro, mit dem Sinken des kaufmännischen Niveaus verschwand das Rotwelsch des Kaufmanns allmählich, stellte der Sozialwissenschaftler Theo Pirker fest. Allerdings ging der empfundene Niveauverlust nicht auf das Konto der Frauen, sondern auf das der oft fahrig diktierenden Chefs. Schritt für Schritt verschwanden die Abkürzungen. Unglücklicherweise erhielt sich die blühende und leere Phrase. Geschäftsleute, die nun der Mühe enthoben waren, ihren Brief selbst zu schreiben und die nun nicht mehr Gefahr liefen, Tintenkleckse zu machen, verfielen in eine Reihe schlechter Gewohnheiten und hauptsächlich in die, einen Satz zu beginnen, ohne zu wissen, wie er enden wird. Die Schreibmaschine beschleunigte den Schreibprozess, aber sie rationalisierte den Betrieb nicht, denn mit Hilfe der Maschinen wurde nun viel mehr als früher geschrieben. Die Geschäftspost wurde länger, fahriger und vor allem immer mehr. Als dann noch das Kohlepapier erfunden wurde und man im Handumdrehen Kopien anfertigen konnte, kannte die Papierflut kein Halten mehr. Die sinnvolle Ablage wurde zu einer richtigen Wissenschaft, zur Freude der Büromöbelindustrie und der Organisationsspezialisten. Die Organisationsbranche wuchs genauso sprunghaft wie die Papierberge in den Betrieben und die Angestelltenheere, die zu ihrer Anfertigung und Bändigung nötig waren. Als in den USA 1948 die Firma Westinghouse ihr Ablagesystem rationalisierte, schaffte sie insgesamt 420 Eisenbahnwagen voller Akten aus ihren Gebäuden, in der sicheren Annahme, dass niemand mehr etwas davon würde lesen wollen, schon allein weil die Hoffnung fehlte, in den Unmengen von Informationen das Gesuchte zu finden. Im beschleunigten Betrieb der modernen Büros hatten ältere Angestellte wenig Chancen. Unternehmen stellten mit Vorliebe junge Arbeitskräfte ein, am liebsten junge Frauen mit überschaubarer Verweildauer, solche, von denen man erwarten konnte, sie gingen mit spätestens 40 Jahren freiwillig. Ältere wurden abgebaut, weil sie tariflich höher eingestuft und damit teurer waren. Zudem glaubte man, dass sie sich auf die neuen Arbeitsmethoden schlechter einstellen konnten als die Jungen. Mit 40 Jahren sind viele, die noch munter zu leben glauben, wirtschaftlich leider schon tot, schrieb Siegfried Krakauer. Der in der Inflation entfachte Jugendkult machte sich über die älteren Belegschaften her. Wer nicht freiwillig ging, wurde durch Psychoterror weggemobbt. Dass man ihnen gegenüber rücksichtsloser verfährt, als vielleicht sogar im Interesse der Betriebe erforderlich wäre, rührt zuletzt von dem allgemeinen Preisgegebensein des Alters in der Gegenwart her. Nicht nur die Arbeitgeberschaft, das gesamte Volk hat sich von ihm abgewandt und verherrlicht auf eine bestürzende Weise die Jugend an sich. Sie ist der Fetisch der illustrierten Zeitungen und ihres Publikums. Die Älteren umwerben sie und Verjüngungsmittel sollen sie halten. Sekretärinnen, die nicht rechtzeitig den Absprung in die Ehe schafften, drohten in ihrer Lebensmitte ohne Mann und ohne Arbeit dazustehen. Viele klammerten sich verzweifelt an ihre Stelle, auch wenn man sie dort nach Kräften zu vergraulen suchte. Die Unabhängigkeit, die sie mit dem Beruf einst gewonnen zu haben glaubten, erwies sich als eine Freiheit auf Zeit. Für alternde Sekretärinnen entwickelte sich der Arbeitsalltag oft zur Qual, sofern sie sich nicht eine besondere Vertrauensstellung erarbeitet hatten und diese verteidigen konnten. Den Wettbewerb mit den flinken Händen der jungen Stenotypistinnen verloren sie täglich aufs Neue. Und die Vorgesetzten wurden ihrer auf brutale Weise überdrüssig. Suchen Sie sich einen Mann, rät im Roman Schicksale hinter Schreibmaschinen eine verzweifelte 41-Jährige ihrer jüngeren Kollegin. Wenn heute ein Ungeheuer käme mit 6 Beinen und 8 Armen und 5 Mäulern und wollte mich haben, ich überlegte es mir nicht, ich würde es nehmen. Heiraten, Fräulein Brückner, heiraten, heiraten um jeden Preis. Den älteren Männern ging es oft kaum besser. Gegen ein geradewegs aus der Mittelschule kommendes Mädchen, das 3-4 Monate Ausbildung an der Buchungsmaschine hinter sich hat, kam selbst der tüchtigste Buchhalter, der mit Federhalter und Tinte zu arbeiten gewohnt war, nicht an. Der Buchhalter alten Schlages war eine aussterbende Spezies. Er wirkte meist viel älter, als er war. Sein Rücken war gebeugt, sein Teint gelblich blass, und meist sah er aus, als sei er magenkrank. Er trug Ärmelschoner und einen grünen Augenschutz. Ganz gleich, wie alt die Buchhalter waren und in welcher Branche sie arbeiteten, sie sahen alle gleich aus. Immer wirkten sie müde und niemals ganz glücklich, weil ihr Gesicht die Anstrengung der Arbeit verriet, die am Ende des Monats ihren Höhepunkt erreichte. Meist schrieben sie wie gestochen. Aber besonders stolz waren sie auf ihre Fähigkeit, lange Zahlenreihen rasch und zuverlässig zu addieren. Trotz dieser bemerkenswerten Fähigkeiten kam es jedoch höchst selten vor, dass einer von ihnen in eine aussichtsreiche Stellung versetzt oder befördert wurde. Die geisttötende, sich ewig gleichbleibende Plagerei laugte sie aus, bis nichts mehr von ihnen übrig blieb als eine lebende Rechenmaschine. Als die mechanische Kollegin des Buchhalters im Laufe des frühen 20. Jahrhunderts preiswert genug wurde, hieß es, Abschied zu nehmen. Der Bau von Rechenmaschinen boomte. Auch die Waffenfabrik Mauser stieg in das Geschäft ein. Die jungen Frauen aber, die nun nötig waren, um die Automaten mit dem Zahlenrohstoff zu füttern, waren an Geschick und Geschwindigkeit von keinem alten Bürohengst zu schlagen. So wurde der Buchhalter zur Karikatur. Seine fingergleichen Federhaltern, seine Ohren haken dafür, sein Anzug sitzt wie Löschpapier, heißt es 1922 im Roman »Die Wege des Thelschen Hans« über den Konturmenschen Hans Lederer. Als komische Figuren, als Bürodiener Hasel, Lohnbuchhalter Kremke oder Oberkassierer Pichler geisterten die Ausgemusterten durch die Filme der Republik. Ihre nach Hunderttausenden zählenden Kolleginnen an den Schreibtastaturen und Stenoblocks wurden dagegen zur munter swingenden Reservearmee. Manche von ihnen sollen das Wort kumulierte Retourrechnung ausgesprochen haben wie einen Kosenamen. So behauptete es zumindest ein offensichtlich von Männerfantasien gesteuerter Beitrag in der Zeitschrift Das Leben. Die Orga, die dem Roman Das Mädchen an der Orga privat des kommunistischen Schriftstellers Rudolf Braun in 1930 den Titel gab, war eine Schreibmaschine, die schwergängigste, die im Schreibbüro zur Verfügung stand. Sie wurde stets den Neuzugängen untergejubelt, ausgerechnet den Ungeübten, die mit diesem Ungetüm ihre äußerste Mühe hatten. Die Maschine glotzt mit ihren 45 Tasten kalt und böse und völlig unbeteiligt auf die kräftigen Hände dieses kleinen Mädchens. Kräftig mussten sie sein, diese Hände. Unter den Schreibmaschinen gibt es kleine, behende Mädchen, die laufen wie Wiesel. Geschäftige, treue Tanten, niemals verdrossen, allzeit hilfsbereit, und alte Großmütter, die sich ächzend vorwärts treiben lassen. Wer heute nur die klickenden Computertastaturen gewöhnt ist, deren Widerstände gerade so eingestellt sind, dass sie den Fingern ein Optimum von geringem Widerstand bieten, wird sich kaum vorstellen können, wie viel Kraft es damals brauchte, um mit den Tasten die Typenhebel zu bewegen, sie so gleichmäßig aufs Farbband und Papier zu prügeln, dass man ein sauberes Schriftbild erzielte. Und wie viel Anstrengung erst kostete es, mit den kleinen Fingern der rechten wie der linken Hand den kiloschweren Wagen mit der Schreibwalze hochzustemmen, um auf Großschreibung umzuschalten. Auf diese Weise 400 Anschläge pro Minute fehlerfrei hinzubekommen, verlangte eine Fingerfertigkeit, die der großer Pianisten ebenbürtig war, mit dem Unterschied, dass es hier nicht um Kunst ging, sondern um Schnelligkeit. Den besten Sinn für die spezielle Musik des Büros, für das Betriebsgeräusch der Normalität, hatte der Schriftsteller Martin Kessel. Er sprach vom Grillengewisper der Schreibmaschinen, leicht zu verwechseln mit dem Totenwurm. Man hörte das Rascheln und Kitzeln, das Ticken und Schleichen, das bekannte Geräusch der Bürotätigkeit. Und dass auch Personen anwesend waren, verstärkte den betriebsamen Eindruck. Es klang oft, als knabberten Mäuse. Hübsch will ich bleiben, solange es eben geht. Eine Binsenweisheit ist es, dass die Angestelltenwelt ihre erotischen Seiten hat. Untermauert wird die Binse von der Statistik. Von den im Einzelhandel tätigen Angestellten heirateten im Verlauf der 20er Jahre bis zu 25% der jungen Frauen ihren Chef. Eine unfassbare Zahl, die deutlich macht, wie eng die Lebensverhältnisse im Vergleich zu heute waren, wie klein der Radius, in dem die Partnerwahl getroffen wurde. Auch die Büros waren Stätten der Eheanbahnung, aber in gleichem, vielleicht sogar noch höherem Maße Orte von Zudringlichkeiten und Übergriffen. Für weibliche Angestellte war ein Aufstieg fast ausschließlich über die Heirat mit leitenden Angestellten möglich. Das Büroleben war animiert von Anziehungskräften und Aufstiegsträumen, aber auch vergiftet von zynischer Ausbeutung, Kalkül und Liebestragödien. Der Herr Marenholz, ausgesprochen klebriger Mann, so beschreibt die Sekretärin Gilgi in dem Roman Gilgi, eine von uns, dem Roman Erstling von Irmgard Keun aus dem Jahr 1931, ihren Chef. Klebrig sei er, aber nicht gefährlich. Ich werde gut mit ihm fertig. Ich finde, die Männer sind gar nicht so schlimm, wie sie immer gemacht werden. Hauptsache, man versteht ihnen geschickt auszuweichen. Das gelingt allerdings nicht immer. Bitter wird es meist dann, wenn die Frauen gar nicht ausweichen wollen, sondern auf die Beteuerungen ernster Absichten ihrer Vorgesetzten hereinfallen. Das Mädchen an der Orga privat von Rudolf Brauner erzählt von einer Stenotypistin, die von einem ihrer Chefs ein Kind erwartet. Sie wird daraufhin zur Abtreibung genötigt, entlassen und stirbt an den Folgen des Eingriffs. Christa Anita Brücks Roman »Schicksale hinter Schreibmaschinen« schildert die Odyssee einer Schreibkraft, die immer wieder neue Bürojobs annehmen muss. Sie durchlebt ein Martyrium von sadistischen Schikanen, sexuellen Attacken und Gehässigkeiten aller Art. 40-mal zittern. Was wird nun wieder kommen? Welche Sorte von Elend? Welche Variante von Quälerei? Denn die paar guten Arbeitgeber, die ich hatte, kann ich zählen. Die düstere Darstellung der Arbeitswelt in »Schicksale hinter Schreibmaschinen« blieb allerdings nicht ohne Widerspruch. Bei Irmgard Keun, die selbst 4 Jahre als Stenotypistin tätig war, bevor sie sich 1927 als Schauspielerin versuchte und bald darauf das Schreiben begann, wird der Roman Anita Brücks sogar von der Hauptfigur Gilgi explizit erwähnt und als triviale Jeremiade abgetan. So eine Beleidigungstragödie könne ihren Aufstiegswillen nicht bremsen. Es macht mir Freude, aus eigener Kraft weiterzukommen. Ich habe keine Talente, ich kann keine Bilder malen und keine Bücher schreiben. Ich bin allgemeiner Durchschnitt und bring's nicht fertig, deswegen zu verzweifeln. Aber was ich aus mir machen kann, will ich machen. Ich werde immer arbeiten und immer was Neues lernen. Und gesund und hübsch will ich bleiben, solange es eben geht. Das ist der Sound der neuen Sachlichkeit, gepaart mit Aufstiegswillen und dem Paradoxon einer fast schon pathetischen Bescheidenheit. Gilgi will frei und unabhängig sein. Zu ihrer Vorstellung von Freiheit gehört unbedingter Realismus, denn ihren Ehrgeiz will sie sich nicht durch unrealistische Ziele trüben lassen. Meine Ansprüche sind nie höher als die Möglichkeiten, sie zu erreichen. Das macht mich frei. Auch wenn das Leben ihr schließlich doch einen Strich durch die Planung macht, denunziert die Autorin den modernen Aufstiegswillen ihrer Heldin nicht, genauso wenig wie ihren Lebenshunger und die kleinen Tricks, mit denen sie ihrer Karriere nachhilft. So niedliche von unten nach oben Blicke und ihren Chef für sich einnimmt. Sie führt ihn, indem sie sich klein macht. Gilgi, die Durchschnittliche, eben eine von uns, stellt sich eine Existenz vor, die sie Stufe um Stufe nach oben bringt, wenn sie nur geschickt und ehrgeizig genug ist. Ich muss das alles Schritt für Schritt erreichen. Jetzt lerne ich meine Sprachen. Ich spare Geld. Vielleicht bringe ich es mal zu einem eigenen Geschäft. Durchkreuzt wird ihr Lebensplan, wie sollte es anders sein, von der Liebe, die sie aus dem Büro nimmt, um einen strauchelnden Schriftsteller aufzupäppeln. Die Welt der Büros produzierte ihre eigenen Versprechen, die die Realität, zumal in den dynamischen Wachstumsjahren, mit rosaroten Tönen grundierten. Die Zeit, in der man auf Work-Life-Balance pocht, ist zwar noch in unvorstellbar weiter Ferne, aber die Idee, dass sich auch Angestellte wohlfühlen müssten, war durchaus schon im Schwange. Im August 1929 brachte Ullsteins Uhu eine mehrseitige Bildreportage über einen Betriebsausflug. Für den alljährlichen Ausflug hatte der Chef einer Berliner Firma eine besondere Idee. Er charterte eine Junkers der Lufthansa und ließ mit ihr ins Mecklenburgische abheben. Sein 11-köpfiges Bürokollegium, vom Lehrling bis zum Hauptbuchhalter, landete dort auf der grünen Wiese. Man stieg samt Picknickkoffern aus und breitete direkt vor der Maschine die weißen Decken zum Lunchen aus. Der Uhu-Fotograf immer dabei. Sogar ein Grammophon hatten sie mitgebracht. Es wurde getrunken, gespeist, geflirtet und gefrotzelt. Das Betriebsklima entwickelte sich prächtig in Richtung Glück. Die Reportage endete mit einem Hoch auf den Chef, aber nicht ohne auf die Machtverhältnisse anzuspielen, die auch mal ganz anders ausgehen könnten. Und so klingt das Hoch ganz echt, in das die Rede der kleinen Sekretärin ausklingt, als sie ihren Chef im Namen aller bat, sie und ihre Kollegen niemals anders fliegen zu lassen als im Flugzeug. Wer möchte auch bei einem solchen Chef auf andere Weise an die Luft gesetzt werden? Die Reportage war ersichtlich gefaked, die Geschichte jedenfalls nachgestellt. Gut möglich, dass die Redaktion für das Chartern der Maschine Geld beigesteuert hatte. Die Leser werden die Reportage aber für durchaus plausibel gehalten haben, denn tatsächlich taten viele Betriebe eine Menge, um ihre Belegschaft bei Laune zu halten. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter wurde von der Betriebswirtschaft als wichtige Ressource entdeckt. Zur intensiven Menschenbewirtschaftung gehörten Maßnahmen zur Steigerung des Zugehörigkeitsgefühls und Veranstaltungen, die das Gemüt beschlagnahmten, wie gemeinsame Feste und Urlaub in betriebseigenen Ferienheimen. Viele Unternehmen gründeten Betriebssportvereine, Fußball, Leichtathletik, Boxen, Handball, Rudern, Turnen, Hockey, Schwimmen, Tennis, Radfahren, Jiu-Jitsu. Nichts ist vergessen. Wer in kleinen Ladengeschäften mit 3, 4 Kollegen arbeitete oder in bescheidenen Kontoren seinen Dienst in der Provinz tat, konnte von einem solchen Betriebsklima nur träumen. Das Gros der Angestellten arbeitete in engen, kleinteiligen Verhältnissen. Im Fokus der Soziologie, der Presse und der Kultur standen aber die großstädtischen Warenhäuser und Großraumbüros. Hier bahnte sich die Zukunft an und hier prallten die Widersprüche am deutlichsten aufeinander. Während die jungen Angestellten meist in bescheidenen Zimmern zur Untermiete wohnten oder noch zu Hause in elenden Verhältnissen, überschritten sie jeden Morgen die Schwelle zu einem gediegeneren Dasein. Zumal dann, wenn sie ihren Arbeitsplatz in einem der aufgedonnerten Büropaläste oder gar in einem der glitzernden Warenhaustempel hatten. Alles an diesem Dasein war ebenso viel Schein wie Sein. Gut gekleidet mussten die Angestellten sein, wenn schon nicht elegant, so wenigstens nach der neuesten Mode. Wer diese Angestellten bei der Arbeit sah, kam im Traum nicht darauf, in welche Tristesse sie oftmals zurückkehren mussten, wenn sie nach Feierabend wieder in die armen Wohnbezirke strömten. Enge Höfe, feuchte Wände, schäbige Möbel und trübes Licht. Daheim tendierten die 20er Jahre in Richtung Zille-Milieu, auf der Arbeit in Richtung La-La-Land. Zumindest dann, wenn man die Fantasien in Rechnung stellt, die zur Wirklichkeit nun mal dazugehören. Erst recht in dieser Phase der 20er, als es immer nur aufwärts zu gehen schien. Morgens wurde Rouge aufgelegt, die Locken des Bubikopfs nach dem Vorbild des amerikanischen Stummfilmstars Louis Brooks nach vorn gedreht, zum Herrenwinker und ein teuer aussehendes Kleid angezogen, mit dem man stilsicher auch hätte tanzen gehen können. Machte sich die Angestellte für ihren Job fertig, war sie äußerlich schon halb ihres kummervollen Daseins entstiegen, dem sie ganz entkam, sobald sie die Wohnungstür hinter sich zugezogen hatte, um ins Büro zu eilen. Eine verdrehte Situation, die das Drama dieser Angestelltenschicht jeden Morgen aufs Neue inszenierte. Für den jungen Kontoristen oder Verkäufer galt das nicht minder. Der Angestellte blickte in den Spiegel und sah einen Menschen, der er nicht war, sondern erst zu werden versprach. Er markierte optisch einen Status, den er noch gar nicht erreicht hatte, vielleicht nie erreichen würde. Seine Arbeit war der Wille zum Aufstieg immanent, so gering die realen Chancen auch sein mochten. Er arbeitete auf der Schwelle zum Besseren, an der Nahtstelle zu einer höheren Schicht, die er beflissen zu imitieren suchte. Je besser ihm das gelang, umso sicherer erschien ihm seine Stelle. Dieser dem Angestelltenstatus eigene Wille zum Glück nährte die Loyalität gegenüber den Vorgesetzten und gegenüber der Arbeitswelt insgesamt. Politisch war der Angestellte deshalb maximal weit entfernt vom Revolutionär. Eine Kündigung war ihm nicht ein Impuls zum Aufstand, sondern zum Durchleben einer Tragödie. Für die Frauen galt die verdrehte Glücksökonomie des Angestellten-Daseins noch mehr als für ihre männlichen Kollegen, weil sie es waren, die noch viel stärker das Neue dieser Zeit verkörperten. Mit ihrem betont modischen Auftreten, ihren Bubiköpfen, ihren kurzen, schwingenden Kleidern, ihrer Kessenlippe, ihrer in zahllosen Intrigen und Sticheleien gestählten Schlagfertigkeit sahen sie einem selbstbewussten Frauentyp zum Verwechseln ähnlich, den sie aus den Illustrierten kannten und der im realen Leben eher in der Oberschicht zu Hause war. Dort oben gedieh die neue Frau, von der im Kulturbetrieb der Weimarer Republik so viel die Rede war. Es waren Frauen, die sich ihre demonstrative Unabhängigkeit leisten konnten, ja oft nicht einmal verdienen mussten. Frauen, die teure Motorräder und Autos fuhren wie Erika Mann oder Maria Therese von Hammerstein, die auf eigene Faust die Welt bereisten wie Claire Nore Stinnes, Tennis spielten, das Fliegen erlernten oder zumindest Chemie studierten, die ihr eigenes Geschlecht anhimmelten und in aller Ruhe und Öffentlichkeit ihre sexuelle Identität vermaßen. Diesem in den Medien propagierten Ideal der libertären Bohème sahen viele junge Büromädchen zwar zum Verwechseln ähnlich, aber deshalb gehörten sie noch lange nicht dazu. Es sah nur so aus, als säße die kulturelle Avantgarde hinter den Schreibmaschinen, als wären Frauen wie die junge Autorin Ruth Lanzhoff-Jorck, die Fotografin Annemarie Schwarzenbach oder die Künstlerin René Sintenis zu einem Massenphänomen geworden, als wären die Roaring Twenties tatsächlich so turbulent, flatterhaft und lasziv gewesen, dass der Trubel noch für die Maschinensäle der Bürokratie gereicht hätte und man dort jeden Morgen den Goldstaub durchtanzter Nächte von den Tastaturen hätte pusten müssen. So fantasierte man sich das Jahrzehnt zusammen, und so träumten es wohl viele der jungen Frauen an den Maschinen selbst. Mode und Erotik übertünchten die fehlende intrinsische Befriedigung durch den Beruf. Fasst die Historikerin Ute Frevert den Umstand zusammen, dass die oft dröge Arbeit an den Tastaturen von einem Feuer erwärmt wurde, das sich von den Illusionen nährte, die der Bürowelt innewohnten. Intellektuelle im Büro, Gastspieler aus der Oberschicht. In ihrem ultramodernen Habitus eiferten viele weibliche Angestellte einem Lebensstil nach, der ihre traditionellen Lebenseinstellungen überforderte. So freizügig, wie sie taten, waren sie gar nicht. Man muss hören, schrieb Siegfried Krakauer 1930, wie Trude, eine Verkäuferin in Moabit, von den geschminkten Kolleginnen abrückt, denen, nebenbei bemerkt, auch das kaufende Arbeiterpublikum Gram ist, wie sie mit ihrer Freundin zusammen über die leichtfertigen Mädchen urteilt, die abends in Herrengesellschaft feudal bei Kempinski speisen. Ererbte Moralbegriffe, religiöse Vorstellungen, Aberglaube und überlieferte Weisheit aus dürftigen Stuben, das alles treibt mit und wirft sich unzeitgemäß der herrschenden Lebenspraxis entgegen. Man sollte diese Unterströmungen nicht vergessen. Wo sie vorhanden sind, kommt es zu schwierigen Kämpfen Einzelner mit der Umwelt. Viele junge Angestellte, die es aus den Kleinstädten nach Berlin, München oder Köln verschlagen hatte, schwankten zwischen ihren mitgebrachten Moralvorstellungen und den staunend erlebten lockeren Großstadtsitten. Manche verdrängten ihre Bedenken, andere fochten innere Kämpfe mit ihrem Gewissen aus. Krakauer, hier einmal ganz der wache Reporter, kam weit herum in der Angestelltenbelegschaft, hielt die Ohren offen und bekam sogar den Briefwechsel eines jungen Liebespaares zu lesen, das sich Gedanken über die Zukunft machte. Er zitierte den weiblichen Teil, Käthe, die sich in einer skurrilen Mischung aus Geschäftsdeutsch und Intimität bei dem lieben Jugendkollegen erkundigte, was er über die demnächst anstehende Frage denke: Wie stellen wir uns nun zum Geschlechtsverkehr überhaupt? Soll die Jugend einen solchen Verkehr vor der Ehe haben? Ich bejahe dieses unter der Voraussetzung, dass die betreffenden Menschen ihre Reife haben und seelisch übereinstimmen. Auffallend ist, dass Krakauer die übliche Freizügigkeit als eine wortwörtlich herrschende, als aufoktroyierte Unbedenklichkeit beschreibt. Die heute übliche sexuelle Freizügigkeit etwa macht gerade in den unteren Angestelltenkreisen genug jungen Leuten zu schaffen. Sie möchten ihre eigenen Empfindungen ausdrücken, sie widersetzen sich dem System, das ihr Dasein zu bestimmen sucht, und werden doch von dem System übermannt. Übermannt ist der bezeichnende Ausdruck. Die unerfahrenen jungen Frauen, die Krakauer traf, oft dörflichen oder proletarischen Lebensverhältnissen entlaufen, empfand er als Opfer einer Libertinage, von der vor allem Männer profitierten. Die Maschinenmädchen gaben sich zwar wie emanzipierte urbane Flapper mit kurzen Haaren und Röcken und kessen Sprüchen, verfügten aber nicht über deren innere Unabhängigkeit und Intellektualität, um der modernen Kälte zu trotzen. Das Drama sozialer Unreife schwingt auch in Irmgard Koens Romanen mit, in denen sich die Frauen eine Freiheit vorgaukeln, für die ihnen das Selbstbewusstsein genauso fehlt wie die materiellen Voraussetzungen. So will das kunstseidene Mädchen Doris, gerade frisch in Berlin angekommen, ein Glanz werden, eine lebende Leuchte, wie sie durch die Mode, das Nachtleben und die Fantasie geisterten. Nachgeahmt, ohne die wirklichen Bedingungen für ein solches Leben zu haben, sorgte der Glanz für zusätzliche Konflikte. Der Eifer, mit dem moderne Lebensstile aus der trendsetzenden Szene Berlins von den Laden- und Büromädchen imitiert wurden, konnte in Momenten wirtschaftlicher und privater Rückschläge leicht umschlagen in das Gefühl, von abgehobenen Eliten bevormundet zu werden. Das androgyne Spiel mit Geschlechterrollen und die demonstrative Freizügigkeit erschienen ab 1930 plötzlich wieder häufiger als dekadent, aufgesetzt und zersetzend. Im Mikrokosmos Büro ließen sich diese Ambivalenzen genau studieren. Die Belegschaft war keineswegs homogen. Hier arbeiteten Hochkömmlinge aus dem Proletariat neben gefallenen Töchtern aus dem Bildungsbürgertum, denen die Inflation die Existenzpolster geraubt hatte. Die Büroliteratur war voll von intellektuellen Kolleginnen, die der Belegschaft sowohl mit ihren Ideen wie mit ihrer Libertinage erfolgreich die Köpfe verdrehten. Aber genauso gut konnten sie als hochnäsig geschnitten und in die Ecke gestellt werden. In dem Roman Herrn Brechers Fiasko wird diese Rolle von der Geheimratstochter Mucki Schöps besetzt, die sich nach dem Tod des Gatten im Büro verdingen muss. Viele Frauen, natürlich auch Männer, aber ihnen fiel in der Regel der Aufstieg leichter, arbeiteten dauerhaft unter Niveau, an Ausbildung und Intellekt auch den Vorgesetzten überlegen. Andere gaben nur kurze Gastspiele, um vorübergehende Lebensabschnitte experimenteller Unabhängigkeit zu finanzieren. Wie Kometen schweiften sie durch die Angestelltenwelt als bewunderte Vorbilder, die das traditionelle Wertesystem der einfacheren Mädchen noch weiter annagten. Auch Dora Benjamin, die Frau des Philosophen Walter, arbeitete zeitweilig als Sekretärin. Vermutlich wird sie ihre Kolleginnen ebenso nachhaltig verunsichert haben wie ihr Mann die Usancen der Philosophie. Zur Ikone der angestellten Bohème, wenn nicht der 20er Jahre überhaupt, wurde die Berliner Sekretärin Albertine Gimpel. Man kennt sie weltweit unter dem Namen Sonja. 1928 malte Christian Schad sie im Romanischen Café und nannte das Bild einfach Sonja. Im kleinen Schwarzen, das erst 3 Jahre zuvor von Coco Chanel erfunden worden war, also ultramodern zu der Zeit, sitzt Sonja allein an einem Tisch des sagenumwobenen Literatentreffs und raucht. Sie raucht Camel und benutzt dazu eine lange Spitze, die verhindern soll, dass die Finger gelb werden. Hinter ihr steht auf einem Tisch eine Flasche Sekt im kühlenden Kübel. Hinter ihr sitzen auch 2 Männer. Der Maler hat sie so weit an den Rand geschoben, dass jeweils nur eine Schulter von ihnen zu sehen ist. Das Ohr des einen ist allerdings stadtbekannt. Es gehört dem berühmten Dichter Max Hermann Neiße, der täglich dort im Café war. Der Dichter ist jetzt aber Nebensache, eine Randfigur im Wortsinn, so sehr rückt Sonja alles beiseite. Das weltberühmte Bild hängt in der Berliner Nationalgalerie. Sonja ist eine stille Majestät, keine leichtfertig plappernde Gilgi, vielleicht verkannt, aber doch unübersehbar eine Autorität. Ihr Ernst und ihre Einsamkeit wollen zum Sekt nicht ganz passen. Etwas Düsteres umflort sie, das nicht vom schwarzen Kleid herrührt, sondern von ihrem Blick, vor dem der Betrachter ein wenig zusammenschrumpft. Diese Frau hat schon viel gesehen, aber im Moment hat ihr nichts und niemand etwas zu bieten. Der Tag war anstrengend, die Nacht wird es vielleicht auch, aber dieser Moment gehört nur ihr selbst. Dass Sonja trotz ihrer enormen Individualität einen Typus darstellt, belegt der Vergleich mit einer Sekretärin des Westdeutschen Rundfunks, die August Sander, der große Physiognom der Weimarer Republik, 1931 fotografierte. Es ist eines von 60 Porträts, die das Antlitz der Zeit bildeten, wie ein berühmter Bildband von ihm hieß. Von dieser Sekretärin kennen wir keinen Namen, weder den richtigen noch einen falschen. Auch sie sitzt und raucht. Auch sie durchdringt den Betrachter mit diesem düster gleichgültigen Blick, der auf alles gefasst ist, alles für möglich hält. Über ihren Schreibtisch lief vermutlich Tag für Tag die Kommunikation ihres Chefs, die sie in Briefe goss. Täglich war sie Zeugin seiner Macht und deren Instrument. Streng gescheitelt, androgyn, wie der Zeitgeist es wollte, und zugleich sehr häutig schaut sie in die Kamera, die sie festhält für immer, bevor sie wieder zurückgeht ins Vorzimmer. Eine von 250 Angestellten, die in Köln Sendung machten. Im Gegensatz zur Arbeiterschaft hatten es die Angestellten nicht leicht mit ihrer Identität. Mit einem Bein standen sie in der Lebenswelt des Bürgertums, wenn nicht sogar in den Schaltzentren der Macht, mit dem anderen noch oder schon wieder in der Realität des Proletariats. Sie gaben am wenigsten für Essen aus, viel weniger als das Proletariat, aber am meisten für Freizeit, Sport, Kino, Varieté und Radio, viel mehr als die Bürger. Sie waren die effektivste Zielgruppe der neuen Unterhaltungskultur. Bedroht vom Abstieg, pendelnd zwischen Schein und Sein, zur Solidarität eher unfähig wegen der inneren Konkurrenzstrukturen, wehte der raue Wind der Krise besonders gnadenlos durch ihre Reihen. Sie verkörperten am überzeugendsten die Dynamik der Weimarer Republik und waren ihr zugleich am stärksten ausgesetzt. Anders als die Arbeiter würden sie es schwer haben, einen Schuldigen zu finden, wenn es einmal bergab gehen sollte. Kapitel 5. Prekäre Balance. Ebert stirbt, Hindenburg kommt. Die Politik und die vielen Ideen, die heute verkündet werden. Jeder Mensch darf sich aussprechen, und es ist ganz schlecht, so abseits zu stehen wie ich. Siegfried Krakauer. Georg. Posthum besteht der Reichspräsident den Würdetest. Und die Republik gleich mit. Ende Februar 1925 starb Friedrich Ebert im Alter von nur 54 Jahren. Die medizinische Diagnose sprach von verschleppter Blinddarmentzündung und einer dadurch verursachten Bauchfellentzündung. Die Verschleppung wiederum war Folge einer tiefen Kränkung, die der Reichspräsident von einem Magdeburger Gericht erfahren hatte. Dort wurde eine Beleidigungsklage verhandelt, die Ebert gegen einen Journalisten der mitteldeutschen Presse eingereicht hatte. Wie so oft ging es um den Vorwurf des Vaterlandsverrats, der notorisch von rechts erhoben wurde. Der Journalist wurde verurteilt, das Gericht stellte jedoch in der Begründung fest, Ebert habe als Beteiligter des Januarstreiks 1918 tatsächlich Landesverrat begangen, weil der Streik die Wehrhaftigkeit des Deutschen Reiches geschwächt habe. Die Streiks in der Munitionsindustrie, ausgerufen vom Spartakusbund, hatten sich vor allem gegen die schwierige Ernährungslage und die Fortsetzung des Krieges gerichtet. Ebert und Scheidemann waren zwar auf Drängen der Arbeiterschaft in die Streikleitung gegangen, hatten sich dort aber für eine Mäßigung ausgesprochen, im Einklang mit der SPD-Linie, die den Streik nicht unterstützt hatte. Umso mehr empörte Ebert die Einschätzung des Gerichts. Sie nahm ihn außerordentlich mit, gesetzestreu wie er war, ein Etatist mit ganzer Seele. Ein leichtfertigerer Charakter hätte den Richter als rechtsradikalen Spinner abgetan, an Ebert aber nagte ein Gefühl der Entehrung. Deprimiert und verbittert vernachlässigte er die Behandlung seiner Blinddarmentzündung und überstand sie am Ende nicht. Kaum war die Nachricht von seinem Tod nach draußen gedrungen, geschah etwas Seltsames. Die Republik hielt den Atem an. Ebert, dem im Amt Anerkennung nur in knappen Notrationen gewährt worden war, erhielt sie posthum im Überschuss. Plötzlich erschien er den Hinterbliebenen als mächtiger Vater, ohne den die Zukunft noch unsicherer werden würde. Selbst konservative Blätter sahen ihr Land als verwaist an. Der einstige Gastwirt aus dem Arbeiterstand, der kleine, stämmige Sattler, als fehlbesetzter, glanzloser Präsidentendarsteller verspottet, wurde nun, da er fort war, als Stabilitätsanker empfunden, der die Republik mit übermenschlichen Kräften zusammengehalten habe. Die Zeitungen wandten ihm seitenlange Kränze, betonten die ungemein glückliche Würde, nämlich eine nicht übertriebene Würde, die er seinem natürlichen Takte, seiner angeborenen Ruhe hinzugefügt habe. Einen Auftrag in seinen Händen zu wissen, habe immer das Gefühl vollkommener Beruhigung gegeben, schrieb die Vossische Zeitung. Der Dichter Gerhard Hauptmann mahnte eine Aufbahrung im Deutschen Dom an, um die Ehrwürdigkeit des Verblichenen zu unterstreichen. Der Kunstwart der Republik, Edwin Rietzloh, verantwortlich für die Abschiedszeremonie, entschied aber anders. Am 4. März wurde in feierlicher Prozession der Sarg vom Hause Ebert über den Reichstag zum Potsdamer Platz gefahren, mit mehreren Zwischenstopps, Feiern und Ansprachen. Weiterfahrt mit dem Sonderzug zum Geburtsort Heidelberg, wiederum unterbrochen von mehreren Aufenthalten und Trauerfeiern. Das Berliner Tageblatt widmete die beiden ersten Seiten den Berichten vom Abschied, die es am folgenden Tag aus Heidelberg fortsetzte. Unerwartet große Menschenmassen ballten sich an den Straßenrändern, um von Ebert Abschied zu nehmen und am Sarg vorbei zu defilieren. Station für Station hatte Rietzloh Kundgebungen von äußerster Schlichtheit und zugleich von äußerster Größe und Wucht organisiert. Eine würdige Feier der Republik für ihren verstorbenen Retter und Verteidiger, schrieb das Berliner Tageblatt. Für diesen Moment, an dem so große Massen Anteil nahmen, schien die Republik doch viel mehr Rückhalt in der Bevölkerung zu haben, als man es dem normalen Alltag entnehmen konnte. Die eindrucksvolle, berührende Beerdigung, die der glanzlosen Amtsführung des Verstorbenen einen wirkungsvollen Abschlusstusch hinzufügte, war ein stiller Triumph eines Mannes, der von Anfang bis Ende der kurzen Weimarer Republik für deren ästhetische Ausschmückung zu sorgen hatte. Es waren nicht viele, die alle Wirren und Regierungswechsel derart unbeschadet überstanden wie Edwin Rietzloh, der Reichskunstwart, ein gelehrter Kunsthistoriker. Das eigentümlich klingende Amt diente vor allem dem Design der Republik. Von der Gestaltung des Reichsadlers und der Briefmarken über Flaggen und Orden bis hin zur Organisation der jährlichen Verfassungsfeiern und der Staatsbegräbnisse. Das mag man heute belächeln, aber für die junge Republik war die Staatsästhetik gar nicht zu überschätzen. Denn sie musste dem Gepränge des Kaiserreichs, getrieben vom Geltungsbedürfnis Kaiser Wilhelms, etwas entgegensetzen, was die Gemüter wenigstens annähernd zu fesseln vermochte. Eine schier unmögliche Aufgabe. Anders als dem Kaiserreich fehlte der nüchternen Republik die transzendente Komponente von Gottes Gnaden, die die Prachtentfaltung der inneren Logik nach rechtfertigte. Aber im Falle der Beerdigung Eberts, wie zuvor schon bei der Trauerfeier für den ermordeten Außenminister Rathenau, gelang es. Rietzloh vermochte hier eine Dichte zu erzeugen, die sich mit den kaiserlichen Inszenierungen messen lassen konnte, ohne ihre fast schon alberne Protzigkeit zu teilen. Wie wichtig es den Menschen war, dass auch die Republik Würde ausstrahlen konnte, zeigt das Urteil der Spandauer Zeitung. Zum ersten Mal und überraschend schnell hat die Deutsche Republik ein Zeremoniell für die Bestattung des Reichsoberhauptes ausarbeiten müssen. Die Aufgabe, die Würde des Reiches und der Republik zu wahren und zugleich übertriebenen Prunk zu meiden, ist mit Glück und Geschmack gelöst worden. Wer am Mittwoch die Herrichtung der Trauerstraße, der Reichstagsrampe, die Ausschmückung des Trauerhauses und des Potsdamer Bahnhofs gesehen hat, muss eingestehen, dass die einheitliche Leitung durch den Reichskunstwart Dr. Rietzloh sich bestens bewährt hat. Die Reihe der großen Lorbeerbäume durch die ganze Wilhelmstraße, die stumpfen schwarzen Obelisken vor dem Trauerhause und auf dem Pariser Platz, die grün umhüllten Litfaßsäulen, die schwarz verhangenen Kandelaber, der Wald von schwarzen Bannern am Eingang zum Tiergarten, all das stimmte ernst und feierlich, ohne überladen zu wirken. Ausgerechnet beim Tod ihres ersten Präsidenten schien fast die ganze Republik ausnahmsweise mit sich im Reinen zu sein. Dank ihres Zeremonienmeisters Rietzloh hatte die junge Republik ihren Würdetest bestanden. Schlag 11 Uhr morgens ruhte am Tag der Beisetzung der öffentliche und private Verkehr für 5 Minuten. Auch die Belegschaften der großen Firmen versammelten sich auf den Straßen zu kurzem Gedenken. Lediglich die Münchner Universität hielt sich nicht an die ministerielle Verordnung, für diesen Tag zu schließen, und begründete dies mit der ablehnenden Haltung der Studentenschaft, die dort noch nationalistischer dachte als ohnehin in der akademischen Jugend üblich. Der Held von Tannenberg in Schwarz-Rot-Senf. Wie sollte es nun weitergehen? Die weitreichende Einmütigkeit an diesem Tage hielt nicht lange an. Am meisten Sorgen machte man sich im Ausland. Erstaunt zitierten die deutschen Blätter die Nachrufe ihrer britischen, französischen und amerikanischen Kollegen. Vor allem die Amerikaner fürchteten, die Hohenzollern könnten zurück an die Macht streben und Kronprinz Wilhelm sich zur Wahl für Eberts Nachfolge stellen, um im zweiten Schritt die Monarchie wieder einzuführen. Was dann kam, war dieser Horrorvision zum Verwechseln ähnlich. Der 77-jährige Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der am 26. April 1925 beim zweiten Wahlgang als knapper Sieger aus der Reichspräsidentenwahl hervorging, sah tatsächlich aus wie ein Ersatzkaiser. Hindenburg, der Held von Tannenberg, trat gern mit Pickelhaube und ordensbehängter Brust auf. Sein gewellter Schnurrbart ragte mächtig über die breiten Backen hinaus und machte ihn als wilhelminische Präsidentenausgabe perfekt. Der greise Hindenburg reichte tief hinein in Preußens Gloria. 1866 hatte er an der Schlacht von Königgrätz teilgenommen und 1888 am Leichnam Wilhelms I. Totenwache gehalten. Einem wie ihm nahm man die groteske Behauptung, den Krieg im Felde unbesiegt verloren zu haben, noch am ehesten ab. Nun war er demokratisch zum Präsidenten gewählt worden, als Sieger über den honorigen Juristen Wilhelm Marx, Mitglied der katholischen Zentrumspartei und Kandidat des republikanisch gesinnten Volksblocks. Dass eine knappe, relative Mehrheit der Bürger sich für den einstigen Chef der obersten Heeresleitung und Erfinder der Dolchstoßlegende entschieden hatte, bestürzte die Republikaner, die eben noch die breite Anteilnahme an Eberts Tod als Indiz für das Vertrauen in die Demokratie interpretiert hatten. Jetzt erst recht, es lebe die Republik, titelte die liberale Berliner Volkszeitung trotzig nach Auszählung der Stimmen und versuchte ihre Leser mit einer Rechnung zu trösten, nach der der Sieger Hindenburg dennoch nur eine Minderheit repräsentiere, da die Kommunisten die antinationalistische Front durch einen eigenen Kandidaten, Ernst Thälmann, gespalten hätten. Umgekehrt triumphierte die rechte Berliner Börsenzeitung: Der nationale Gedanke marschiert, Hindenburg Reichspräsident, und betonte, dass der Feldzug das Ringen um die Seele unseres Volkes aber noch lange nicht gewonnen sei. Und ganz nebenbei machte die Börsenzeitung klar, was sie von der Demokratie hielt. Nicht um Mehrheiten gehe es, sondern um die Einheit. Es gilt nicht nur die Mehrheit, nicht nur die Zweidrittelmehrheit für den nationalen Gedanken wiederzugewinnen, sondern jene Geschlossenheit für das Vaterland, die 1914 unser Volk zu einem Riesen gemacht hat. Wie sich die Nationalisten das Ringen um die Seele des Volkes vorstellten, sollte ihre Überzeugungskraft nicht ausreichen, ließ sich am Wahltag studieren. Mit Knüppeln, Eisenstangen und Pistolen sorgten ihre Schläger vor den Wahllokalen für zahlreiche Verletzte und einige Tote. Für seine Freunde von der Ultrarechten wurde Paul von Hindenburg allerdings zunächst zu einer Enttäuschung. Zwar verhinderte er einige Gesetze, die auf eine Teilenteignung der Fürstenhäuser zielten, aber im Großen und Ganzen verhielt sich der neue Präsident loyal gegenüber der Demokratie, die ihn an die Macht gebracht hatte. Hindenburg gefiel sich in der Rolle, Präsident des ganzen Volkes zu sein und handelte nicht in dem Maß nach seinen reaktionären Überzeugungen, wie die Kamarilla um ihn herum es sich erhofft hatte. Die Monarchie schien offenbar auch für den Monarchisten Hindenburg endgültig Vergangenheit zu sein. Viele Zeitgenossen verbanden mit Hindenburg sogar die Hoffnung, dass sich auch die Rechtskonservativen auf Dauer mit der Demokratie abfinden und in die Republik integrieren würden. War es nicht ein gutes Zeichen, dass sich Hindenburg bei seiner Verteidigungszeremonie fast eingeklemmt von den schwarz-rot-goldenen Fahnen der Republik zeigte? Schwarz-rot-Senf, wie die Republikgegner höhnten? Ein Vertreter der guten alten Zeit an der Spitze der modernen Republik. Das deuteten die Harmoniebedürftigen unter den Deutschen als einen großen Schritt in Richtung inneren Frieden und Einigkeit. Mit den Reichstagswahlen 1928 rückte die Stimmung im Lande sogar wieder nach links. Die Sozialdemokraten kehrten als stärkste Partei in die Regierungsverantwortung zurück und bildeten unter Reichskanzler Hermann Müller eine Koalitionsregierung aus 4 Parteien. Im politischen Spektrum von links nach rechts geordnet waren das SPD, DDP, Zentrum, BVP und DVP. Fast eine Neuauflage der großen Koalitionen der Anfangsjahre. Insgesamt waren die republiktreuen Parteien gestärkt worden, allerdings auch die KPD. Aber das Wichtigste, die antisemitische, nationalistische DNVP hatte stark verloren und auch die ohnehin noch winzige NSDAP musste Verluste einstecken. Die Demokratie ging neu bestätigt und gefestigt aus den Wahlen hervor. Stresemann blieb Außenminister und sorgte weithin sichtbar für Kontinuität. Die rechte Gefahr schien gebannt, aber die bürgerliche Vossische Zeitung fasste unter der Überschrift »Der Linksmarsch der Wähler« die Lage nur halb erleichtert zusammen. Die Wähler haben sich überall im Reich gegen die bisherige Rechtsregierung entschieden. Im Eifer des Gefechts haben sie über das Ziel hinausgeschossen. Sie sind unter dem Ruf »Nie wieder deutschnational« nach links marschiert und haben dabei die Mitte übersprungen. Das Regieren würde auf Dauer schwer werden, so die Vossische weiter, wenn die Mitte fehle. Optimistischer sah das Berliner Tageblatt die Lage. Die innenpolitische Bedeutung der Wahl liegt in der gründlichen Abkehr des deutschen Volkes von deutschnationaler Demagogie und Zwiespältigkeit in einem neuen starken Bekenntnis zur Deutschen Republik, deren Gegner total geschlagen worden sind. Die Mühen der Regierungsbildung offenbarten allerdings die kaum zu überbrückenden Differenzen zwischen der SPD und ihren bürgerlichen Koalitionspartnern. Während sich die Minister noch einigermaßen schnell zusammenrauften, waren es die Parteien, die deren Kompromisswillen beharrlich durchkreuzten. Besonders gut im Ramponieren ihrer Regierungsmitglieder war die SPD. Im Streit um den Bau eines Panzerkreuzers nötigten die SPD-Abgeordneten im November 1928 ihre Minister, gegen einen Kabinettsbeschluss zu stimmen, den sie 2 Monate zuvor gebilligt hatten. Der Fraktionszwang machte es möglich, die Regierungsmitglieder auf Parteilinie zu bringen und dafür ihre Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit zu opfern. Ein ähnliches Spiel entwickelte sich im Zentrum, das in der Sorge um sein katholisches Profil weiter nach rechts rückte, als es der Arbeitsfähigkeit der Koalition zuträglich war. Und auch Gustav Stresemann hatte seine liebe Not, die Schlotbarone in seiner industrienahen DVP zu mäßigen und von den arbeiterfeindlichsten Forderungen abzubringen. Die fragile Balance der Kräfte im Reichstag hielt, solange es wirtschaftlich aufwärts ging. Die Stimmung aber wurde nervöser, der Ton gehässiger. Verständnis wurde nicht einmal mehr angestrebt. Für allzu viele Akteure der Republik galt, die Grundsätze wurden hochgehalten und der Kompromiss verachtet. Flaggenkrieg am Ostseestrand. Die Blockaden zwischen der Regierung und den sie bildenden Parteien lieferten den Gegnern der Demokratie willkommene Argumente. Sie illustrierten deren Behauptung, der Staat sei die Beute einer zerstrittenen Politikerkaste, die sich um ihn balge wie eine Raubtiermeute. Beispielhaft sind die Sätze, die der Bildhauer Karl Donndorf für den 1928 erschienenen Bildband »Deutschlands Köpfe der Gegenwart über Deutschlands Zukunft« formulierte. Nicht Qualität, sondern Stimmenmehrheit entscheidet in Deutschland. An seinem Marke zehrt die Zersplitterung durch Parteien und dadurch zum Teil parasitenhafte Beamtenwirtschaft, die sich durch Rücksicht auf Parteimächte eingenistet hat. An dieser fruchtlosen Überlastung leidet der Aufstieg Deutschlands, dem ein rücksichtsloser Diktator fehlt. Ein bezeichnendes Bild der politischen Stimmung ergab sich am Ostseestrand. Die Großstädter reisten im Sommer an, verschanzten sich in ihren Sandburgen und zeigten Gesinnung. Sie hissten Flaggen. Schwarz-Rot-Gold zeigten die Anhänger der Demokratie. Schwarz-Weiß-Rot, die alte Nationalflagge des Kaiserreichs, wurde von den Deutschnationalen aufgepflanzt. Misstrauisch beäugte man sich von Strandburg zu Strandburg. Ein Funken genügte und Hass brach sich Bahn. Vielen Einheimischen war das peinlich. Die Reichskriegsflagge bestimme den Strand im Übermaß, beklagte die Kurverwaltung von Ahrenshoop im Sommer 1928. Soweit man schaue, knattere es schwarz-weiß-rot im Wind. Offenbar herrschte auf rechtsradikaler Seite ein größerer Bekenntniswille als auf republikanischer, wo man um des friedlichen Urlaubs willen auch mal neutrale Farben flattern ließ. Zudem neigten die rechten Badegäste dazu, die schwarz-rot-goldenen Republikfahnen zu klauen, um den Strand sauber zu halten. Entnervt beklagte sich die Ahrenshooper Kurverwaltung gegenüber einer Berliner Zeitung über den Ansturm von Irren, die des Sommers die Ortschaft mit ihrer politischen Gereiztheit befielen, während man im dörflichen Ahrenshoop über den Rest des Jahres durchaus einen Sozialdemokraten neben einem Nationaldeutschen im Skatclub antreffen würde. Und beide können absolut nicht begreifen, warum sie nicht die besten Freunde sein sollten. Gelegenheit zum politischen Zwist fand sich überall. Miteinander gesprochen wurde dabei allerdings wenig. Man beschränkte sich aufs Beflaggen, auf Symbolisches und Stilistisches. Um Gesinnung zu demonstrieren, eigneten sich auch die Haare, die Kleidung, die Musikvorlieben, die Wahl der Tageszeitung. Von den handfesten politischen Themen verlagerten sich die Konflikte in die Kultur, die Mode, den Lebensstil, die zwar auch Gesinnung verrieten, aber weniger manifest konnotiert waren und der Eignung zum Bekenntnis noch harrten. Nicht zuletzt dieses Distinktionsbestrebens wegen wurden die Zwanziger zu einer der schöpferischsten Dekaden der Geschichte. Ihr Kulturleben lässt sich als kommunikatives Laboratorium des Mit- und Gegeneinanders verstehen. Als Laboratorium der Vielseitigkeit, das eine Blüte der Diversität hervorrief, aber auch eine der Abgrenzung und Spaltung. So ungewohnt viel in Deutschland kommuniziert, nämlich telefoniert, Zeitung gelesen, Radio gehört wurde, so ungewohnt schroff und sprachlos wandten sich die Deutschen unterschiedlicher Lager voneinander ab, blieben eloquent nur innerhalb ihrer Blase, wie man das heute nennen würde, abgekapselt wie die Badegäste in ihren Burgen. Soweit die Linke überhaupt zur Kenntnis nahm, dass es außerhalb ihres Lagers auch Intellektuelle gab, schrieb der amerikanische Historiker Walter Laqueur, betrachtete sie deren Ergüsse als bloßes dummes Geschwätz, auf das kein vernünftiger Mensch viel Zeit verschwenden solle. Umgekehrt hielt die deutsche Rechte die linksgerichtete Intelligenz für ein schädliches Element, schlimmer als Gangster, denn sie begingen geistigen Mord an einer ganzen Nation. Unzählige gab es allerdings, die sich keinem der Lager zuordnen wollten, in das die Republik, deuteten sie die Signale richtig, sich teilte. Sie gingen tanzen, spazierten in der Masse herum und fühlten sich einsam. Der ratlose, nachdenkliche Mensch, der keinen Platz für sich fand in den aufgeregten Kollektiven, war einer der häufigsten Figuren der damaligen Literatur. Nicht zu wissen, wohin man gehört, nur so dahin zu leben, wurde zu einer Bürde angesichts der vielen Mitmenschen, die sich von grassierenden Erlösungsvisionen entzünden ließen. Die Politik und die vielen Ideen, die heute verkündet werden. Jeder Mensch darf sich aussprechen, und es ist ganz schlecht, so abseits zu stehen wie ich, klagt Siegfried Krakauers zaudernder Held Georg im gleichnamigen Roman und findet trotzdem keinen Unterschlupf für seinen unruhigen Geist. Und in Erich Kästners 1931 erschienenem Roman Fabian schreibt Fabians Freund Labude in seinem Abschiedsbrief: Wir stehen an einem geschichtlichen Wendepunkt, wo eine neue Weltanschauung konstituiert werden muss. Alles andere ist nutzlos. Als Melancholiker sei er gegen alles gewappnet, habe er behauptet. Nun aber fühle er sich als lächerliche Figur, klein in einer großen Zeit, die jeden Tag größer werde. Da die Debatten um die harten politischen Themen zunehmend unfruchtbar wurden, suchte sich die Lust auf Auseinandersetzung ein Ventil auf weniger deutlich besetzten Gebieten. Es gab durchaus Leute, die sowohl Ernst Jünger als auch Bertolt Brecht lasen, Stefan George als auch Kurt Tucholsky. Die Vielfalt der Weimarer Kultur war enorm und die Suchenden im Publikum zahlreich. Die Frage, was die Vielzahl an auseinanderstrebenden Lebenseinstellungen zusammenhalten könnte, beschäftigte die Menschen sehr. Eben erst aus der autoritären Ordnung des Kaiserreichs entlassen, wurde es ihnen zum Rätsel, was die freien Individuen eigentlich aneinander bindet, was ihr Zusammenleben verlässlich regelt und verhindert, dass sie ständig zusammenstoßen und aneinander geraten. Insbesondere die Großstadt mit ihren eingespielten Verkehrsformen, ihren individualistischen Entfaltungsmöglichkeiten auf der einen Seite und den Bewegungsmustern der Masse auf der anderen, wurde zur Probe aufs Exempel, zum Testfall für die Zukunftsfähigkeit der Moderne. Im Fokus von Ängsten und hochfliegenden Erwartungen stand deshalb der dramatisch wachsende Verkehr, das wichtigste Medium des beschleunigten Lebens. Er wurde mit seinem quirligen Miteinander, seinen geschriebenen und ungeschriebenen Regeln und seinen wortlosen, intuitiven Übereinkünften zu dem Übungsfeld der modernen Gesellschaft und zugleich zu ihrem Sinnbild. Kapitel 6: Verkehr als Staatsbürgerkunst. Es war, als verliere die Erde plötzlich ihre Anziehungskraft und lasse mich frei. Ich hielt das Steuer des Wagens fest, aber meine Füße waren weit weg und ohne Halt. Und ich selbst war leicht und leer und konnte sicher durch den Raum fliegen, und mein Atem war auch ganz leicht und beinahe überflüssig. Annemarie Schwarzenbach. Diese Luft aus Freiheit, Frechheit und Benzin. Gabriele Tergit. Nie zu nah noch zu fern. Die Stadt und das Taktgefühl. Wo Menschen sind, da ist auch Verkehr. Verkehr ist das Fluidum ihres Miteinanders, ihrer Bewegung im Raum, ihres Warentransports. Zweck des Verkehrs ist es, Kontakte sowohl herzustellen als auch zu vermeiden. Man will eben nicht nur zueinander kommen, sondern auch unbeschadet aneinander vorbei. Menschen brauchen einander und sie fürchten einander. Beides beweist sich täglich im Verkehr. Er ist ein Spiegel des Begehrens, der Unruhe und der Vitalität. In der Weimarer Republik nahm er an Dichte und Menge derart zu, dass den Leuten Angst und Bange wurde. Unmittelbar nach dem Krieg waren Privatautos noch absoluter Luxus. Wer eins besaß, hatte auch einen Chauffeur, um damit kutschiert zu werden. In wenigen Jahren aber wurden Autos Gebrauchsgegenstände. Zwischen 1924 und 1932 vervierfachte sich der Pkw-Bestand im Deutschen Reich fast von rund 132.000 auf über 497.000. Im selben Zeitraum verfünffachte sich die Anzahl der Lkw von 30.000 auf über 150.000. Und die Zahl an Motorrädern wuchs innerhalb von 10 Jahren von 1921 bis 1931 sogar um das 30-fache auf 800.000. Während auf dem Land vorwiegend Pferdefuhrwerke über die Alleen zogen, die Stille selten durch Automobile unterbrochen wurde, war in den Städten unablässig das explodierende Benzin zu hören, stieß das Röhren der Auspuffrohre lärmempfindliche Menschen in Verzweiflung. 400-pfündige Kraftbolzen rülpsen roh daher im tiefsten Tone der Übersättigung. Schrille Pfeifentöne gellen darein. Riesenautos, 800-Pfünder, die jeden Rekord nehmen, stöhnen, ächzen, quietschen, hippen und huppen. Motorräder fauchen und schnauben durch die stille Nacht. So der Philosoph Theodor Lessing, der ein um Rücksicht flehendes Pamphlet herausgebracht hatte. Der Lärm. Eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens, erschienen schon 1908. Ein Ende des Wachstums war nicht abzusehen. Da Motorräder und Autos durch rationelle Fertigung immer preiswerter wurden und die Städte immer mehr Menschen anzogen, stellte sich die Zukunftsfantasie auf eine dystopische Verkehrsdichte ein. Es schien nur logisch, dass die Städte bald so aussehen müssten, wie es Fritz Lang in dem Science-Fiction-Stummfilm Metropolis 1927 prophezeite. Sie würden steil in die Höhe und in die Tiefe wachsen. Flugzeuge würden zwischen den Häuserschluchten schweben und unter Brücken, die in schwindelerregender Höhe die Wohntürme miteinander verbinden. Der bis heute vitalste deutsche Großstadtroman, Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz, erschien 1929 und beginnt mit einem Verkehrskollaps von existenzialistischen Ausmaßen. Als seine Hauptfigur, Franz Bieberkopf, des Verkehrs ohnehin entwöhnt durch einen längeren Gefängnisaufenthalt, am Tage seiner Entlassung wie aus einer schützenden Mutterhöhle ins Leben, nämlich von der Straßenbahn in den verdichteten Tumult Berlins katapultiert wird, erlebt er eine Art Geburtstrauma. Der tosende Verkehr stürzt auf ihn ein. Nichts scheint mehr auf seinem Platz bleiben zu wollen. Sogar die Dächer beginnen in seinen Augen zu rutschen und auf ihn niederzustürzen. Franz Bieberkopf flüchtet verängstigt in einen Hauseingang. Fortan lässt ihn das Verkehrstrauma nicht mehr los. Rund 60 Stellen des Romans widmen sich Bieberkopfs Verunsicherung. Immer wieder fürchtet er, von der Stadt abgeworfen zu werden, prüft ängstlich die Dächer, während er durch Berlin läuft, ob sie nicht wieder zu rutschen beginnen. Nie ist ihm ein entspanntes Schlendern vergönnt. Er marschiert, kämpft sich durch, rennt an gegen eine Stadt, die ihr Schöpfer Döblin angelegt hat, als eine hyperaktive Fläche, als einen Raum, der sich auflehnen kann, der sein eigenes Stimmengewirr entwickelt und auf die Hauptfigur einredet. Die Umwelt gruppiert sich hier nicht brav um den Protagonisten herum wie beim klassischen Roman. Sie bewegt sich nach eigenen Gesetzen, kann sich aufbäumen und einen Menschen buchstäblich abschütteln. Es ist die moderne Stadt als Gegenspieler des Menschen, vielmehr als ein bloßer Wohnort, ein sozialer Raum, der sich verselbstständigen und die Bewegung des Menschen in ihr Gegenteil verkehren kann. Und zugleich ist sie ein Sehnsuchtsort voller Verheißungen und packender Erlebnisdichte. In den 30 Jahren zwischen 1875 und 1905 hatte sich die Einwohnerzahl Berlins mehr als verdoppelt. In den 10 Jahren von 1920 bis 1930 waren noch einmal 500.000 Menschen dazugekommen. Es waren nun über 4,3 Millionen. Dass damit der Scheitelpunkt erreicht war, konnte niemand ahnen. Vielmehr war man sich sicher, dass es in der Stadt immer enger würde und immer schneller zugehen müsse. Wie in einem Zeitraffer war vielen Berlinern neben der Gegenwart auch die imaginierte Zukunft ihrer Stadt präsent. Sie lebten mit einem Bein im Kommenden. Berlin inszenierte sich als schnellste Stadt der Welt. Die Sinfonie der Großstadt klang dauernd mit. Das Erlebnis der eigentlich vielerorts noch immer recht stillen Stadt wurde überlagert von antizipierter Turbulenz. Bei jedem Verkehrsstau, jedem Anflug von Gewühl regte sich die ängstliche Gewissheit, in naher Zukunft werde es richtig dicke kommen. Babylon und Gomorra im Science-Fiction-Look. Multipliziert mit den Gefahren, die durch Kriminalität und Laster drohten, wurde die Stadt auch als wucherndes Dickicht und gefräßiger Dschungel wahrgenommen, die Technik als feindliche Natur, als ein Moloch, der den Menschen zu verschlingen drohe. Um den Kollaps zu verhindern, war der Architekt und Städteplaner Martin Wagner angetreten, Berlins Stadtbaurat seit 1926. Der leidenschaftliche Sozialdemokrat, von der Planbarkeit der Zukunft und der Größe ihrer Aufgaben geradezu durchglüht, erläuterte zur selben Zeit, als Döblins Roman Berlin-Alexanderplatz erschien, in einer Reihe von Vorträgen und Aufsätzen, wie er sich den zukunftsgeeigneten Umbau des realen Platzes vorstellte. Wagner verstand sich als Regisseur der Weltstadt und die Stadt als konstruktives Gehäuse einer Maschine für Arbeit und Wohlleben. Am Alexanderplatz wollte er zeigen, was eine moderne Stadtplanung zu leisten vermag. Der Weltstadtplatz ist eine fast dauernd gefüllte Verkehrsschleuse, der Clearingpunkt eines Adernetzes erster Ordnung, definierte er. Der Verkehr muss mit einem Höchstmaß von Beschleunigung, Stockungslosigkeit und Übersichtlichkeit über den Platz geleitet werden. Wagner, Einer der ersten Propheten der autogerechten Stadt hatte aber mehr im Sinn, als bloß Durchbrüche in das Gewirr der Straßen zu schlagen und die eng bebauten Viertel mittels breiter Schneisen zu durchlüften. Er schlug eine Differenzierung der Verkehrswege vor. Fußgänger, Straßenbahnen, Autos, Pferdedroschken, Handkarren und Radfahrer sollten nicht länger gegeneinander ankämpfen, sondern im Kreis geführt werden, getrennt in verschiedenen Höhenlagen. Aus dem Rundverkehr in mehreren Etagen wurde zwar nichts, aber auf dem Alexanderplatz setzte Wagner zumindest den Kreisverkehr durch, der hier allerdings eine elliptische Form annahm. Das Ergebnis war nach Fertigstellung ernüchternd. Auf der großen Ellipse kurften nun weiträumig die Autos herum, während sich in der leergeräumten Mitte des Platzes die Straßenbahnlinien kreuzten. Zwei neusachlich schmucklose, allerdings sehr elegante Bürohäuser mit eindrucksvollen kubischen Lichttürmen an den Stirnseiten umsäumten den Platz nach Westen hin. Schlimmer war es am östlichen Rand. Es gab ihn nämlich gar nicht. Großzügig hatte man hier mit der Abrissbirne Raum geschaffen, aber es war kein Geld mehr da, um die Brachen zu bebauen. Wegen der sich abzeichnenden Weltwirtschaftskrise sprangen 1929 die Investoren ab und so gähnten die riesigen Flächen einfach weiter. Später sollte die anti-urbane Lehre dem nationalsozialistischen Geschmack sogar entgegenkommen. Und auch den DDR-Stadtplanern war sie recht. Bis heute blieb die rabiate Unwirtlichkeit dem Platz eigen. Bis zu Martin Wagners Umbaumaßnahmen war der Alexanderplatz ein betörend schöner, aber auch ziemlich chaotischer Ort gewesen. Die vielen Warenhäuser und Geschäfte, darunter das Warenhaus Hermann Tietz mit der angeblich längsten Kaufhausfassade Europas, die riesige Zentralmarkthalle, an der sich morgens die Pferdefuhrwerke der Bauern aus dem Umland stauten, die Nah- und Fernbahnen, das Grand Hotel, Unmengen von Bürohäusern und Großrestaurants wie das berühmte Aschinger, all das sorgte für beträchtliches Gewühle. Inmitten des Ganzen thronte die Berolina, eine mit Sockel 14 Meter hohe Kolossalfigur im Kettenhemd, die die stolze Stadt Berlin verkörpern sollte. Das Verkörpern machte sie ziemlich gut. Sie besaß ein überraschend anmutiges Gesicht. Doch nach dem Umbau wollte die korpulente Berolina zu dem verkehrsertüchtigten Clearingpunkt nicht mehr passen. Dem Berliner Magistrat kam sie zu wilhelminisch vor. Und Stadtbaudirektor Wagner hatte sich den Geist der neuen Zeit ohnehin immer fettlos vorgestellt. Die moderne Masse, schrieb er, will fettlos in Erscheinung treten, wie ein Flugzeug, eine D-Zug-Lokomotive, ein Motor und so weiter. So kam die Füllige ins Depot. Erst im Dezember 1933 sollte sie unter dem Beifall gerührter Berliner vom Nazimagistrat wieder aufgestellt werden. Das aber war ein trügerischer, ein typischer NS-Triumph. 1942 wurde die Berolina endgültig eingeschmolzen für die Waffenproduktion. Das Kaufhaus Tietz hatte sich übrigens unter dem Eindruck der neuen Platzgestaltung erschrocken bereit erklärt, seine wunderbare wilhelminische Fassade mit den üppigen Rundungen und dem stolzen Atlas im Giebel neusachlich umzugestalten. So groß war die Angst, von der Berliner Planungsdynamik vom Platz gefegt zu werden. Stadtbaurat Wagner träumte von einer Stadt, die sich Generation für Generation von Grund auf umbauen könne. Aufbruchsstimmung in Permanenz. Hierzu müssten sich die Abriss- und Neubaukosten allerdings rasend schnell amortisieren. Den idealen Weltstadtplatz definierte er deshalb nicht nur als möglichst reibungslosen Kreuzungsverkehr, sondern als Umsatzbringer. Dem Fließverkehr auf dem Platz muss ein Standverkehr entgegengestellt werden, der die Konsumkraft der den Platz kreuzenden Menschenmassen festhält. Läden, Lokale, Warenhäuser, Büros und so weiter. Man kommt so zu einer Konzentration der Bauten, die sich in ihren Fluchtlinien den Ganglinien der Fußgänger, also der Konsumkraft, anzuschließen haben. Dem Konsum kam in Wagners Planungen eine fast genauso große Rolle zu wie dem Verkehr. Schließlich musste jemand den permanenten Fortschritt auch bezahlen. Alle 25 Jahre sollten sich städtebauliche Investitionen gewinnbringend einspielen, damit die nächste Generation freie Hand zur Neuplanung habe. Versteinerte Ewigkeitswerte können wir in unserem Zeitalter nicht mehr brauchen, meinte er. Wenn jede Generation die Stadt umbauen könne, wie sie es für richtig halte, würde sich das ästhetische Problem des Städtebaus von allein lösen. Wagner glaubte, die Stadtplanung sei Glücksplanung. Glück könne man bauen, rationalisieren und durch planerische Maßnahmen gerecht verteilen. Für Konservative war das eine Gräuelvorstellung, eine willkürliche Zerstörung natürlicher Ordnung und Ungleichheit. Für die meisten von ihnen waren die Großstädte, Berlin an der Spitze, unrettbar verloren. Brutstätten des Kosmopolitismus und des Kulturbolschewismus, der Frauenemanzipation und des Liberalismus. Der Philosoph Oswald Spengler, der kulturpessimistische Stichwortgeber der Großstadtfeindschaft, hatte in seinem 1918 und 1922 erschienenen zweibändigen Wälzer »Der Untergang des Abendlandes« behauptet, das Entstehen von Weltstädten sei durch die gesamte Geschichte hinweg stets ein sicheres Indiz für den Untergang einer Kultur gewesen. Die Entwicklung zur Weltstadt sei regelmäßig der Anfang vom Ende einer reifen Kultur gewesen. Sie ersetze Heimat durch Kosmopolitismus, raube den Menschen die Ehrfurcht vor dem Überlieferten und Gewachsenen, verwandle das Volk in Masse, verachte die Provinz und den Bauern und damit die eigenen Lebensgrundlagen und sei nicht zuletzt durch diesen ihr gesetzmäßig innewohnenden intellektuellen Hochmut dazu verdammt, auf das eigene Ende zuzusteuern. Bekannte man sich auf der Rechten zum Land und seinen völkischen Traditionen? Pries man auf der Linken die Großstadt und ihre Freiräume? Josef Roth bekannte sich zum Verkehr. Der 1894 im galizischen Städtel Brody geborene, 1920 aus Wien nach Berlin gekommene Schriftsteller und Journalist schrieb eine hymnische Liebeserklärung an das Gleisdreieck, einen schmucklosen Berliner Schnittpunkt zweier Bahnlinien nahe dem Anhalter Bahnhof und nahe dem seltsamen Ort, an dem eine Hochbahn mitten durch den zweiten Stock eines Mietshauses führte. »Ich bekenne mich zum Gleisdreieck. Es ist ein Sinnbild und ein Anfangsbrennpunkt eines Lebenskreises und fantastisches Produkt einer Zukunft verheißenden Gewalt.« Nach diesem Auftakt kam Roth immer mehr in Fahrt. »So sieht das Herz einer Welt aus, deren Leben Radriemenschwung und Uhrenschlag, grausamer Hebeltakt und Schrei der Sirene ist. So sieht das Herz der Erde aus, die tausendmal schneller um ihre Achse kreist, als es Tag- und Nachtwechsel uns lehren will, deren unaufhörliche Rotation Wahnsinn scheint und Ergebnis mathematischer Voraussicht ist, deren rasende Schnelligkeit sentimentalen Rückwärtssehern, brutale Vernichtung innerlicher Kräfte und heilenden Gleichgewichts vortäuscht, aber in Wirklichkeit lebensspendende Wärme erzeugt und den Segen der Bewegung.« Erstaunlich, welche Zukunftshoffnungen der Verkehr bei einem so tiefen Melancholiker auslösen kann, wie Josef Roth es war. Roth, der unter anderem für den Börsenkurier und die Frankfurter Zeitung arbeitete, war erfüllt von Wehmut über den Untergang der K&K-Monarchie, besang aber umso trotziger die Schönheit von Ruß und Eisen. »Die Landschaft bekommt eine eiserne Maske«, jubelte er und sah längs der Gleise eiserne Wächter in die Höhe sprießen und Signale erblühen, grün und leuchtend. Asphaltliteraten nannten die Nationalsozialisten überzeugte Großstadtschriftsteller wie Josef Roth, Alfred Döblin, Erich Kästner, Leon Feuchtwanger, Gabriele Tergit oder Vicky Baum. Als Alfred Döblin 1929 von der Vossischen Zeitung gebeten wurde, an der Umfrage teilzunehmen, »Hemmt oder beeinträchtigt Berlin das künstlerische Schaffen?«, antwortete er genauso glühend, wie man es von einem Asphaltliteraten erwarten konnte. »Das Ganze hat mächtig inspiratorisch belebende Kraft. Diese Erregung der Straßen, Läden, Wagen ist die Hitze, in die ich mich schlagen lassen muss, wenn ich arbeite. Das heißt eigentlich immer. Das ist das Benzin, mit dem mein Wagen läuft. Ein philosophisches Bekenntnis zum Verkehr in einem höheren, kommunikativen Sinn, schrieb der in Köln lehrende Privatdozent Helmut Plessner. In seinem 1924 erschienenen Buch »Grenzen der Gemeinschaft«, einer Kritik des sozialen Radikalismus, entwickelte er eine Theorie des Miteinanders, in der er die Tugenden eines guten Verkehrs verfocht, wobei Verkehr alle Ebenen des gesellschaftlichen Umgangs meint, nicht nur den auf der Straße. Plessners Buch war eine Verhaltenslehre der Kälte, ein Plädoyer für eine anonyme Gesellschaft, bestrebt, den Phänomenen der Entfremdung ihre Schrecken zu nehmen und ihre positiven Seiten in den Vordergrund zu stellen. Er warb darum, den gesellschaftlichen Verkehr so angenehm wie möglich zu gestalten, sich dabei nie zu nahe noch auch zu fern zu kommen, um gewissermaßen unfallfrei miteinander klarzukommen. Takt vor allem sei dazu nötig, meinte Plessner, ein bedachtsamer Umgang mit der Wahrheit, die Bereitschaft also, in Gesellschaft die Balance zwischen Aufrichtigkeit und Rücksicht zu wahren. Schonung des anderen um meiner selbst willen, Schonung meiner selbst um des anderen willen. Um in Gesellschaft gut zurechtzukommen, müsse man sich auch mal verstellen, mit seiner Meinung hinter dem Berg halten und Masken tragen können. Zartheit sei wichtig, Verbindlichkeit, die nicht bindet, eine Kultur der Verhaltenheit. Bei Plessner bekam die Moderne ein beschwingtes Gesicht. Takt, der Respekt vor der anderen Seele, war das Zaubermittel, das eine anonyme Gesellschaft vor Karambolagen bewahrt, sie liebenswert macht, reibungsloser und letztlich beglückend. Das vorletzte Kapitel über die Hygiene des Taktes swingt geradezu, hat Rhythmus und Elan. Auch hier läuft, philosophisch gewendet, die Sinfonie der Großstadt immer mit. Tatsächlich gleicht das Vermögen, gelassen einen Kreisverkehr zu absolvieren, sich einzutakten, sich rasch zu verständigen mit knappen Gesten und Blicken, um sanft die Fahrspuren zu wechseln, in vieler Hinsicht einer Party, auf der man unablässig die Gesprächspartner wechselt und beim geselligen Smalltalk die Menschen in angenehmer Nähe und zugleich auf Distanz hält. Wo fängt eine Geselligkeit an? Wo hört sie auf? Fragt Plessner. Wo geht sie in Geschäftlichkeit über? Wo beginnt die Vertrautheit der Gemeinschaftskreise? Wo ist es uns erlaubt zu entspannen und auf Güte, Liebe, Verständnis, Einsicht zu bauen? Wenn es uns der Takt nicht sagt, sind wir verraten und verkauft. Tastend, sichernd, das Gesicht wahrend, doch nie mit zu schwerem Geschütz, ohne Überheblichkeit, dem sicheren Zeichen der Schwäche, ohne Aufdringlichkeit. Offen, doch nie ohne Reserve, bestimmt, doch biegsam, liebenswürdig, doch nie kriechend. Jeder kennt diese Oszillationen, deren Schwingungsweite über die Würde, das Ansehen, den Wert des Menschen in der Geselligkeit entscheidet. Die Analogien zwischen gesellschaftlichem Verkehr und Straßenverkehr sind offensichtlich. Der Verkehr wurde auch deshalb zum zentralen Topos der Weimarer Republik, weil sich in ihm die gegensätzlichsten Individuen fließend miteinander arrangieren mussten. Wie sie das bewerkstelligten, noch dazu bei so hohem Tempo, konnte als Chiffre für eine künftige Gesellschaft verstanden werden, die auf intuitiver Konfliktaushandlung fußt, während in Wirklichkeit die Debatten immer verletzender, die politischen Positionen immer unversöhnlicher wurden. Siegfried Krakauer beobachtete gebannt, wie sich Polizisten und versierte Taxifahrer durch unscheinbare Gesten flüchtig grüßten und verständigten. Wie Schutzleute dabei von amtlichen Hoheitsträgern zu bürgernahen Funktionären des Verkehrs wurden. Ganz neue Anforderungen ans Gehirn stellte der Verkehr. Neue Mischformen aus Konzentration und Intuition wurden gebraucht. Neue Fähigkeiten räumlichen und dynamischen Sehens. Ein sechster Sinn für das Miteinander ungewohnt vieler Variablen. Fasziniert studierte man, wie neue Regelsysteme auf den Menschen wirkten. Zum Beispiel die Ampel. Dass zwischen Rot und Grün ein Gelb geschaltet wurde, gab Anlass zu aufwendigen Beobachtungen, die dem nachzuspüren versuchten, was der Verkehr mit den Menschen machte. Siegfried Krakauer sann über den Sinn der Drei-Phasen-Ampeln nach. Dieses Gelb bezeichnet den Übergang von einem entschiedenen Zustand in den anderen. Es ermahnt Passanten und Wagenlenker zur Aufmerksamkeit und befreit sie von allen Überlegungen, die der Zwang zur Rücksicht auf Menschen und Fuhrwerke bei einem plötzlichen Wechsel der Signale erheischte. Durch die Einschaltung des Zwischenlichts wird die Rücksichtnahme gewissermaßen objektiviert und die Initiative aus dem Menschen herausgesetzt. Mit anderen Worten, das Gelb macht, dass der Mensch während der Rotphase in Ruhe dösen kann. Was uns heute wortlos in Fleisch und Blut übergegangen ist, musste umständlich analysiert werden. Sprengkraft bekamen Plessners Überlegungen vor dem Hintergrund der Debatte um Gesellschaft versus Gemeinschaft. Unter diesen Stichworten verbargen sich unterschiedliche Auffassungen über das Wesen des sozialen Zusammenhalts. In der Gemeinschaft definiert sich der Zusammenhalt über die Abstammung und über tradierte gemeinsame Werte. In der Gesellschaft durch Regeln im Miteinander von potenziell einander fremden Menschen. Deren Verkehrsformen bedürfen der Kompromissfähigkeit und eben des Takts. Völkische Theoretiker betonten die Gemeinschaft, demokratische die Gesellschaft. Für Rechtsradikale war der Fall klar: Gemeinschaft ist deutsch, Gesellschaft artfremd. Der Kulturwissenschaftler Helmut Lehten prägte den schönen Satz: Wenn Verkehr zum zentralen Topos wird, geht es Wesen, die Wurzeln schlagen wollen, nicht gut. Die Demokraten hingegen hatten das Tempo auf ihrer Seite. Die Anbetung der Geschwindigkeit, die ästhetische Inszenierung weltstädtischen Verkehrs, die innige Verbindung von Mode und Autos, das war der Habitus einer Demokratie, die sich schicksalhaft mit wachsendem Wohlstand verband und der Gewissheit, es werde auf lange Sicht für alle vorwärts gehen. Natürlich gab es aber auch einige unter ihnen, die bei der politischen Bedeutungsaufladung der Phänomene Stadt und Verkehr nicht mitmachten. Kurt Tucholsky beschrieb unter seinem Pseudonym Ignaz Frobel den Berliner Verkehr als pure Einbildung, als ein Medienphantom, das dem tiefen Drang des Neudeutschen entgegenkomme, sich so zu fühlen, wie er sich die Amerikaner vorstellt. In einer Stadt zu wohnen, die eine City hat und einen Broadway, det hebt ihn. Deshalb sei die Berliner Presse dabei, dem Berliner eine neue fixe Idee einzutrommeln, den Verkehr. Die Polizei unterstützt sie darin aufs Trefflichste. Es ist geradezu lächerlich, was zurzeit in dieser Stadt aufgestellt wird, um den Verkehr zu organisieren, statistisch zu erfassen, zu schildern, zu regeln, abzuleiten, zuzuleiten. Ist er denn so groß? Nein. Kommst du nach Berlin, so fragen dich viele Leute mit fast flehendem Gesichtsausdruck: Nicht wahr, der Berliner Verkehr ist doch kolossal. Eben nicht, antwortete Tucholsky. Ein so wüstes Spektakel wie in Paris bilde der Berliner sich nur ein. Diesen Verkehr hat Berlin nicht, bildet sich aber ein, ihn zu haben, und die Polizei regelt diesen imaginären Verkehr so, wie nie ein Mensch in Paris geregelt hat, noch regeln würde. Diese herbeigeredete Verkehrsseuche greife aufs Land über. Was Berlin recht ist, ist Bückeburg billig. Kein Auto weit und breit, aber zwei Verkehrspolizisten. Ein Auto am Horizont und ein wildes Gewinke, Geblase, Gepfeife hebt an. Es stimmt, in der Berliner Selbstbeschreibung als schnellste Stadt der Welt lebte sich die bekannte Mischung aus Minderwertigkeitskomplex und großer Schnauze aus. Aber auch Tuchos Abwinken war nicht frei von Pose. Auf dem Markt der Meinungen ging es nicht viel anders zu als heute. Lässig eine Debatte abzumoderieren, ist ein bekannter Meinungsjournalist wie Tucholsky immer dann versucht, wenn die hitzigen Debattenplätze schon prominent besetzt sind. Dann bleibt nur noch die Disziplin des gekonnten Luftrauslassens, die Tucholsky meisterhaft beherrschte. Ganz ohne Grund wird es aber nicht gewesen sein, dass die von ihm so trefflich geschmähte Verkehrspolizei 1924 auf dem Potsdamer Platz in Berlin die erste Verkehrsampel Deutschlands aufstellte, untergebracht in einem 8 Meter hohen Turm. 26 Straßenbahn- und 5 Buslinien kreuzten den Potsdamer Platz. Zeitgenössische Filmaufnahmen zeigen ein beträchtliches Gewimmel von Autos, Pferdefuhrwerken, Lastkarren, Motorrädern und Fußgängern. In Stoßzeiten hätte das auch einem stressgeübten Autofahrer von heute Schweißperlen auf die Stirn treiben können. Der Potsdamer Platz wurde so schnell zum Mythos, wie es dem Tempo-Tempo-Fetisch entsprach. Noch heute versäumt kein Fremdenführer zu erwähnen, dass er einst der verkehrsreichste Platz Europas gewesen sei. Für viele Besucher aus den Provinzen, die dem Motto einmal nach Berlin folgend in ihre Hauptstadt reisten, war das Tumulterlebnis auf dem Potsdamer Platz ein Muss. Der Baedeker empfahl komfortable Logenplätze. Das lebhafte Treiben ist aus der Bellevue-Konditorei nördlich, dem Café des Hotels Fürstenhof südlich, sowie aus der Konditorei Josti und Restaurant Pschorrhaus westlich bequem zu beobachten. Abends starke Lichtreklame. Stadt ohne Menschen. Besondere Herausforderungen barg die Stadt für die Malerei. Auf der einen Seite die Liebhaber des Verkehrs. Lesser Uri gelangen zauberhafte Darstellungen nächtlichen Stadtverkehrs durch impressionistische Lichteffekte. Ernst Ludwig Kirchner stauchte den Potsdamer Platz zu einer runden Drehbühne zusammen, auf der zwei elegante Passantinnen mit Federhüten aufschossen zu schrillen Sensationen, die Proportionen krass verzerrend. Klein der Platz, groß die zwei Grazien. Schließlich kaperten sich Fotografie und Fotomontage den Verkehr. Letztere drängte ihn zusammen zu übernatürlicher Dichte. Vielleicht noch überraschender ist jedoch die Gegenströmung. Einige Maler, die heute das Bild der neuen Sachlichkeit stark prägen, entwarfen ein ganz stilles Bild des Urbanen. Ihre melancholischen Stadtstillleben wirken wie ein Einspruch gegen den Tempokult ihrer Zeit. So sind die Berliner Straßenlandschaften Gustav Wunderwalds meist menschenleer. Allenfalls drückt sich ein einsames Paar, absichtlich viel zu klein gezeichnet, in den gemauerten Steingebirgen herum. Es sind Bilder einer fast gespenstischen Ruhe, die einen großen Teil ihrer Kraft aus der Abwesenheit des Verkehrs ziehen. Wunderwalds Gemälde, im Hauptberuf verdiente er sein Geld bis 1918 als Kulissenmaler im Theater, wirken wie Bühnenbilder für ein erst noch aufzuführendes Leben oder wie Staffagen für ein Stück, das ausgefallen ist. Welch ein Gegensatz zu den Bühnenprospekten der Theaterstücke Erwin Piscators, die das Großstadttreiben durch Fotomontagen kaleidoskopisch überbieten. Wunderwalds Straßen sind dagegen von allem Trubel entblößt, aber sie sind es so radikal, dass man umso mehr spürt, in Wirklichkeit sind diese Straßen anders. Vor ihrer gemalten Stille stehend, kehrt im Kopf des Betrachters der Lärm für einen Moment wieder zurück. Der Reiz dieses magischen Realismus besteht in der ästhetischen Opposition gegen die turbulente Wirklichkeit, wobei unentschieden bleibt, ob diese Leere nun eher bedrückend ist oder schön. Ähnlich zwiespältige Gefühle hinterlassen die Dresdner Straßenbilder Wilhelm Lachnitz, die vom metaphysischen Realismus Giorgio de Chiricos geprägt sind, oder die menschenleeren Straßen- und Industriebilder Karl Grossbergs. Grossberg schaffte es sogar, die Berliner Avus zu malen, ohne dass ein Auto zu sehen ist. Andere Künstler der neuen Sachlichkeit, wie Reinhold Nägele oder Wilhelm Heise, malten zwar dicht gedrängte Verkehrsszenen, aber sie wirken seltsam angehalten, fast festgefroren. Das liegt zum Teil am Diktat der prägnanten Kontur, einem zentralen Stilmerkmal der neuen Sachlichkeit. Die fast überwirkliche Genauigkeit auch weit entfernter Objekte lässt jeden Passanten, jedes Hündchen, jedes Automobil deutlich hervortreten. So entstanden hyperpräzise Wimmelbilder, durch die man in Gedanken hindurchspazieren kann, wie ein Kind durch ein Bilderbuch. Anders als im Im- oder Expressionismus, wo die Einzelheiten im Fluss der Farbe und in der Dominanz der Emotionen verschwimmen und sich alle im Strom der Masse vereinen, bleibt in den Stadtsujets der neuen Sachlichkeit jeder für sich, auch wenn es Hunderte sind. Jeder Einzelne ist in der Masse identifizierbar, wie ein aufgespießtes Insekt. Bewegungsunschärfen gibt es nicht. Die mikroskopierten Großstadtplätze wirken dadurch zugleich idyllisch und befremdlich. Der Einzelne ist darin auf gefrorene Weise allein, mit haarfeinem Pinsel fixiert und von den anderen geschieden. Jeder für sich, einsam in der Menge. Der Kölner Maler Anton Räderscheid ließ die anderen Verkehrsteilnehmer einfach weg. Er malte sich am liebsten selbst, und zwar stets als eine düstere Kontur in einem engen schwarzen Mantel mit einem runden Hut auf dem Kopf. Wie übrig geblieben steht er vor den modernen Rasterfassaden großer Bürogebäude in leeren, verlassenen Großstadtstraßen. Räderscheid malte Wunsch- und Gruselbilder zugleich, der Einsicht folgend, dass die Einsamkeit zunimmt mit der Masse an Menschen, die einen umgibt. In seelischer Not sind sie so weit weg, dass der Maler sie einfach aus dem Straßenbild tilgt. Der Lyriker und Dramatiker Alfred Wolfenstein beschrieb 1914 in seinem Gedicht Städter die Einsamkeit in der Masse so: Unsere Wände sind so dünn wie Haut, dass ein jeder teilnimmt, wenn ich weine. Flüstern dringt hinüber wie Gegröhle und wie stumm in abgeschlossener Höhle, unberührt und ungeschaut, steht doch jeder fern und fühlt alleine. Flaneure und Autofahrer. Dass zum urbanen Glück auch die Melancholie gehört, ist unvermeidlich. Der Großstadtverkehr ist eine unablässige Folge von Begegnungen und Abschieden. Im Menschentrichter Millionen Gesichter, dichtete Kurt Tucholsky über das Vorübergehen in der großen Stadt. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück. Vorbei, verweht, nie wieder. Der Stadtspaziergang wurde in den 20er Jahren ein eigenes literarisches Genre, gepflegt vor allem in den Feuilletons der gehobenen Blätter. Dass heute Grundfragen des Individualverkehrs mit großer Schärfe neu gestellt werden, lässt auch den Verkehrsdiskurs der 20er Jahre neu erleben. Autoren wie Franz Hessel pochten damals auf Langsamkeit. Sie verstanden sich nicht als Teilnehmer am Verkehr, sondern als dessen Beobachter, als Dissidenten des allgemeinen Gewühles und zugleich als Didaktiker. Sie übten mit ihren Lesern den Verkehr regelrecht ein. Immer die Balance halten zwischen der Einsamkeit des Beobachters und dem Eintauchen in den Strom der Passanten. Die schönsten Produkte des ambitionierten Flanierens lieferte Franz Hessel mit seinem 1929 erschienenen Buch »Spazieren in Berlin«. Der kluge Müßiggänger hatte Zeit. Der Sohn eines Bankiers hatte so viel Geld geerbt, dass er um die Jahrhundertwende unbekümmert Orientalistik in München studieren konnte, ohne das Studium abzuschließen, lieber hier und da ein wenig schrieb und mit der wunderbar unkonventionellen, skandalumwitterten Fanny Gräfin zu Reventlow ihr ansehnliches Schwabinger Gefolge genoss. Die schöne Gräfin starb übrigens, wir sind beim Thema Verkehr, 1918 an den Folgen eines Fahrradunfalls. 1906 ging Hessel nach Paris, wo er bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg blieb. Die Inflation nach dem Krieg vernichtete Hessels geerbtes Vermögen und so musste der polyglotte Lebenskünstler, dessen erster Roman 1913 den bezeichnenden Titel »Der Kramladen des Glücks« trug, plötzlich arbeiten gehen. Arbeiten gehen ist hier durchaus wörtlich zu verstehen. Das Buch »Spazieren in Berlin« beginnt mit einer Selbstcharakterisierung als Störenfried. So langsam flaniere er nämlich durch die Stadt, schrieb Hessel, dass er den Geschäftigeren auf der Straße immer im Weg sei. Den eilig Hastenden erscheine er als Unbefugter, als Verdächtiger gar. Hierzulande muss man müssen, sonst darf man nicht. Hier geht man nicht wo, sondern wohin. Es ist nicht leicht für unser einen. Tatsächlich gestattete die Straßenverkehrsordnung von 1929 das Stehenbleiben nur, wenn Fußgänger hierdurch nicht gestört oder belästigt wurden. Franz Hessel musste nicht müssen. Im Geiste war er immer noch Rentier. Seine Frau Helen arbeitete als Modejournalistin für die Frankfurter Zeitung. Ihr Einkommen half. Die beiden waren in jeder Hinsicht ein bemerkenswertes Paar und mehr als das. Sie unterhielten mit Franz' bestem Freund, dem französischen Schriftsteller Henri-Pierre Rocher, eine über 13 Jahre währende Dreiecksbeziehung. Man führte sogar zu dritt Tagebuch. 1962 verfilmte François Truffaut die Geschichte ihres Zusammenlebens in dem Film Jules et Jim, der einmal eine Art geistige Brücke bilden sollte zwischen der Libertinage der 20er und der späten 60er. Das Flanieren betrieb Hessel mit dem gleichen großen Ernst, mit dem er dem verschlungenen Weg seines Herzens folgte. Er scheute sich nicht, seine Leser regelrecht zu unterweisen, wie man richtig spazieren geht. Das Wichtigste sei, sich bei der Promenade kein festes Ziel zu setzen, sondern sich durch die Stadt treiben zu lassen. Flanieren ist eine Art Lektüre der Straße, wobei Menschengesichter, Auslagen, Schaufenster, Kaffeeterrassen, Bahnen, Autos, Bäume zu lauter gleichberechtigten Buchstaben werden, die zusammen Worte, Sätze und Seiten eines immer neuen Buches ergeben. Die Stadt als Text, das war ein zentrales Motiv des Feuilletons der 20er Jahre. Siegfried Krakauer, seit 1930 für die Frankfurter Zeitung fest in Berlin, schrieb ein kleines Stadtfeuilleton mit dem Titel »Aus dem Fenster gesehen«. Von seiner Wohnung in der Berliner Sübelstraße blickte er nach Westen über eine ziemlich chaotische Stadtgestalt. Das Messegelände war zu sehen, weite, mehrgleisige Bahnanlagen, Schrebergärten und der Funkturm, auf dem damals ein Lichtkegel kreiste, der den Flugzeugen den Weg zum Flughafen Tempelhof wies. Wie ein Leuchtturm an der Küste wirke das Blinkfeuer, und wenn der Sturm heult, fliegt es über die hohe See, deren Wogen den Schienenacker umspülen. Keine planerische Absicht hatte diese Stadtlandschaft gestaltet, sondern viele Zufälle und die Bedürfnisse eines stark anwachsenden Verkehrs zu Lande und zu Luft. Krakauer beendete seinen schmerzhaft schönen Text mit einem Satz, der bei genauerem Überlegen gleich mehrfach unsinnig ist und der dennoch zu leuchten, wenn auch nicht ganz einzuleuchten vermag. Die Erkenntnis der Städte ist an die Entzifferung ihrer traumhaft hingesagten Bilder geknüpft. Über diesen Satz sollte man vielleicht nicht allzu lange nachdenken. Die Erkenntnis der Städte ist an die Entzifferung ihrer traumhaft hingesagten Bilder geknüpft. Wenn man es aber doch tut, fragt man sich, können Bilder hingesagt werden? Und das auch noch traumhaft? Können sie entziffert werden? Und was soll eine Erkenntnis der Städte sein? Schwer vorstellbar, heute einen solchen Satz in der Zeitung zu finden. Aber besondere Zeiten verlangen besondere Maßnahmen. Die Überforderung der Logik, die Krakauers Schlusssatz bedeutet, entsprach der Überforderung, die die Städte für die Sinne und die Vernunft darstellten. Insofern war der Satz dann doch sehr präzise und ziemlich suchterzeugend. Wegen solch verwegener stilistischer Eskapaden erfreuen sich die melancholischen Flaneure des Feuilletons einer anhaltenden Beliebtheit bis heute. Benjamin, Krakauer und Hessel wurden posthum zum süßen Gift einer jungen Germanistik. Zu Hochzeiten ihres Ruhms in den 1980er Jahren genoss die Figur des Flaneurs geradezu Kultstatus. Eine andere Spezies Verkehrspioniere der 20er Jahre fristet dagegen in der kulturwissenschaftlichen Erinnerung ein Schattendasein, obgleich sie für die heutigen Probleme der Welt viel schicksalhafter ist. Die Autofahrer. Denkendes Erz und singende Autos. Das Auto lief in den 20er Jahren zu der mythischen Hochform auf, von der es immer noch zehrt. Damals entfaltete sich sein Potenzial für die Sozialpsyche, entwickelte sich die Schönheit seiner Karosserien, formulierte sich sein problematisches Versprechen individueller Freiheit, das es heute so schwer macht, sich von ihm zu verabschieden. Zu Anfang des Jahrzehnts war das Auto noch ausschließlich ein Gefährt für die Reichen, für Unternehmer, Minister und ranghohe Beamte. Dass ein bezahlter Chauffeur am Volant saß, war selbstverständlich. Man ließ sich kutschieren, meist bei geschlossenem Verdeck. Bald aber kam der Selbstfahrer auf. Der hatte den Führerschein gemacht und genoss den Rausch der Geschwindigkeit, der sich auch bei einer Höchstgeschwindigkeit von 65 Stundenkilometern schon einstellte. Auch Bertolt Brecht träumte von einem eigenen Auto. Der Dichter konnte zwar scharf mit der Technikgläubigkeit des Weimarer Kulturbetriebs ins Gericht gehen, »Gott ist wiedergekommen in Gestalt eines Öltanks«, hieß es in seinem Gedicht, 700 Intellektuelle beten einen Öltank an. Aber er war sich andererseits nicht zu schade, eine Hymne auf die schicken Automobile der Marke Steyr zu schreiben. Dass Steyr nebenbei auch Waffen produzierte, unter anderem den Mannlicher Stutzen, ein Jagdgewehr, ließ Brechts Herz nur umso höher schlagen, und so stimmte er den Gesang der Steyrwägen an. Wir stammen aus einer Waffenfabrik. Unser kleiner Bruder ist der Mannliche Stutzen. Unsere Mutter aber eine steirische Erzgrube. Wir haben 6 Zylinder und 30 Pferdekräfte. Wir liegen in der Kurve wie Klebestreifen. Unser Motor ist ein denkendes Erz. Wir fahren dich so ohne Erschütterung, dass du glaubst, du liegst, dass du glaubst, du fährst deines Wagens Schatten. Bei Steyr war man so gerührt, dass man dem Dichter einen 4-Zylinder als Honorar für sein Werbegedicht gab und gleich noch einen zweiten, als Brecht den Wagen alsbald gegen einen Baum fuhr. Aber nicht etwa aus Ungeschicklichkeit geschah das Unglück. Angeblich hatte pure Geistesgegenwart verhindert, dass es nicht noch viel schlimmer gekommen war. Der geschäftstüchtige Brecht war so geschickt, den Unfall, bei dem er leicht verletzt wurde, an die illustrierte Uhu zu melden und sie mit Material für eine mehrseitige Geschichte zu versorgen. Dem Dichter war demnach ein überholendes Fahrzeug entgegengekommen, das nicht mehr rechtzeitig in seine Spur hatte einscheren können. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, musste Brecht den Wagen zur Seite lenken. Der Uhu berichtete: Brechts Wagen war also gezwungen auszuweichen. Und Brecht vermochte, die Bremsen mehrmals stark anziehend und sofort wieder öffnend, auf den ihn zunächst erreichbaren Baum aufzufahren. Es gelang ihm, genau mit der Mitte des Kühlers den Baum zu treffen und so den Wagen aufzufangen. Der Kühler zerbrach und die aufstoßende Vorderseite des Chassis bog sich ringförmig um den Baum, aber sie hielt den Wagen zugleich auch fest. Das Ergebnis waren nur unbedeutende Verletzungen. Das Magazin garnierte den Bericht mit mehreren eindrucksvollen Fotos. Steyr zeigte sich für die erneute Werbung abermals dankbar. Schließlich hatte Brecht alles richtig gemacht. Der Gebrauch der Stotterbremse war selbst nach heutigen Maßstäben vorbildlich, und Brecht hatte demonstriert, dass auch ein schwerer Unfall mit einem so hochwertigen Auto mit wahrhaft denkendem Erz glimpflich ausgehen kann. Eine prominente Stimme gab es auf der Linken, die schon damals im Auto das Unheil entdeckte, das ihm heute von vielen Seiten zur Last gelegt wird. Der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg, auch in Deutschland viel gelesen, sah in seinem 1929 erschienenen Roman 10 PS das Auto, wenn nicht als Quell, der blieb der Kapitalismus, so doch als Symptom allen Übels. Für Ehrenburg verkörperte das Auto das Böse schlechthin. Es zerstückelt Fleisch, macht Augen blind, zerfrisst Lungen, nimmt die Vernunft. Das Auto überfährt lakonisch die Fußgänger. Es erfüllt nur seine Bestimmung. Es ist berufen, die Menschen auszurotten. Der noch immer nach dem Schlachterlebnis süchtige Ernst Jünger sah sich wenigstens durch den Verkehr entschädigt. Das Gehupe im Berufsverkehr erlebte er als pfeifende und heulende Töne, in denen eine gebieterische Todesandrohung unmittelbar zum Ausdruck kommt. Die vielen Verkehrsopfer sah er als eine Art Kollateralschaden der Moderne und der neuen Sachlichkeit an. Wirklich hat sich der Verkehr zu einer Art Moloch entwickelt, der Jahr aus, Jahr ein eine Summe von Opfern verschlingt, die nur an denen des Krieges zu messen ist. Diese Opfer fallen in einer moralisch neutralen Zone. Die Art, in der sie wahrgenommen werden, ist statistischer Natur. 5.867 Verkehrstote zählten die Deutschen 1929. Ein hoher Preis für den Umstand, dass das Auto Stadt und Land Strand und Gebirge verband und Deutschland enger zusammenwachsen ließ. Viele kamen in den verwinkelten Dörfern ums Leben, durch die nun plötzlich ein Überlandverkehr rollte, für den sie nicht gebaut waren. Neue Wege mussten her. 1926 begann man mit den Planungen für die ersten Autobahnen. Die sogenannte Hafra-Bahn zwischen Hamburg, Frankfurt und Basel kam wegen großer Finanzierungsprobleme nicht recht voran. Aber die nur Autostraße Köln-Bonn wurde als erste Autobahn Deutschlands am 6. August 1932 eingeweiht von Konrad Adenauer, Kölner Oberbürgermeister von 1917 bis 1933 und entschiedener Antinazi in den Reihen der Zentrumspartei. Dass Hitler den Deutschen die Autobahnen gebracht habe, ist ein reines Propagandamärchen. Um das behaupten zu können, stuften sie die Köln-Bonner Bahn später zur Landstraße zurück. Auch für die übrigen Strecken übernahmen sie meist die vorhandenen Planungen aus der Weimarer Republik. Selbst die Idee des Autobahnbaus als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme stammte von Konrad Adenauer. Um mehr Arbeitslose in Lohn zu bringen, hatte er den Einsatz von Baggern untersagt. Die Verbesserung des Überlandverkehrs erleichterte es, für einen kurzen Moment Stadtflucht zu begehen. Selige Stunden in der Natur, Stunden der Freiheit, losgelöst von den Fesseln des Alltags, versprach eine Opel-Werbung 1930. Das Auto war ein Sinnbild der Moderne und zugleich ein Mittel für die Flucht aus ihr. Beides machte seine Verführungskraft aus. Man rollte hinaus ins Grüne, an den Strand und ins Gebirge, den Picknickkorb und das Grammophon im Kofferraum. Oft war nur der Weg das Ziel und die Bewegung der Hauptzweck des Ausflugs. Zu den unverbesserlichen Verkehrsraudis zählte Erika Mann. Die Tochter des Nobelpreisträgers fuhr leidenschaftlich gerne schnell. Sie liebte es, über die Dörfer zu rasen und dabei die Hühner so zwischen die Räder zu nehmen, dass sie unbeschadet im Rückspiegel wieder auftauchten. Den Lesern der Illustrierten Tempo verriet sie ihr Rezept, Depressionen zu vertreiben, nämlich aus der Stadt zu rasen und den Dörflern das Fürchten zu lehren. Erst als du schließlich unerlaubt schnell durch die regenmissmutige Ortschaft brausest, dass die Pfützen den Passanten um die Ohren spritzen und an allen Kurven der Zufall dich vor Unheil schützen muss, beginnst du endlich, dich wohler zu fühlen. Auf der freien Landstraße, die Hühner, geistreiche Geschöpfe, watscheln dir in 70-Kilometer-Tempo. Nun richtest du es sogar ein, dass sie direkt unter den Wagen kommen, unversehrt von den Rädern. Ganz als ob die Sonne schiene. Kokett erzählt sie in der Presse von ihren vielen Strafzetteln. Nur wenn sie ihren Vater chauffierte, musste Erika Mann das Tempo zügeln. Der Nobelpreisträger besaß gleich zwei große Automobile, einen Horch und einen offenen Buick, konnte selbst aber nicht fahren. Dafür liebte er es, huldvoll vom Rücksitz zu grüßen, wenn der Buick durch München glitt. In Berlin konnte man sich dem Geschwindigkeitsrausch hingeben, ohne das Leben von Hühnern zu gefährden. Man gab auf der AWUS Vollgas. Die erste Rennstrecke Deutschlands war 1921 als Automobil-, Verkehrs- und Übungsstraße eröffnet worden. Weit kam man nicht auf ihr. 9 schnurgerade Kilometer hin und 9 wieder zurück. Dazwischen 2 erhöhte Kurven. Erst 1940 wurde die Privatstraße ans öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Wer auf der AWUS rasen wollte, inmitten von Schwärmen anderer Autos, die planetoiden oder geschosshaft voraushagelten, wie der Schweizer Schriftsteller Jakob Schaffner jubelte, hatte 10 Mark zu bezahlen. Die Vierteljahreskarte kostete 1000 Mark, ein Beitrag, der den meisten Berlinern obszön erscheinen musste. Zu diesem Preis passt, dass es ausgerechnet der Inflationskönig Hugo Stinnes war, dessen Investition den Bau der AWUS ermöglicht hatte. Stinnes Villa in der Douglasstraße, wo seine Tochter Claire Nore aufwuchs, lag in Hörweite der AWUS. Vielleicht mag der Motorenlärm dazu beigetragen haben, dass Claire Nore von Autos zeitlebens nicht genug haben konnte. Als die AWUS eröffnet wurde, war sie 20. Mit 24 gewann sie die allrussische Prüfungsfahrt, ein Jahr später, 1926, den Grand Prix von Deutschland, auf der heimatlichen AWUS. Ein Jahr später startete sie im Alter von 26 Jahren zu einer Weltumrundung im Automobil, über weite Strecken durch Gegenden, die ein Auto noch nie gesehen hatten. Da ihre Familie sich gegen die Reise sperrte, musste sie Sponsoren suchen. Die Firma Adler schenkte ihr einen Standard 6 mit Dreiganggetriebe und 50 PS, den sie fortan Kleiner nannte. Zum Schlafen ließ sie Liegesitze einbauen. Mit 148 Eiern als Notreserve, 3 Pistolen zur Selbstverteidigung und 3 Abendkleidern für diplomatische Zwecke machte sie sich auf den Weg, begleitet von dem schwedischen Fotografen Karl Axel Söderström und einem technischen Team im LKW. Außenminister Stresemann hatte ihr einen Diplomatenpass ausgestellt und ließ vorsorglich Öl und Benzin in den deutschen Gesandtschaften lagern. Das Unterstützerteam gab in Moskau auf. Klerenore Stinnes und Söderström setzten den Weg alleine fort, über den zugefrorenen Baikalsee, durch die Wüste Gobi, über Peking nach Japan. Hier luden sie den Kleinen auf ein Schiff und setzten nach Lima über, von wo aus sie die Anden überquerten. Nach fast 47.000 Kilometern zurück in Berlin heiratete Klerenore Stinnes ihren schwedischen Begleiter. Mehrfach hatte sie ihn überreden müssen, die Höllenfahrt nicht abzubrechen. Nun war er gestählt genug für die Ehe mit ihr. Sie hatten Kühlwasser getrunken, um nicht zu verdursten, waren Stammesfürsten und Kriegsherren mit knapper Not entkommen und mehrfach beinahe erfroren. Klerenore Stinnes war eine der unerhört vielen starken Frauen dieser Dekade, die sich weit in fremde Kontinente, in die Luft, die Wissenschaft und die Kunst hinauswagten. Und trotz dieser sensationellen Reise war sie nicht einmal die prominenteste im Kreis der populären autofahrenden Frauen. Unter diesen gab es echte Virtuosinnen im Umgang mit den Medien. Auf und davon. Die Frau am Steuer. In den Zeitgeist-Illustrierten bildeten das Auto und die Frau eine magische Verbindung, die immer neu in Szene gesetzt wurde. Sie war das Signal für die Zeitenwende. Die neue Zeit raste heran mit der Frau am Steuer. 8 Zylinder von Frauenhand scheinbar mühelos dirigiert und der Herrenfahrer war mit einem Mal überholt. Ungezählt die Titelbilder und Werbeillustrationen, in denen schöne Frauen in schönen Autos saßen, oft noch ein schöner, schlanker Windhund dazu, der ihr sicherlich aufs Wort gehorchte. Diese Frauen mussten genau wie ihre Autos die neue Zeit allerdings auch repräsentieren können. Mondän mussten sie sein und majestätisch. Oder sportlich, knabenhaft und ungebunden. Erika Mann verstand es, den Ausflügen mit ihrem geliebten Ford stets einen neuen Dreh zu geben und ihre Tempoleser mit launigen Reisefeuilletons bei der Stange zu halten. Mit ihrem Bruder Klaus veröffentlichte sie einen Reiseführer über die Riviera. Für die Reihe »Was nicht im Baedeker steht« propagierten sie eine frühe Form des Individualtourismus. Mal empfahlen sie ein Grand Hotel, mal eine kleine Pension, oft begleitet von Tipps fürs günstige Parken. Bald wurde das Fahren für Erika Mann allerdings viel wichtiger als die besuchten Orte. Das Glück kam für sie in Form einer Reise, während der die Landschaft zu bloßen Schemen und Europa nur ein Ding zum Durchfahren wurde, wie sie das nannte. Bei einer vom Automobilclub von Deutschland initiierten 10.000-Kilometer-Rallye von München durch die Schweiz, über Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Jugoslawien und Ungarn zurück nach Berlin hetzte sie im eigenen Wagen täglich bis zu 1.200 Kilometer über Land und fand in den kurzen Pausen sogar noch Zeit, ihre Rennberichte an die Temporedaktion zu diktieren. Einmal brachte sie den etwas fragwürdigen Stil dieser Art von Raumerfahrung selbst auf den Punkt: Rom? Nur eine Waschgelegenheit. Für Frauen wie Erika Mann war das schnelle Fahren betörend. Das Automobil machte die Geschlechter chancengleich. Mit ihm fuhr die moderne Frau ihrer klassischen Rolle davon. Kein Wunder, dass die Liaison zwischen Frau und Auto beinahe kultisch wurde. Fast aufdringlich berühmt wurde das Selbstbildnis der Tamara Dell'Empica im grünen Bugatti. Die malende Jet-Set-Größe mit russisch-polnischem Familienhintergrund hatte es im Auftrag der Frauenzeitschrift Die Dame für das Titelbild der Juli-Ausgabe 1929 gemalt. Mit Grandezza saß sie am Lenkrad, die Hand zart in Leder, der Schal üppig um den Hals der pilotierenden Madonna wallend, während die Augen unter der Lederkappe zu skeptischen Schlitzen verengt und die geschminkten Lippen frivol gespitzt waren. So ein langer Schal wurde einer nicht minder mondänen Frau zum Verhängnis. Die Tänzerin Isadora Duncan wurde im September 1927 in Nizza von ihrem wehenden roten Seidenschal erdrosselt, nachdem er sich im Speichenrad ihres Sportwagens verfangen hatte. Fast unauflöslich mit dem Auto verbunden ist der Ruf von Ruth Lanzhoff, einer der schillerndsten Figuren der Berliner Party- und Kulturszene. Girl Driver Ruth, wie sie sich selber nannte, liebte Autos von ganzem Herzen. Die 1904 geborene Nichte des Verlegers Samuel Fischer und Tochter der Opernsängerin Else Lanzhoff-Levy war in der Berliner High Society ein Kapitel für sich. Sie warf sich schon als junges Mädchen mit unstillbarer Neugier in die Kulturszene, streifte durch ihre Partys, Vernissagen und Premierenfeiern. Sie probierte alles aus. Das Modeln, Tanzen, Schauspielern, Schreiben, die Hundeerziehung, die Geschlechter. Es gab kaum jemanden, den sie nicht zu bezaubern vermochte. Ruth Lanzhoff war ein echtes It-Girl und mehr als das. Der Maler Kokoschka brach in die Wohnung ihres Freundes ein, um sie porträtieren zu können. Mit Thomas Mann spielte sie Croquette und war enttäuscht, wie steif er sich dabei anstellte. Als sie später die über 1000 Seiten umfassenden Tagebücher von Harry Graf Kessler gelesen hatte, des vielleicht umtriebigsten Menschenkenners der Dekade, notierte sie stolz: Von den im Index aufgeführten Personen kannte ich 315. Persönlich natürlich. Mit 18 zog Ruth Lanzhoff aus dem elterlichen Haus aus und lebte für einige Jahre im Haushalt des 26 Jahre älteren, nicht minder illustren Karl Vollmöller. Vollmöller war erst recht ein Multitalent. Er hatte sich schon als Archäologe, Lyriker, Dramatiker, Theaterunternehmer, Rennfahrer und Flugzeugkonstrukteur hervorgetan, als Lanzhoff bei ihm einzog. Sein Stück »The Miracle« war international so erfolgreich, dass er allein damit ein Vermögen machte. Es lief 1924 ein Jahr lang täglich am Broadway. Später sollte er am Drehbuch für Josef von Sternbergs »Der blaue Engel« 1930 mitarbeiten und Marlene Dietrich die Hauptrolle verschaffen. Dass die junge Ruth bei Vollmöller wohnte, hieß nicht, dass sie ihre Experimentierlust aufgab. Nach außen sah es sogar so aus, als bezuschusste er ihre erotischen Eskapaden. Jedenfalls trat sie an seiner Seite noch lebenslustiger auf als zuvor. Sie lebte offen bisexuell, trat wie viele Frauen dieses Jahrzehnts gern in Männerkleidung und Krawatte unter die Leute und tat alles, um den eng gesteckten Grenzen ihrer Geschlechterrolle zu entschlüpfen. Eine intime Freundschaft verband sie mit der reichen Schweizer Industriellentochter, Fotografin und Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach, die wegen ihrer anmutigen männlichen Gesichtszüge ebenfalls zu einer Ikone der 20er Jahre wurde und natürlich ebenfalls in Autos vernarrt war. Ihr Vehikel führte sie bis nach Persien und Afghanistan. Karl Vollmöller liebte Mädchen und Ruth Lanzhoff tat es ebenfalls. Ihr soll im System Vollmöller die zweifelhafte Rolle zugefallen sein, immer neue und immer jüngere Frauen in die Nähe des Mitvierzigers zu bringen, schreibt der Schriftsteller Jan Bürger. Das Haus Vollmöller müsse man sich als Castingstudio für einige der wichtigsten Film- und Theaterproduktionen der Weimarer Republik vorstellen. Der Regisseur Gesa von Tschifra beschrieb in seinen Erinnerungen Lanzhoffs Rolle für Vollmöller so: Sie sammelte immer junge Mädchen um sich, sie sortierte sie und die Auserwählten landeten in Vollmöllers Bett, der sie nach gewisser Zeit an seine Freunde weitergab, wie einen gebrauchten Wagen. Wenn Vollmöller mit der Lanzhoff und zwei, drei hübschen Mädchen in der Edenbar zum 5-Uhr-Tee erschien, raunten sich die Leute zu, sich der Autosprache bedienend: Die Vollmöllers machen eine Probefahrt. Harry Graf Kessler sprach von Vollmöllers Harem am Pariser Platz. Gern zitiert wird eine Passage aus seinen Tagebüchern, in der er von einer Vollmöller-Party mit Josephine Baker berichtet. Ich fuhr also zu Vollmöller in sein Harem am Pariser Platz und fand dort außer Reinhard und Tulczynski zwischen einem halben Dutzend nackter Mädchen auch Miss Baker, ebenfalls bis auf einen rosa Mullschurz völlig nackt, und die kleine Lanzow als Junge im Smoking. Die Baker tanzte mit äußerster Groteskunst und Stilreinheit, wie eine ägyptische oder archaische Figur, die Akrobatik treibt, ohne je aus ihrem Stil herauszufallen. So müssen die Tänzerinnen Salomos und Tutanchamuns getanzt haben. Die nackten Mädchen lagen oder tänzelten zwischen den vier oder fünf Herren im Smoking herum, und die kleine Lanzow, die wirklich wie ein bildschöner Junge aussieht, tanzte mit der Baker moderne Jazz-Tänze zum Grammophon. Zwischen Reinhard, Vollmöller und mir, die darum herumstanden, lagen die Baker und die Lanzow wie ein junges, bildschönes Liebespaar umschlungen. Was für eine Szene! Die drei um die nackten Frauen herumstehenden Männer wetteiferten mit Ideen, sie künstlerisch zu beeindrucken und im Kulturbetrieb zu verwerten. Rücksichtsvoller kann man es kaum ausdrücken. Karl Vollmöller wollte noch in der Nacht ein Ballett für Josephine Baker schreiben, eine Kokottengeschichte natürlich. Kessler wollte eine Pantomime nach Motiven des Hohenliedes Salomonis beisteuern. Die Baker im Kostüm oder Nicht-Kostüm, die kleine Lanzow als Salomo im Smoking. Das System Vollmöller zeigt die ganze Ambivalenz der sexuellen Befreiung in der Weimarer Republik. Ob man sich Karl Vollmöllers Salon so abstoßend vorstellen muss wie den Missbrauchsbetrieb des Filmproduzenten Harvey Weinstein, kann niemand mit Sicherheit ausschließen. Ruth Lanzow stand allerdings noch zu Vollmöller, nachdem sie sich von ihm getrennt, zu einer vielversprechenden Schriftstellerin entwickelt und 1930 den jungen, äußerst hübschen Kaufmann David Jörg von Wartenburg geheiratet hatte. Auch später, über Vollmöllers Tod im Jahr 1948 hinaus, kümmerte sie sich um dessen literarisches Werk. Ausgebeutet schien sie sich nicht gefühlt zu haben. Ruth Lanzow wusste, dass sie aus der Rolle fiel. »Ich nehme nicht Bezug, ich nehme vorweg«, schrieb sie, fühlte sich aber dennoch als typische Vertreterin ihrer Generation, sah sich sogar zeitweilig als deren Stimme. Ab 1927 begann sie für Ullstein als Autorin zu arbeiten. Der Verlag setzte große Hoffnungen in sie, ihr provozierend kecker, frischer Ton sollte aus der zähen Gewundenheit hinausführen, die noch immer viele Ullstein-Autoren im Griff hatte. Das Entree war perfekt. Gleich mit ihrem ersten Artikel, »Das Mädchen mit wenig PS«, wurde sie in der Zeitschrift »Die Dame« als künftige Luxuskraft inszeniert. Entscheidend war der visuelle Auftritt. Zweimal stand sie für den Text mit ihrem weißen Sechszylinder Adler Cabrio Modell, einem umwerfend schönen Auto mit einer Karosserie von Karman und einem hellblauen Lederverdeck. Auf dem einen Bild saß sie am Steuer, auf dem zweiten hockte sie auf dem Seitentrittbrett, das Haar vom Fahrtwind zerzaust, eine Zigarette im Mund und kraulte versonnen ihren Hund. Bis in den gefleckten Mantel hinein, dessen Muster das Fell des hübschen Tieres wiederholt, ist das Bild eine perfekte Inszenierung von Reichtum, Jugend, Schönheit und weiblicher Unabhängigkeit. Im Kreis der schreibenden Automobilistinnen bearbeitete Ruth Lanzow die Lifestyle-Aspekte. Im Gegensatz zu Erika Mann interessierte sie weniger die Geschwindigkeit, als wie man dabei aussieht. Bloß keine Lederausrüstung. »Wenn du glaubst, selbst Pannen reparieren zu müssen, so habe einen Overall dabei und eine Lederdecke zum Unterlegen«, empfahl sie ihren Leserinnen. Diese versorgte sie mit immer neuen Zubehörtipps. Die Gelegenheiten zum Geldausgeben waren unerschöpflich. »Natürlich hast du schon einen praktischen Leiter in deinem Auto, aber ist auch schon so ein netter silberner Kasten am Armaturenbrett, der Zigaretten spuckt, wenn man auf den Knopf drückt?« Sowas musste man einfach haben. Ruth Lanzow promotete und vermarktete, schrieb spontan und sehr jugendlich in einem gekonnten Teenager-Stil, der in dem oft etwas betulichen Deutsch ihres Umfelds besonders auffiel. Sie schrak nicht einmal vor einer Liebesgeschichte zurück, in der ein Auto fühlen und leiden konnte und seiner Besitzerin als treuer, pastellfarbener Boyfriend diente. Ihre Girl-Driver ermahnte sie, ihren empfindsamen Wagen dankbare Küsse auf die blanke Kühlernase zu geben, bevor sie sie allein in der Garage zurückließen. Die erotische Aufladung des Verhältnisses von Frau und Auto wurde zur fixen Idee in den modebewussten Kreisen der Republik. Karl Vollmöller behauptete 1932 im Magazin Querschnitt, ebenfalls von Ullstein verlegt: Telefon und Auto sind momentan sekundäre Geschlechtsmerkmale des jungen Mädchens. Von Amerika berichtete er, dass bei Studentenbällen 2000 Autos junger Mädchen vor den Clubhäusern oder Hotels stünden. Nach dem Tanz würde man sich regelmäßig zu erotischen Zwecken in die Autos begeben. Die strenge Moral von Boston bis San Francisco hat nichts dagegen einzuwenden. Es ist allgemeine Mode so und daher schicklich. Das Auto deckt alles. Zum Abschluss des Beitrags fragte er sich und die Leser: Wo bliebe das junge Mädchen von heute ohne ihr lichtblaues, taubengraues oder weißes Cabriolet? Geschrieben wurde dieser Artikel auf dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit, als für Millionen von jungen Frauen selbst eine Bahnfahrt zu teuer war. Die Freiheit, wie Ruth Lanzhoff sie verkörperte, war Lichtjahre entfernt und doch ganz nah. An jedem Zeitungskiosk wurde sie propagiert. Eine solche Art Freiheit musste in den Augen der Arbeitslosen eine Erfindung der Reichen sein oder blanker Hohn. Wenn Emanzipation von oben kommt und sich so innig mit dem Reichtum verschwistert, kann sie im Moment der Krise gar nicht anders als demütigend und beleidigend empfunden werden. Die Mehrheit der Deutschen ging zu Fuß, saß dicht gedrängt in der S-Bahn oder fuhr Stehklasse in der Reichsbahn. In dem berühmten Stummfilm Berlin, die Sinfonie der Großstadt von Walter Ruttmann aus dem Jahr 1927, einem rasanten filmischen Querschnitt durch 24 Stunden urbanen Lebens, bestimmten neben Autoreifen auch Eisenbahnräder und Koppelstangen den Verkehr, Trambahnschienen und Pferdehufe, Karrenräder und Sackkarren. Vor allem aber Schuhe. Es wurde gerannt, getrödelt, gestöckelt, promeniert und marschiert. Berlin war zuallererst noch eine Stadt der Fußgänger, deren Gang sich ständig kreuzte mit dem Strom der Gefährte. Wie Franz Bieberkopf in Berlin-Alexanderplatz hatten viele sich ihren Weg mühsam zu bahnen, trugen Sorge, den roten Faden ihrer fragilen Lebensgeschichte nicht zu verlieren im Tumult einer zunehmend unsicher werdenden Stadt. Ein glanzloseres Bild der Frau am Steuer zeichnete Marie-Louise Fleißer in ihrem Roman »Mehlreisende Frieda Geier«, der 1931 erschien. Frieda Geier handelt in Süddeutschland als Vertreterin mit Mehl. In ihrem Opel Laubfrosch, dem kleinen 4 PS-Modell, fährt sie über Land und versucht, Händlern Mehl zu verkaufen, das Menschen in Not stets überteuert erscheint. Für Frieda, eine Agentin auf eigene Rechnung, eine Frau im Stress, ist der Laubfrosch nicht Boyfriend, sondern Arbeitsmittel. Ein bockendes noch dazu. Der Laubfrosch macht einen Spektakel wie ein kleiner grüner Stänkerteufel und rüttelt die Knochen gehörig durcheinander. Sie kennt jede Straßenkrümmung auswendig. Sie weiß, wo der Laubfrosch einen unfreiwilligen Luftsprung macht. Sie ist heute etwas später dran, lässt den Laubfrosch hüpfen. Es sieht lächerlich aus, wenn sie das leichte Vehikel an die Grenze der Leistungsfähigkeit hinauftreibt. Frieda Geier wäre es nicht in den Sinn gekommen, eine Hymne auf den Verkehr zu schreiben, wie sie der Schriftsteller Martin Kessel 1925 im fernen Berlin formuliert hatte. »Nacktes Pflaster, aus dir hole ich Triumph und Sieg«, hieß es da. Und weiter: »Nun, Karussell, jedwede Rücksicht auf Gefahr vergessen.« 7 Jahre später findet sich in Kessels Büroroman »Herrn Brechers Fiasko« eine wunderbar melancholische Skizze des Verkehrs im verregneten Berlin. Keine Spur mehr von Triumph und Sieg. Frau Perdelwitz, eine ältere, unglückliche Sekretärin, untüchtig für den täglichen Lebenskampf, kuschelte sich in die niedergehende Nässe und eilte nach Büroschluss durch die Friedrichstraße nach Hause. Hinter ihr ragte das zerklüftete Massiv der Friedrichstadt auf, ein großer, steinerner, dunstgeschwängerter Schatten, über den hin mit dem Äther als Reflex ein ewiger Staub rieselte. Ein millionenfältiger Widerschein jener Energie, die Licht bedeutet und die immer wieder hervorgelockt wird durch Maschinen und Menschenhand. Die Bahnen klingelten, überfüllte, erleuchtete Särge. Sie räumten für den Sonntag auf, sie entvölkerten die Geschäftshäuser und von unzähligen ein jeder, der seine Hausnummer erreicht hatte, hielt inne, ergriff die Klinke und verschwand. Für den Augenblick hatte der Verkehr seinen Dienst erfüllt. Man war wieder ganz bei sich. Kapitel 7: Die Charleston-Jahre. Hier und da tanzten zwei junge Mädchen zusammen, zuweilen sogar zwei junge Männer. Es ist ihnen alles einerlei. Thomas Mann, 1925. Man zahlt und du musst tanzen. Als Billy Wilder noch nicht ahnen konnte, dass er einmal in Hollywood leben und zu den größten Regisseuren der Welt zählen würde, arbeitete er in Berlin als Gigolo. Der junge Journalist, der ab und an gegen Zeilenhonorar Glossen und Reportagen für Ullstein-Zeitungen schrieb, hatte nicht viel zu beißen, da er, wie hunderttausende andere zu seiner Zeit, von der Tanzleidenschaft ergriffen war, lag es nahe, genau damit Geld zu verdienen. Ein Traum, der seine Schattenseiten hatte. Zwei Monate des Jahres 1926 ging er täglich ins Eden Hotel, um für Geld zu tanzen. Nachmittags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im dunklen Anzug, abends von 21.30 Uhr bis 1 Uhr im Smoking. Ein Wink genügte und Billy Wilder hatte herbeizueilen. Er machte eine artige Verbeugung und sagte: »Gestatten Sie mir ein Tänzchen, Gnädigste?« Gigolos, auch Eintänzer genannt, konnte man mieten. Man gab dem Kellner Bescheid und er beorderte diskret den Tänzer zum Tisch der Kundin, damit er sie höflich zum Tanz auffordere. Fehlte alleinstehenden Damen der Mut, nach einem Tänzer zu fragen, waren die Gigolos gehalten, von sich aus aufzufordern. Die unattraktiveren wurden immer zuerst gebeten. »Du sollst zwischen zwei Frauen immer die dickere wählen«, hieß eines der 10 Gigolo-Gebote, die die Revue des Monats 1926 festhielt. Ein weiteres Gebot lautete: »Hüte dich vor der Liebe, denn sie macht die Beine schlapp.« Die Hotels und großen Tanzpaläste erhofften sich von ihrem Eintänzerangebot einen regen Besuch von Frauen, die ohne langes Herumsitzen auf ihre Kosten kommen wollten. Der Tanzleiter des Eden, ein Herr Isin, hatte Billy Wilder klargemacht, worum es geht. »Sie sind nicht zu Ihrem Vergnügen hier, merken Sie sich das. Sie haben zu tanzen, auch mit Damen, die Ihnen nicht gefallen. Ja, je weniger sie Ihnen gefallen, desto ehrlicher und gewissenhafter versehen Sie Ihren Dienst. Das erste Gebot des Tänzers ist, es darf keine Mauerblümchen geben. Er hat sie zu pflücken, denn dafür bekommt er Geld.« So erzählte es Billy Wilder wenige Wochen nach Ende seines Engagements in einer Reportage für die BZ am Mittag, die er, geschäftstüchtig wie er nun mal war, über seinen Eintänzerjob schrieb. Es waren nicht nur Alleinstehende, die auf Gigolos setzten. Manchmal rückte eine ganze Familie zum Tanztee an. Wilder tanzte mit den heranwachsenden Töchtern ebenso wie mit der Mutter, und zum Abschied drückte der Vater dem Tänzer ein Trinkgeld in die Hand, diskret genug, dass es der Rest der Familie nicht merkte. Die Samstage, wenn der ganze Saal kochte, wenn 50 Paare auf der eng gewordenen Fläche frenetisch ihren Charleston aufs Parkett legten, während das Orchester ihnen immer unbarmherziger einheizte, waren für die Gigolos Schwerstarbeit. Schwer war es, im Gedränge den Überblick zu behalten und die Bedürftigen auszumachen. Schwer war es, sich mit ihnen zu verständigen und gegen den Lärm anzubrüllen. Leichter war es wochentags. Billy Wilder tanzte zwar nicht ganz so gut wie seine Kollegen, aber er konnte die besseren Dialoge, wie er viel später seinem Biografen Helmut Karasek verriet. Wilder, dem Jahrzehnte und einen Krieg später so fabelhafte Filme wie »Das Mädchen Irma Ladus«, »Boulevard der Dämmerung«, »Das Apartment« oder »Manche mögen's heiß« gelingen sollten, improvisierte im Tanzsaal Romanzendialoge in Echtzeit. »Darf ich Sie etwas Persönliches fragen? hauchte er bei einem langsamen Slow Fox. Aber natürlich. Wissen Sie, woran Sie mich erinnern? Nein, ich wage es nicht zu sagen. Wagen Sie es? An ein herrliches Soufflé. An ein Soufflé? Von Engeln zubereitet. Auf einer Terrasse am Mittelmeer. Hauchzart und in der Mitte ein Klacks von göttlicher Konfitüre. Nicht selten endete ein solches Gesäusel mit einem Spaziergang oder einer gemeinsamen Heimfahrt. Wilders große Reportage in der BZ am Mittag erschien in mehreren Fortsetzungen. Sie war so gut, dass er von nun an besser von den Zeitungen leben konnte und nicht mehr auf den zehrenden Job im Eden-Hotel angewiesen war. Zum Abschied ließ er sich auf Anraten des tanzunwilligen Dichters Klabund mit dessen Gattin, der Schauspielerin Carola Neher, er auch im Eden getanzt hatte, von seinem Dienstherrn ein Zeugnis ausstellen. Herr Billy Wilder war in unserem Hause vom 15. Oktober 1926 bis heute als Gesellschaftstänzer tätig. Herr Wilder hat es verstanden, sich dem verwöhntesten Publikum in jeder Weise anzupassen. Er hat sich auf seinem Posten gut bewährt und die Interessen des Hauses stets wahrgenommen. Der Eintänzer stand zwischen der neuen und der alten Zeit. Er verband die ritterlichen Formen von einst mit den geänderten Machtverhältnissen von heute. Die moderne Frau konnte allein ausgehen und hatte im Nu einen Tanzpartner. Sie musste ihn nur beim Kellner bestellen, der ihn auf die Rechnung setzte. Verstand er noch, sich gescheit und amüsant zu unterhalten, war alles für einen gelungenen Abend gegeben. Beim Tanztee am Nachmittag kamen auch junge Mütter auf ihre Kosten. Neben dem Palmensaal im Haus Vaterland gab es sogar eine professionelle Kinderbetreuung. Die Kleinen wurden dort beschäftigt, während die Mütter tanzten. Das Gigolo-System vereinte eine radikalisierte, demokratische Marktwirtschaft mit den überkommenen Balzritualen. Der Mann forderte auf, aber nur gegen einen diskreten Transfer von Geld. Der Kavalier als Marionette, der Gigolo, verkörpert eine radikale Variante dessen, was Helmut Plessner mit dem Lobgesang auf Takt und Maskerade als Essenzen einer modernen Gesellschaft gemeint hatte. »Schöner Gigolo, armer Gigolo« heißt einer der bekanntesten Schlager der Weimarer Republik. Ein Tango, 1928 komponiert von Leonello Casucci auf einen Text von Julius Brammer aus dem Jahr 1924. Unzählige Aufnahmen gibt es von ihm. Die damals bekannteste sang Richard Tauber mit seinem weichen, elegischen Tenor, der sich unvergesslich ins Ohr schmeichelte und dort hängen blieb, im Grunde bis heute. Seine melancholische Süße ließ das Thema des Lieds nur weich verpackt ins Bewusstsein dringen. Es handelt von den Schlachtfeldern in Frankreich und vom Ende des Kriegs, als die Welt in Fransen ging. Ein Kriegsveteran schlägt sich als Tänzer durch. Traurig ist er und muss doch lachen, weil er dafür bezahlt wird. Schöner Gigolo, armer Gigolo, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar, goldverschnürt sogar, konntest durch die Straßen reiten. Uniform, passé, Liebchen sagt adieu, schöne Welt, du gingst in Fransen. Wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht. Man zahlt und du musst tanzen. Man konnte wunderbar tanzen auf den schönen, armen Gigolo oder zwischendurch zu seinen Klängen entspannen, obwohl das Lied auf die sozialen Dramen der Zeit Bezug nahm. Es waren oft Offiziere und verarmte Adlige, die als Eintänzer arbeiteten, weil sie die geschliffenen Umgangsformen besonders gut beherrschten. Für viele Frauen bedeutete es eine zusätzliche Pikanterie, über solch einen Helden von einst gebieten zu können. Von Glanz und Gloria war nur noch der Schneid auf der Tanzfläche übrig geblieben. Zugleich war das Lied eine Art schulterklopfendes Integrationsangebot an die entwurzelte Soldateska. Die Wehmut teilend, schunkelte es sie in die neue Zeit, in den Rhythmus der ungeliebten Republik. Das Lied war eine sentimentale Einwilligungserklärung, eine beschwingte, süßlich-schmerzhafte Versöhnung mit der Kapitulation. Erstaunlich, wie viel politische Brisanz da hinausgesäuselt wurde. Es gehörte zu den Erfolgsrezepten der Weimarer Unterhaltungskultur, ihre Dramen nicht einfach zu verdrängen, sondern ihnen die Stirn zu bieten und gewissermaßen auf ihnen herumzutanzen. Shimmy Shake. Ohne das Tanzphänomen bliebe jede Erinnerung an die Weimarer Republik hohl. Keine Kulturgeschichte kommt ohne ihn aus. Der Tanz auf dem Vulkan wurde zum Signum der Zeit. Offenbar wurde man sich der Signifikanz von Tanz und Krise bewusst, noch während man die heiße Sohle aufs Parkett legte. Es gab wohl keine Epoche, die dem Tanz ähnlich frenetisch huldigte wie die 20er Jahre und sich dabei gleichzeitig so viel Gedanken über ihn machte. Vom künstlerischen Ausdruckstanz über den Revue-Tanz bis zum Schwurf auf der Tanzdiele. Das Tanzen riss die Menschen mit, veränderte sie, erfand immer wildere Erregungsformen. Man tanzte bald überall, in den vornehmen Cafés wie in den Eckkneipen, selbst im Wasser. An heißen Tagen wiegten sich die Paare bis zu den Knien im Wannsee, während die Musik vom Grammophon erklang oder vom Orchester. Thomas Mann beobachtete irritiert die Generation seiner Kinder. Hier und da tanzen zwei junge Mädchen zusammen, zuweilen sogar zwei junge Männer. Es ist ihnen alles einerlei. Sie gehen so zu den exotischen Klängen des Grammophons, das mit robusten Nadeln bedient wird, damit es laut klingt und seine Shimmies, Foxtrots und One-Steps erschallen lässt, diese Double-Fox, afrikanischen Shimmies, Java-Dances und Polka-Creolas. Wildes, parfümiertes Zeugs, teils schmachtend, teils exerzierend, von fremdem Rhythmus. Mit dem Kriegsende war aus den USA ein Tanzstil gekommen, der halb Europa faszinierte und die Welt des Tanzens besonders in Deutschland revolutionierte. Hatte man sich bislang paarweise in mehr oder weniger gelungenen Drehschwüngen zu müden Klängen über die Tanzfläche geholfen, verbissen bemüht, einander nicht auf die Füße zu treten und die eingeübten Schritte fehlerfrei zu absolvieren, brachte der Shimmy eine ungeahnte Freiheit aufs Parkett. Man tanzte ihn zu aufgepeitschten Rhythmen fast auf der Stelle und ohne sich anzufassen. Das sparte Platz und Peinlichkeiten. War der Saal voll genug, fiel es nicht einmal auf, dass man gar keinen Tanzpartner hatte. Der Individualismus eroberte den Ballsaal, zusammen mit dem Mut, herumzuprobieren. War es früher undenkbar gewesen, einen Tanzboden zu betreten, ohne zuvor eine Tanzschule absolviert zu haben, ließen sich die neuen Tänze allein durch Nachahmen erlernen. Man musste keine festgelegten Schrittfolgen mehr üben, ständig geschuhriegelt von strengen Tanzlehrern, sondern warf sich einfach mutig ins Getümmel und tanzte los. Die Tanzlehrer gründeten daraufhin 1922 einen Verband, um gegen den Missbrauch der Tanzfreiheit zu Felde zu ziehen und neu entstehende Tänze zu standardisieren. Die Scheu, sich unfertig zu zeigen, sei bei den jungen Leuten völlig verloren gegangen, klagten sie. Tatsächlich schaffte es der Verband, den ebenfalls neuen Foxtrott, der ursprünglich viel Raum für Breaks, Sprünge, Kniebeugen, Spreizschritte und Soli gelassen hatte, zu dem Parkettschleicher zu machen, den man heute unter dem Namen kennt. Der Shimmy bestand im Wesentlichen aus einem Schütteln der Schultern, kombiniert mit einem leichten Vor- und Zurückbeugen des Oberkörpers. Vom damit verbundenen Körpergefühl ist er den Tänzern in den heutigen Clubs viel näher als den damals üblichen Gesellschaftstänzen. Rührend hilflos lesen sich die Erklärungen, mit denen man sich nach dem Krieg auf die neuen Bewegungsmuster afroamerikanischer Ursprünge einen Reim zu machen versuchte. In der 1921 erschienenen Broschüre »Jazz und Shimmy« wurde behauptet, »Shimmy Shake« heiße übersetzt »Schüttle das Nachthemd«. Man braucht die Bewegung, mit der man das Nachthemd von den Schultern schüttelt, nur einmal probeweise zu machen, um die charakteristische Shimmy-Bewegung zu haben. Seinen Ursprung soll der Shimmy in der Gegend des heutigen Kongo gehabt haben. Dort tanzte man in energischen Vibrationen und Wallungen, ohne sich von der Stelle zu rühren. Jeder Teil des Körpers kann unabhängig aktiviert werden. Das setzt die dem einheitlich europäischen Bewegungsideal diametral entgegengesetzte Fähigkeit zur Isolation voraus, erklären die Tanzhistoriker Astrid Eichstätt und Bernd Polster. Hatte man das Schütteln mit den Schultern halbwegs heraus, konnte man auch das Becken, den Pelvis, in Angriff nehmen. Schon war der Schimmi perfekt. Viele Deutsche genossen das befreiende Geschüttel, zugleich war es ihnen suspekt. Aus der historischen Distanz, gelenkt vom späteren Wissen, stellen sich die Tänze der von Katastrophen eingerahmten Weimarer Republik als groteske Totentänze dar, bei dem fratzenhafte Karikaturen mit ihren Prothesen wackeln. Die ekstatischen Szenen auf den Tanzböden erscheinen als eine Art Höllenspektakel, mit dem eine zutiefst gespaltene Gesellschaft ihre Differenzen zu vergessen suchte. Aber auch gesellschaftskritische Zeitgenossen wie Otto Dix, George Grosz und viele andere haben in ihren lustfeindlichen Exerzitien wieder und wieder das Treiben in den Tanzpalästen als abstoßendes Gestelze und Gesabber gezeichnet, das mit dem Elend anderer in provozierender Weise kontrastiert. Klaus Mann legte mit einer viel zitierten Passage nach, als er sich 1942 aus der Distanz des Exils an die hüpfende Sucht erinnerte. Ein geschlagenes, verarmtes, demoralisiertes Volk sucht Vergessen im Tanz. Der Tanz wird zur Manie, zur Idee fix, zum Kult. Die Börse hüpft, die Minister wackeln, der Reichstag vollführt Kapriolen. Kriegskrüppel und Kriegsgewinnler, Filmstars und Prostituierte, alles wirft die Glieder in grausiger Euphorie. Man tanzt Hunger und Hysterie, Angst und Gier, Panik und Entsetzen. Aus der Perspektive der späteren Entwicklung ist diese Sicht verständlich. Der Erste Weltkrieg und die Inflation allein reichten schon aus, um die Tanzlust befremdlich zu finden. Die Heimat tanzt auf den Schädeln ihrer Toten. Schluss mit solchen unwürdigen Lustbarkeiten, forderte 1920 der Reichsveteranenverband im Volkswart. Der Abscheu gegenüber dem neuen Hedonismus der Tanzenden konnte gar nicht anders, als sie notorisch hässlich, kiebig, gierig und lüstern zu zeichnen. Aber die Tanzenden selbst fühlten sich auf eine historisch neue Weise frei und bezaubert. Eine nie zuvor gekannte Ausgelassenheit bemächtigte sich ihrer. Der Zeichner und Werbegrafiker Robert L. Leonard, ein leidenschaftlicher Tänzer und Galan wilhelminischen Zuschnitts, war nach dem Krieg unheilbar jazzsüchtig geworden. Sogar sein Hund saufe im Schimmitakt, behauptete er. Der Irrsinn hat gesiegt, frohlockte Leonard. Die Revolution, der Expressionismus, der Bolschewismus im Ballsaal. Ein Riesenkrach, ein wahnsinniger Tanz und jeder wird hypnotisiert. Die ältesten Leute unterliegen der rasenden Stimmung. Eine unerhörte Lebensfreude hüpft durch den Saal. Ein Kellner fällt mit einem vollen Tablett. Kein Mensch merkt es. Das gehört zur Musik. Zwei Gents ohrfeigen sich. Gehört zur Musik. Der Schriftsteller Hans Siemsen begeisterte sich für den Schimmi, weil er die Menschen euphorisierte und aus sich herausgehen ließ. Er nahm ihnen die Steifheit und das, was man im Untertanenstaat fälschlicherweise unter Würde verstanden hatte. In der Weltbühne träumte er 1921 davon, was passiert wäre, hätte Kaiser Wilhelm Schimmi getanzt. Und noch eine nette Eigenschaft hat der Jazz. Er ist so völlig würdelos. Er schlägt jeden Ansatz von Würde, von korrekter Haltung, von Schneidigkeit, von Stehkragen in Grund und Boden. Wer Angst davor hat, sich lächerlich zu machen, kann ihn nicht tanzen. Der deutsche Oberlehrer kann ihn nicht tanzen. Der preußische Reserveoffizier kann ihn nicht tanzen. Wären doch alle Minister und Geheimräte und Professoren und Politiker verpflichtet, zuweilen öffentlich Jazz zu tanzen. Auf welch fröhliche Weise würden sie all ihrer Würde entkleidet. Wie menschlich, wie nett, wie komisch müssten sie werden. Hätte der Kaiser Jazz getanzt, niemals wäre das alles passiert. Aber ach, er hätte es nie gelernt. Deutscher Kaiser zu sein, das ist leichter als Jazz zu tanzen. Eine interessante Beobachtung machte Kurt Tucholsky ebenfalls in der Weltbühne. Als er in einem Berliner Tanzclub eine schwarze Jazzband erlebte, fiel ihm auf, dass die Musiker ganz unpathetisch waren, weshalb es auch nicht richtig sei, sie in bunte Tünniskostüme zu stecken. Die Leute sollten in Zivil arbeiten, Sie arbeiten. Es ist das krasseste Gegenteil von Romantik, was sie machen. Sie untermalen den Alltag. Sie wollen den zuhörenden Viehkommissionär, den Postrat, den Blusenhändler, sie wollen sie gar nicht in das lichte Reich der Träume erheben, wo es am blauesten ist, sondern sie haben ein tiefes Verständnis für das Gehalt von Frau Piesenwang und für die Konzessionsschwierigkeiten der befreundeten Automobilfirma. Ihre Musik klappert im selben Takt wie die Schreibmaschinen, die das Publikum vor 2 Stunden verlassen hat. Ihr Gesang ist rhythmisiertes Prinzipalsgeschrei. Und ihr Tanz ist der ums goldene Kalb. Jazzband ist eine Fortsetzung des Geschäfts mit anderen Mitteln. Folgt man Tucholsky, dann entführte der Jazz die Menschen nicht aus der Realität, sondern schaufelte sie nur noch tiefer hinein. Der Tanz euphorisierte ihre Körper und ihren Geist und synchronisierte sie mit dem forcierten Tempo der neuen Zeit. Das euphorisierende Gemeinschaftserlebnis im Ballhaus vertiefte sich noch, als 1925 der Charleston die Tanzflächen eroberte. Soziologisch gesehen könnte man ihn als eine Frühform des Industrial interpretieren, denn er ahmte das Maschinenhafte der Moderne nach. Der Charleston macht den Tanzenden zu einer akrobatischen Gliederpuppe. Auch die Hände sind aktiv. Sie berühren alle Teile des Körpers, wie in Ekstase. Dazu kommen die abwechselnden X- und O-Beine, damit verbunden die nach außen und innen gedrehten Knie und Füße. Der Tänzer kann seinen Rücken beugen oder gar in Hockstellung gehen. Knieknicker, Scheibenwischerfuß, Ruderarme. Der ganze Körper ist in einer ebenso mechanischen wie ekstatischen Bewegung. Charakteristisch sind die Hände, die sich über den einknickenden Knien kreuzen, was die eckige Anmutung des Charleston befördert und die optische Täuschung hervorruft, die Knie, nicht die Hände würden sich kreuzen. Die komplizierte Verschränkung so vieler isolierter Bewegungen machte den Körper zur Kopie einer Maschine, bei der die einzelnen Glieder reibungslos ineinander greifen. Gelang die Koordination, entstand wie von selbst eine Art Schwebezustand. Aber man konnte dabei auch ins Stolpern kommen. Darin ähnelte der Charleston der täglichen Lebensakrobatik. Musikalisch neigte der Charleston zum Breitwandformat. Die großen Tanzcafés verfügten über Orchester, die alles niederkartätschen und ruck und zuck in die langweiligsten Menschen bringen, so der Berliner Reiseführer »Was nicht im Baedeker steht« von 1928. Fanfarenartige Bläsersätze, schrammelnde Banjos, ein klapperndes, hartes Schlagzeug und jaulende Saxophone, die das kolbenhafte Gestampfe weich verschliffen, das gab den Basissound. Sumpfige Passagen von der Geige trösteten das Herz, assistiert vom Akkordeon, während eine jubilierende Klarinette sich aus dem stampfenden Rhythmus erhob und die zappelnden Tänzer frech zum Durchhalten ermunterte. Das Grammophon machte es möglich, dass auch zu Hause und auf der Wiese getanzt wurde. Der Plattenverkauf hatte sich zwischen 1925 und 1929 mit zuletzt 30 Millionen Titeln pro Jahr verzehnfacht. Illustrierte und Zeitschriften empfahlen das Üben vor dem Spiegel. So bewahrheitete sich bald, was Friedrich Holländer in dem Schlager »Ich tanz Charleston« 1926 prophezeit hatte. Alle tanzen Charleston. Wenn du'n kannst, dann kannst'n. Und wenn du'n kannst, dann tanzt'n. Bis morgen früh. Papa tanzt'n, Mama tanzt'n, Tante tanzt'n. Selbst in der Küche tanzt ihn schon die Marie. Ich tanz Charleston, du tanzt Charleston, er tanzt Charleston, wir alle tanzen Charleston. Und was tun sie? Der Charleston war ein ermutigender Tanz. Er feuerte das Ich an und animierte dazu, das eigene Empfinden tänzerisch auszudrücken. Der Ausdruckstanz war auf der Bühne in großer Mode und ein Stück davon konnte nun jeder auf der Tanzfläche realisieren. Vor allem nötigte der Charleston nicht zur Partnerschaft. Ob man sich blamierte oder brillierte, lag ganz beim Einzelnen. Man musste auf niemanden Acht geben, musste nicht fürchten, sich zu verhaken. Man entzückte sich an sich selbst beim Bad in der tanzenden Menge. Es war der Tanz einer entfesselten Lebenslust, einer Selbstermächtigung des Einzelnen, ein Rausch des Individualismus inmitten einer fröhlichen Menge. Vor allem den Frauen kam der Charleston entgegen. Sie mussten sich nicht mehr führen lassen, waren beim Tanzen meist sogar die aktiveren, ausgelasseneren. Es war für Frauen viel leichter und unverfänglicher, miteinander Charleston zu tanzen als etwa Tango, bei dem die Geschlechterrollen klar verteilt waren. Charleston war sportlich und aktionsgeladen. Die Frau wurde nicht mehr über die Tanzfläche geschoben wie eine aufgeputzte Schachfigur, nicht mehr herumgeschwenkt und gebeugt in angedeuteten Gesten der Eroberung. Sie war keine Diva mehr, die der Mann stolz manövrierte. Mann und Frau waren auf der Tanzfläche mit einem Mal absolut gleichberechtigt und gleich gefordert. Schlank musste man allerdings sein und sportlich, möglichst drahtig und gelenkig. Die würdevolle Matrone hatte hier so wenig Chancen wie der hüftsteife Kavalier alter Schule. Busen und ausladende Hüften waren verpönt. Die Modezeichnungen betonten die Bleistiftlinie. Das Charleston-Kleid war oben gerade geschnitten, der Rock setzte erst weit unten an den Hüften an, um, so gut es ging, jede weibliche Linie zu unterdrücken. Während sich die meisten Frauen dem Diktat des knabenhaften Looks unterwarfen und die weniger Schlanken sich damit abfinden mussten, fürderhin démodé zu sein, blieben die Männer stur beim Smoking oder beim Anzug, der im Laufe der 20er Jahre gern oversized getragen wurde. Die Tanzjacke hingegen, die ein sportlicheres Agieren auf der Tanzfläche ermöglichen sollte, konnte sich kaum durchsetzen. Im kühnsten Fall war sie kimonoartig geschnitten, ein rasantes Teil, zu dem die wenigsten Männer den nötigen Mut fanden. Irgendwo aus Afrika. Für die meisten Deutschen bedeuteten Shimmy und Charleston erste Begegnungen mit afroamerikanischer Kultur. Viele Hotels waren stolz darauf, schwarze Musiker oder schwarze Kellner engagiert zu haben. Afroamerikanische Bands tourten unter Namen wie Sam Wooding and his Chocolate Kiddies durchs Land. Im Haus Vaterland war regelmäßig Sidney Bechet zu hören, der sich bald zu einem der weltweit bekanntesten Vertreter des New Orleans Jazz entwickeln sollte. Die in St. Louis, Missouri geborene Josephine Baker kam 1926 mit 19 Jahren nach Berlin. Karl Vollmöller, Freund und Gönner Ruth Landshoffs, hatte die Tänzerin in New York kennengelernt und ihr Engagements in Paris und Berlin vermittelt. In beiden Städten war sie eine bestaunte Sensation. Alles riss sich um ihre Bekanntschaft, wollte wenigstens für Minuten der wilden Tänzerin nahe kommen. Sie sei ein Götzenbild aus Bronze, gebräuntem Stahl, Ironie und Gold, schwärmte der Schriftsteller Jean Cocteau. Picasso hielt sie für eine Nofretete der Jetztzeit. Solche etwas exotistischen Projektionen ernüchterten sich, wenn man sah, wie sie mit unbändigem Appetit ihre Lieblingsspeise vertilgte, Würstchen mit Kartoffelsalat. Josephine Bakers Spezialität war der Grotesktanz. Mit einem Bananenröckchen und dem seltsamen Kniff, in effektvoll gesetzten Breaks extrem schielen zu können, bediente sie parodierend die wüsten Vorstellungen, die über die Wilden in Umlauf waren. Bauch und Hüften könne sie vorstrecken wie ein Känguru, schrieb die Berliner Börsenzeitung. Josephine Baker sei die echteste, schwärmte die Zeitung weiter. In ihr ist das Negertum am reinsten. Das war auf seine Weise durchaus anerkennend gemeint und doch ein rassistisch vergiftetes Lob, das die überaus weltgewandte Tänzerin aus St. Louis, groß geworden in Philadelphia und New York, gefeiert in Paris, auf das Animalische einer angeblich primitiven Herkunft verpflichten wollte. Andere Blätter versuchten es mit Psychologie. Josephine Baker enthülle jenes Unterbewusste, das unsere ganze Weltanschauung über den Haufen werfe. Oder mit verqueren Frivolitäten. Ihr Popo, mit Respekt, ist eine schokoladene Grießflammerie an Beweglichkeit. Und sie ist mit Recht stolz auf diese Gabe der Natur. Natur? Die Baker war eine komplexe Kunstfigur mit einem parodistischen Gespür für die modernsten Kulturströmungen. Eine großartige Chansonsängerin, die, Wenn sie im nächsten Augenblick auf Hot Jazz umstellte, er die mechanischen, chaplinesken Attribute des Charleston betonte, was einen grotesken Gegensatz zu ihren Bananen- und Baströckchen bildete, zumal sie einen ultramodernen, hochartifiziell zurechtgemachten Bubikopf trug. Als Tänzerin war sie ein avantgardistisches Gesamtkunstwerk. Max Reinhardt war fasziniert von ihr und versuchte, sie aus dem Unterhaltungsgewerbe abzuwerben und sie zur ernsten Schauspielerin in seinem Berliner Theaterimperium zu machen. Sie fühlte sich geehrt, überlegte kurz und kehrte dann doch in die Folie Bergère, eines der großen strahlenden Häuser des Varietés und Kabaretts, nach Paris zurück. Schwarze Menschen waren in den 20er Jahren keine Unbekannten mehr. Dafür hatten schon die entwürdigenden Völkerschauen gesorgt, die in vielen europäischen Ländern das Leben und Treiben fremder Völker und Menschenrassen zur Schau stellten. Doch es lebten auch jenseits dieser rassistischen Spektakel Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland, die auf verschiedenste Weise hierher gekommen waren. Manche als Gastgeschenk anlässlich offizieller Staatsbesuche, als Diener und Kuriosa verschleppt, andere, weil sie von ihren wohlhabenden Eltern für eine Ausbildung nach Europa geschickt worden waren, wieder andere aus Abenteuerlust und weil sie die Welt kennenlernen wollten. Etliche dieser kleinen Minderheit von Afrodeutschen hatten als Angehörige der schwarzen Hilfstruppen der deutschen Kolonialherrschaft gedient und lebten inzwischen in Berlin und anderen Städten. Sie hatten Waffen und Ausrüstung geschleppt, aber auch als Soldaten gegen die Engländer und teils gegen ihre eigenen Angehörigen gekämpft. Sie waren Zeuge der Gräueltaten, die deutsche Truppen an den Einheimischen begingen und teils auch gezwungen worden, sich an den Massakern zu beteiligen. Mit der Niederlage von 1918 waren auch die Kolonialgebiete verloren. Einige der angeworbenen schwarzen Söldner kamen mit ihren zurückkehrenden weißen Kameraden nach Deutschland. Hier wurden sie als lebende Zeugnisse einer stolzen Kolonialvergangenheit wertgeschätzt, wenn auch auf ziemlich suspekte, herablassende Weise. Als treue Askaris, Askari heißt auf Swahili Soldat, geehrt, diente ihre Existenz dem Zerrbild von der angeblich guten deutschen Herrschaft in Afrika, das auf Sammelbildchen und Groschenhefte gepinselt wurde. Etliche dieser treuen Askaris waren glücklich mit deutschen Frauen verheiratet und präsentierten sich auf den üblichen Familienfotos als stolze Oberhäupter inmitten der weißen Verwandtschaft. Zu ihnen gehörte auch Bayoume Mohammed Hussein aus Dar es Salaam, der sich norddeutsch Husen nannte. Er war Sohn eines Askari und ab 1914 als 10-jähriger Kindersoldat für die deutschen Truppen im Dienst, bis er 1917 schwer verwundet wurde. Nach einer Anstellung auf verschiedenen Schiffen kam Bayoume Hussein nach Berlin, um seinen ausstehenden Sold einzufordern. Mangels beweiskräftiger Papiere war das vergebens. Stattdessen arbeitete er als Kellner und lebende Staffage im Vergnügungspalast Haus Vaterland, wo er abwechselnd als Türke oder Afrikaner eingesetzt wurde. Hussein erfreute sich offenbar einer großen Beliebtheit beim Publikum. 1933 heiratete er eine Schneiderin, die von ihm schwanger war, bekam zwei Kinder und nahm auch ein Kind auf, das er mit einer weiteren Frau hatte. Am Seminar für orientalische Sprachen der Berliner Universität lehrte er nebenbei Kiswahili. Der kolonialistische Stolz auf die Schwarzen in Deutschland wurde bald nach Kriegsende durch eine Hetzkampagne verdrängt, die ebenfalls soldatischen Ursprungs war. Das Gerede über die schwarze Schmach. Mit diesem Schlagwort wurde der Einsatz nordafrikanischer Soldaten innerhalb der französischen Armee betitelt, die sich im besetzten Rheinland angeblich an deutschen Frauen vergriffen hätten. In einem Text über den Auftritt einer Jazzband erwähnte Kurt Tucholsky die verbreitete Rede von der schwarzen Schmach. Es ist sehr schwer, heute in Deutschland das Wort Neger in den Mund zu nehmen, ohne dass einem die Leute mit dem Ausruf »Schwarze Schmach« über den Mund fahren. Aber die schwarze Schmach scheint mir, soweit sie besteht, vielmehr eine französische zu sein. Und vergewaltigende Abessinier desavouieren nicht den Rhythmus von Niggersongs. Verblüffend ist, dass Tucholsky den diffamierenden Ausdruck Niggersongs in einem Text verwendet, der die Musik explizit verteidigen will. Als die Franzosen 1930 endgültig abzogen, sprach der Schriftsteller Karl Zuckmayer in einem Zeitungsbeitrag davon, dass statt von einer schwarzen Schmach er von einer Schmach auf Seiten der Weißen zu sprechen sei. Schmach gegen die Schwarzen. Denn es liegt kein vernünftiger Grund vor, ihre militärische Verwendung mit einem anderen Wort als Sklaverei zu bezeichnen. Die armen Kerle husteten sich in unserem neblig-feuchten, nasskalten Winterklima massenweise zu Tode. Die Friedhöfe in Mainz und Koblenz legen ein furchtbares Zeugnis dafür ab, was diese Afrikaner der Kultur verdanken. In unzähligen Karikaturen und Hetzflugblättern wurden die schwarzen Bestien dargestellt. In der Folge kam es dann zu Übergriffen auf die soeben noch tolerierten, auch geschätzten Askaris. Der schwarze Entertainer und Schauspieler Louis Brody aus Kamerun wandte sich im Mai 1921 hilfesuchend an die BZ am Mittag mit einem Schreiben im Namen des Afrikanischen Hilfsvereins. Wir sind nicht die unmoralische und unkultivierte Rasse, wie in Deutschland jetzt allgemein behauptet wird. Wir müssen die Deutschen daran erinnern, dass Letov Vorbeck, Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, den Krieg in Afrika nicht allein geführt hat, sondern dass die Eingeborenen teilgenommen haben und dass sie ihr Leben mit Stolz für die deutsche Flagge einsetzten. Die Schwarzen, die sich in Berlin und in den nicht besetzten Gebieten Deutschlands aufhalten, stammen aus den ehemaligen deutschen Kolonien und sind keine Gelben und Schwarzen aus dem besetzten Gebiet. Wir bitten deshalb die Deutschen, Rücksicht zu nehmen und nicht fortwährend durch Berichte über die schwarze Schmach gegen sie zu hetzen. Vielfach begegnete man den in Deutschland lebenden Schwarzen aber mit Respekt und Neugier, zumal viele von ihnen nach 1918 wenig Neigung zeigten, Bürger der Mandatsmächte Frankreich oder England zu werden, wie der Versailler Vertrag es vorsah. Ein tragisches Beispiel der Integration ist Gustav Sabak El Cher, Sohn eines in Kairo als Regierungsgeschenk verschleppten nubischen Knaben und späteren Hofmohren. Er brachte es in den Diensten der preußischen Armee bis zum Obermusikmeister des königlichen Grenadierregiments und hatte mit seinem Orchester häufiger vor dem Kaiser und seinem Gefolge gespielt. Inzwischen gab er mit seiner Kapelle Militärmärsche im Berliner Tiergarten zum Besten, während seine Söhne Horst und Herbert Sabak El Cher mit eigener Band in piekfeinen Bars Tanzbares zu Gehör brachten. Gustav Sabak El Cher war als kaisertreuer Militärveteran sogar ein überzeugter Anhänger des Kriegerbundes Stahlhelm geworden. Vielen vermögenden Berlinerinnen und Berlinern galt er als willkommene Zierde ihrer Salons, berühmt für seinen Charme und seine reizenden Konversationsfähigkeiten. 1930 eröffnete er mit seiner Frau Gertrud in Königs Wusterhausen das Café Sabak El Cher, das auch den alten Kameraden vom Stahlhelm als Treffpunkt diente. Als gegen Ende der Republik der Rassismus aber mehr und mehr den Alltag und den öffentlichen Ton bestimmte, wurde den Veteranen ihr schwarzer Kamerad peinlich und sie mieden sein Café. Der preußenselige Kapellmeister außer Dienst wollte den Verrat nicht wahrhaben. Am 30. Januar 1933, anderthalb Jahre vor seinem Tod, schreibt er in die Familienchronik der Sabak El Chers: Führer Adolf Hitler. Das Reich wird einig und eins. Für Deutschland beginnt der Aufstieg. Gustav Sabak El Cher dachte, fühlte und musizierte preußischer als die meisten seiner weißen Mitbürger. Erst der moderne Kulturbetrieb formte die exotistischen Zuschreibungen, für die er schwarze Menschen als besondere Attraktionen brauchte. In der Revue und im Musikclub galten Schwarze nichts außerhalb ihrer besonderen Rolle als andere. Für Normalität wurden sie nicht bezahlt. Sie waren als Ausnahmen engagiert, als Nicht-Weiße, als das Gegenteil des normalen Lebens, als das Wilde, das der zivilisierte Mensch hinter sich gelassen hatte und nun als Kunst genießen wollte. Wie im Fall der Negerkunst die schon den Expressionismus bezaubert hatte und nun in Form geraubter Artefakte aus den Kolonien manch kühles Bauhausambiente mit einem Schuss primitiver Vitalität animierte, sprach man auch der schwarzen Musik uneinholbare Überlegenheit bei Eigenschaften zu, die man zugleich verachtete. Jedenfalls befand man sie als untauglich für ein modernes Leben, die Tanzböden nach Feierabend ausgenommen. Hier tanzte man wie die Wilden, öffnete sich einem Bewegungsrepertoire, das den als steif verschrienen Deutschen ganz neue Körpererfahrungen ermöglichte und sie in ekstatische Höhen entführte, in denen das Ich schwerelos zu werden schien. Im Kunstdiskurs der Weimarer Republik nahm die Kunst der Primitiven bekanntlich einen breiten Raum ein. Man verstand sich als vollendet durchrationalisiert und als reif genug, sich dem Primitiven und Archaischen zuzuwenden und darin eine Art Urgeschichte des eigenen Selbst zu erkennen. Der abstrakte Malerpionier Wassily Kandinsky sah eine innere Verwandtschaft mit den Primitiven bezüglich des Bestrebens, das innerlich Wesentliche darzustellen, ohne sich lange mit naturalistischen Übereinstimmungen abzuplagen.